Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Willkommen zur langen Domian-Nacht. 4 Stunden können wir uns jetzt unterhalten. Diese 4 Stunden, diese lange Domian-Nacht, ist eine offene Telefon-Talkshow, eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt hier anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Von Möllemann bis Mette Marit, von ganz ernsten Themen bis hin auch zu allgemeinen Themen. Nochmal die Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. 4 Stunden Live-Talk hier im Radio bei 1 Live und im WDR-Fernsehen. Und der erste, mit dem ich heute Nacht rede, das ist Thomas. Und Thomas ist 45 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo Thomas. Ja, erstmal meine Gratulation zu deiner Sendung. Dankeschön. Ja, und dann möchte ich ein bisschen zu der Kurzwahl für dein Mammutprogramm beitragen. Genau, um was geht's? Und zwar geht es um das Thema Astralreisen. Und zwar vor ein paar Wochen rief schon mal ein Namensvetter von mir an, namens Thomas, der dir erzählte, dass er sich durch Selbstmeditation, also in der Lage sieht, aus seinem Körper herauszutreten. Ich erinnere mich gut, genau. Ja, und du hattest damals aufgerufen, um ja praktisch andere Leute zu sprechen, denen das ähnlich geht, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ja, und mir ist das Ganze überhaupt nicht fremd, denn das erste Mal ist mir so etwas vor 20 Jahren passiert. Also ich glaube, das ist gerade so ein bisschen untergegangen. Das Thema heißt Astralreisen, ne? Ja, alles korrekt. Wir erklären, glaube ich, kurz nochmal, was sich dahinter verbirgt, was das ist. Ja, und zwar Thomas berichtete als mein Namensvetter vor ein paar Wochen im Telefon, dass er sich aufgrund von Selbstmeditation aus seinem Körper selber heraustreten kann. Also praktisch sich selber verlässt und Reisen unternimmt. Ja. Ja, und dasselbe ist mir so vor 20 Jahren auch passiert, allerdings aus eigenem Antrieb und nicht durch irgendwelche Selbstmeditation oder Spiritismus. Erzähl genau, was passiert ist. Ja, und zwar ist es folgendermaßen passiert. Ich bin also nach circa 20, 25 Stunden Dienst völlig erschöpft ins Bett gegangen und bemerkte plötzlich, dass also meine Beine und ganz schwer wurden und warm wurden. Und ja, dann habe ich noch auf die Uhr geschaut und ja, dann passierte eigentlich was auch mit wahnsinnigen Schmerzen verbunden war. Und zwar hat sich mein Brustkorb geöffnet und bin also praktisch aus mir selber herausgetreten. So, ja. Du lachst mal natürlich da, ne, im ersten Moment. Ja, für mich selber, ich auch, ich war sehr erschrocken. Was heißt das genau, du bist aus dir herausgetreten? War das irgendwie ein nicht-stofflicher Körper, der aus dir herausgetreten ist? Etwas Nebelartiges, was dann nach oben gestiegen ist und dieses Etwas konnte dann unten deinen materiellen Körper sehen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, der Prozess als solches war, also dass ich wahnsinnige Schmerzen halt empfunden habe. Ich wusste auch gar nicht, was jetzt im Moment mit mir passiert. Und mich selber in meiner eigenen Form hab da unten liegen sehen. So, und ich meine, da wäre ich ja schon aus dem Häuschen und von Socken. Wenn ich plötzlich über mir selbst schweben würde, würde ich denken, mein Gott, bist du jetzt gestorben oder was ist los? Ja, das war auch mein erster Gedanke. Absolut, ja. Ja, und ich erzähle das also nicht ganz ohne Grund, also mit der auf die Uhr schauen. Nach 20 Minuten war der ganze Spuk vorbei. Also du hast 20 Minuten über dir geschwebt. Ja, und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich also innerhalb meines Schlafzimmers war und in der Tat also Fluchversuche machte und war natürlich noch sehr unbeholfen. So, also rechten Arm runter, Rechtskurve und Dingskurve und so weiter. Also du bist dann richtig durch das Schlafzimmer geflogen quasi. Ja. Als Astralkörper. Ja. Wie immer man kann das ja gar nicht stofflich benennen, wahrscheinlich, ne? Weil es das nicht in unserer Welt gibt. Ja, ich habe mich im Nachhinein dann auch sehr schlau gemacht, denn das Endvomlied dieser ganzen Aktion war, dass ich abends natürlich Angst hatte, ins Bett zu gehen. Und dieser Prozess setzte sich dann 14 Tage fort mit dem entsprechenden Begleiterscheinung, dass ich mich anschließend ärztliche Behandlung abgeben müssen. Das Ganze liegt jetzt sehr lange zurück, dass es damit anfing. Du hast dich in ärztliche Behandlung begeben, sagst du. Hat der ärztliche, psychiatrische Behandlung oder was? Nein, ich bin zu meinem Hausarzt gegangen. Was hat der Hausarzt gesagt? Ja, ich bin da also auf jemanden gestoßen, der da ein ganz offenes Ohr hatte und sehr verständnisvoll und der erklärte mir, dass im Grunde was Wunderbares passiert sei. dass es also Leute gibt, die sich auch in Meditationszuständen und Yoga-Zuständen begeben, um solche Stadien halt zu erreichen. Und er sagte mir, wenn das nochmal passiert, was durchweg der Fall sein kann, brauchte ich also keine Angst haben und gab mir mit auf den Weg, dass ich in der Lage wäre, auch diese Räumlichkeiten zu verlassen. Jetzt bin ich gespannt, das ist sehr lange her. Wir machen einen Zeitsprung in die Jetztzeit. Du rufst jetzt an, 2002. Passiert das immer noch? Kannst du das immer noch? Ja, allerdings in unregelmäßigen Abständen, so zwischen 6 und 10 Wochen passiert das. Das passiert, das kannst du nicht bewusst forcieren. Nein, ich habe... Das wäre schade, das wär cool, wenn du da liegen würdest und sagst, Brust öffne dich und du gehst raus und schwebst vielleicht mal eine Runde über Berlin oder wo immer du wohnst. Ich habe große Reisen in dieser Beziehung schon unternommen. Wie weit war die Reise, wie weit ist das? Da ich eine Partnerschaft in die USA pflegte seinerzeit, habe ich auch diese Distanzen überbrückt. Und aha, das Phänomen an der Sache, ich habe diesem ganzen Braten ja auch nicht getraut, da ich ja mit solchen Dingen im Grunde gar nichts am Hut habe. Es ist Folgendes, ich bin also bei diesen Leuten, bekomme sie auch mit, sie sprechen. Also bei den anderen Astralkörpern, meinst du? Nein, bei den Leuten, denen ich sehr nahe stehe. Also angenommen, ich würde jetzt in die USA reisen, in diesem Zustand, bekomme ich also mit, was die Leute sprechen, Die bekommen dich natürlich nicht mit. Das ist das einzige Handicap an dieser Sache und das hat mich am Anfang auch sehr erschrocken. Das ist natürlich ganz, ganz, ganz pfiffig auch. Somit könntest du zum Beispiel deiner Freundin auf die Schliche kommen, wenn sie dir fremdgehen würde. Ne? Die sieht dich ja nicht und du könntest ja dabei sein und zugucken, was sie macht, was dann auch vielleicht nicht so ganz schön wäre, aber... Das ist durchweg richtig. Also insofern bin ich da einigen Dingen durchweg voraus. Ich will dir sagen, ich bin da sehr zwiegespalten, ob ich das so glauben soll. Ich weiß allerdings, dass man immer und immer wieder, auch historisch kann man ja, in zahllosen Büchern von solchen Phänomenen lesen. Aber ich meine, entscheidend ist ja, dass du das für dich so erlebst und dass du damit auch zurande kommst. Ich muss wahrscheinlich erst glauben. Ja, also aufgrund dessen, dass es jetzt, wie gesagt, das erste Mal vor 20 Jahren war und diese Abstände, 6 bis 10 Wochen, das automatisch bei mir eintritt, weiß ich damit umzugehen. Also die weiteste Reise war bisher Amerika. Amerika. Wie lange dauert denn so eine Astralreise von Deutschland nach Amerika? Geht das wusch und man ist da? Das geht in 0, nichts. Unglaublich. Also ich finde es nicht, also man packt nicht vorher einen Koffer oder bucht einen Flug. Ja, das ist mir klar, aber wie lange, also es geht direkt, du bist dann direkt da. Es ist unmittelbar, bist du im Geschehen. Wahrscheinlich ist das ein Sprung irgendwie in eine andere Dimension und dann ist man wieder in dieser Dimension, irgendwie sowas. Ich möchte aber dazu nochmal sagen, dass da ich auch Tagebuch führe, dass ich also solche Dinge dann auch wirklich zu Papier bringe im Anschluss daran und dann mit diesen Leuten auch nach kürzerer Zeit Kontakt aufnehme und kann denen genau berichten, was sie gesagt haben, wo sie sich befunden haben und ich bekomme jedes Mal die Bestätigung. Ja, das ist natürlich schon sehr scharf. Und das ist sehr scharf. Das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr irre. Von daher ist es also keine Sache, die jetzt sagen wir beim Unterbewusstsein stattfindet. Wenn du den Leuten das erzählst, sind die dann von den Socken? Oder denken die, oder sagen die, der Thomas, der hat eine Klatsche? Oder wie geht das? Anfänglich wurde das etwas belächelt. Und man hatte so den Eindruck, ich hätte mich zwischenzeitlich mit anderen Leuten unterhalten. Um das rauszukriegen? Richtig. Zwischenzeitlich wird mir also voll und ganz Glauben geschenkt. Denn ich auch Dinge erlebe, wenn ich also jetzt nur eine einzelne Person besuche, so auf diesen Reisen. Aber du könntest jetzt nicht ganz gezielt sagen, also beim nächsten Mal, wenn es denn passiert, möchte ich gerne mal nach Nepal. Ich möchte mal nach Nepal, ich würde mir das angucken da. Das geht nicht. Es ginge dann, wenn ich eine nahestehende Bezugsperson da habe, also mir sie am Herzen liegt. Also es hängt immer von Menschen ab. Eine reine touristische Reise ist also nicht möglich. Das nicht, nein. Nein. Ja, also es gibt sicher mehr zwischen Himmel und Erde, ne, die alte Weisheit, als das, was man so für wahr oder für real erachtet. Du hast das erlebt und ich glaub's dir mal so, wie du es erzählt hast. Ja, also ich, ich finde es sehr spannend. Es ist schon so. Und ich meine, auf der anderen Seite... Man muss natürlich wirklich von seinem rein naturwissenschaftlichen Weltbild so wegkommen. Das habe ich auch in den letzten Jahren erst so gelernt. Früher war ich immer ganz strikt gegen solche Sachen und habe gesagt, komm, hör mal auf mit so einem Humbug. Aber mittlerweile nur vielleicht stimmt's, vielleicht... Sagen wir einfach vielleicht. Ich denke das auch. Und ich habe also mit diesen Erlebnissen selber, denn ich habe letzte Woche noch meinen Stiefvater verloren und musste so ein bisschen Trauerleistung leisten und bin dann eben aufgrund dieser Erfahrung, dass also praktischen Leben praktisch danach auch noch stattfindet, konnte ich natürlich somit auch anderen Leuten helfen, weil es wird zwar immer gesagt, aber so richtig glauben tut das keiner. Ne? Was mich zum Schluss noch interessieren würde, begegnest du den anderen Astralleibern, wenn du unterwegs bist? Nein, das tue ich nicht. Das heißt, du siehst niemanden? Ich sehe niemanden bis zum Endziel, zu den Personen oder der Personen. Die realen Personen dann. Richtig. Das ist ja auch eine interessante Frage. Können sich Astralkörper gegenseitig wahrnehmen? Offensichtlich nicht. Also bislang ist es mir noch nicht passiert. Also ein großes Thema. Vielleicht können wir das im Laufe dieser Nacht noch vertiefen mit anderen Zuschauern und Zuhörern, die Ähnliches erlebt haben. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf und für das, was du erzählt hast. Ja, und ich danke fürs Zuhören. Alles gut. Ich wünsche dir noch angenehme weitere 4 Stunden. Ja, jetzt muss ich tapfer sein und das durchhalten. Ja. Alles Gute, Thomas. Okay, Domian. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, offene, große, lange Domian-Nacht. Und offene Nacht heißt, ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema. Wir können über alles reden, was euch interessiert. 4 Stunden lang, jetzt von jetzt an bis 4 Uhr. Morgens, Telefonnummer noch einmal 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Und wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können. Brigitte, 51 Jahre alt, guten Morgen. Ja, Domian, ja. Ich grüße dich. Brigitte, ich grüße dich. Ich bin ganz obgierig. macht nichts. Wir schaukeln das Kind schon. Ja, ja. Ich schaue wirklich seit vielen Jahren deine Sendung. Ja. Und habe es auch noch nie versucht. Und heute, an dem besonderen Tag, klappt's gleich. Ja, ich habe gedacht, dann ist Zeit genug. Ein Hammer. Schickst du mal einen Fax. Ja. Und das hat geklappt. Na super. Um was geht's denn, Brigitte? Ja, also mein Thema ist, ich bin ein glücklicher Single. Mhm. Mit 51. Ein glücklicher Single mit 51? Ja. Das war so ungewöhnlich, meinst du? Eben. Ja. Weil wenn ich also so deine Sendung schaue und auch mich mit anderen unterhalten und man bekommt das ja zwangsläufig mit, was die alles für Beziehungsprobleme haben, Eheprobleme, da wird sich das Leben zur Hölle gemacht. Und ich bin also jetzt das dritte Mal verheiratet und... Warst du? Bitte? Du warst das dritte Mal verheiratet? Nein, ich bin formal juristisch noch verheiratet. Ach so. Aber wie lange lebst du jetzt schon als Single? Ach, ja, im Grunde genommen seit vielen Jahren. Und ich habe da... Was heißt seit vielen Jahren? Seit 4 Jahren, seit 2 Jahren, seit 10 Jahren? Ja, ich würde mal sagen, also jetzt aktuell seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren. Und mit dem letzten Mann keinen näheren Kontakt mehr? Doch. Freundschaftlich. Glücklicher Single heißt ja für mich, dass du gar nicht so händeringend nach einem Partner suchst. Überhaupt. Dass du dir das Leben so eingerichtet hast, wie es nun mal gerade genau ist. Genau so ist das. Du bist vermutlich berufstätig? Ich bin mittlerweile freiberuflich tätig. Ja, was machst du? Ich mache kaufmännische Dienstleistungen, also Buchführung. Ah ja. Und ich bin aber auch für Senioren engagiert. Ich mache also freiberufliche Seniorenbetreuung. Ja. Also eine durchaus ausfüllende Tätigkeit, die du da hast. Ja. Du bist im Moment glücklich und sagst, das ist so genau richtig, das Leben, was ich führe. Ja, ich will das so haben. Willst du es auch weiterhin und für längere Zeit so haben? Ja. Ja. Ich kann mir einfach auch nicht vorstellen, wieder auf Dauer mit einem Partner zusammenzuleben. Was war denn für dich das Unangenehmste an einer dauerhaften Partnerschaft? Also gab es viele unangenehme Sachen. Eigentlich mehr Unangenehmes als Angenehmes. Und ich denke mir mal, mein Weg hat mich dahin gebracht. Also die Erlebnisse, die ich hatte und die Erfahrungen, die ich gemacht habe, waren eher überwiegend negativ als positiv. Also könnte man es vielleicht aufeinander bringen, dass du sagst, ich will einfach meine Freiheit haben. Genauso ist es. Ich will so leben, wie ich bin und wie ich es möchte. Nun hat man ja in jedem Alter. Nun hat man ja in jedem Alter ein Bedürfnis nach Zärtlichkeit, nach Erotik, auch nach Sexualität. Ja. Wie gehst du diesem Bedürfnis nach? Wie befriedigst du dieses Bedürfnis? Das bekomme ich auch. Und zwar, wenn mir danach ist. Mhm. Ich gehe zum Beispiel in Singerclubs. Aha. Ja. Also dann geht's ja ganz schnell. Ne? Da musst du nicht lange suchen. Meistens ja. Ich habe also 2 gute Freunde. Mit denen ich dorthin gehe. Kann man denn eigentlich, Zwischenfrage, muss ich mal ganz blöd fragen, weil ich noch nie im Swingerclub war, kann Frau als Frau da auch alleine hingehen? Ja, ne? Ja, ja. Das ist für Frauen stets kostenlos. Ah ja, genau, das ist ja die Nummer. Da werden die Frauen bevorzugt und wir müssen dick ab. Genau, und die Männer, wenn sie alleine hingehen, müssen bezahlen. Genau. Und deswegen findet man auch häufig Anzeigen, Partnerin für, für Swingerclub-Besuche. Und ich bin dann also für die beiden Ralfs, ich nenne sie jetzt einfach mal beiden Namen, ja? Bin ich die Eintrittskarte. Ach so. Wie oft geht die Brigitte denn in den Swingerclub? Ja, also ich war jetzt einige Monate nicht mehr, also längere Zeit, und jetzt war ich also gleich zweimal hintereinander. Das heißt, du stehst durchaus auch auf diesen eher doch anonymen Sex, den man dort lebt und der doch geboten bekommt. Ja, ohne Ansprüche, ohne gegenseitige Ansprüche. Mhm. Und wie auch im normalen Leben kann ich als Frau meinen Partner wählen. Mhm. Wenn mir einer nicht schmeckt oder ich ihn nicht riechen kann oder Bauch hat oder was weiß ich, dann lehne ich das also ab. Nun gibt es ja in diesem Swingerclub, soweit ich informiert bin, war noch nie da, wie ich gerade sagte, auch so verschiedene Spezialitäten, was man da alles so machen kann. Hast du da eine bestimmte Sache, die du gerne machst? Eigentlich nicht. Eigentlich bin ich allem aufgeschlossen. Es gibt halt eben verschiedene Räume. Es gibt Darkrooms. Da habe ich also mal ein Erlebnis gehabt, das habe ich also dem... Erklären wir mal ganz kurz, Darkroom ist ein... Völlig dunkler Raum. Absolut dunkel, ne? Wie in der Dunkelkammer, man sieht nichts. Nicht ganz. Und da sind die ganz vielen nackigen Menschen drin, ne? Ja, das ist also ein Raum, der ist meistens hinter einem Vorhang gelegen und in dem Raum sind Gucklöcher und auch solche Löcher, wo man durchgreifen könnte. Mhm. Und als ich das erste Mal in diesem großen Swingerclub war, da war ich einfach neugierig, was sich hinter diesem Vorhang abspielt und bin dann da durchgegangen und habe also mal geguckt, was da so los ist. Ja. Plötzlich nimmt mich jemand an der Hand und zieht mich da rein. Nein. Und dann? Ja, habe ich dann auch gedacht. Und dann warst du aufgeregt? Ja, da kam ich gar nicht zu. Weil es gleich losging? Ja, es ging sofort los. Also du warst dann in einen stockfinsteren Raum, da hat dich jemand reingezogen. Ja. Du wusstest gar nicht, ob das eine Frau oder ein Mann ist, der dich... Ja, ich... Das dich da reingezogen. Dass es ein Mann ist, eine Frau zieht mich da nicht rein. Nee. So, und dann warst du nur im stockfinsteren und hast gespürt, dass da irgendein Typ neben dir ist? Also man kann schon etwas sehen. Ach doch. Ja. Ja. Na, es nennt sich Darkroom, es ist nicht völlig abgedunkelt, aber es ist schon recht dunkel. Aber das ist so ein bisschen Sodom und Gomorra in einem Raum, ne? Da geht's dann wirklich ab. Das ist also also der war zu dem Zeitpunkt leer. Ach so. Da war also gar nicht viel zu gucken. Also, da wart ihr beiden allein da drin. Zunächst ja. Ja. Aber es sind dann halt eben viele Männer, die dann auch zum Zuge kommen wollen, und ehe ich mich umsah, hatte ich also vier Partner. Gefiel dir das? Ja, ich habe es so lange mitgemacht, wie es mir gefiel, und dann bin ich also förmlich auf den Brustwarzen rausgerobbt und habe gesagt, Jungs, ich kann nicht mehr alleine weiter. Brigitte, nun ist das doch eher eine unkonventionelle Form, auch seine Sexualität zu leben. Warst du früher auch schon so eine Frau, die da sehr frei war, oder ist das jetzt im Laufe des Lebens erst so gekommen? Entschuldigung, ich bin ziemlich erkältet. Du Arme. Also ich war eigentlich immer recht frei. Mhm. Und ich hatte also bis vor kurzem, genau genommen bis Karneval, einen 35 Jahre alten Liebhaber. Auf Junge steht sie. Jo. Ja. Also du würdest mir auch schmecken. Ja, ich bin ja dann schon ein alter Sack gegen den 35-Jährigen. Weiß ich nicht. Ja, naja. Naja. Und das lief über 3 Jahre. Ja. Und das war also auch genauso unverbindlich, wie wir das beide haben. Ah ja. Also ich merke wirklich, dass du nur so vor Vitalität strotzt und dass es dir wirklich gut geht, dass es keine Sprüche sind. Ja, also gerne in Rockkonzerte, um mal ein anderes Thema reinzubringen. Ja. Hast wahrscheinlich auch einen großen Freundeskreis, ne, wie du so wirkst. Ja, ich suche mir die aber aus. Ja. Also Rockkonzerte sind noch deine Hobbys, was noch? Ja, meine Katze. Mhm. Mann, bist du krank. Und ja, ein bisschen. Und alles, was mit Natur zusammenhängt. Ja. Also mein Balkon ist ein Paradies. Ja. Ich koche gerne. Also rundherum zufrieden. Guten Beruf, gute Freizeit, guten Sex ab und zu, den du dir in einem Swingerclub suchst. Dann würde ich sagen, ich wünsche dir, dass das noch sehr lange so bleibt. Also ich muss einfach sagen, Ding. Es ist nicht immer schön. Ah, das also gebe ich gerne zu. Ah, doch eine Schattenseite. Nämlich? Klar. Nämlich? Ja, also ich meine, man ist... alleine. Ich habe das grundsätzlich ganz gerne. Ich habe im Laufe der Zeit gelernt, mit mir alleine zurechtzukommen. Ja. Das war auch nicht immer so. Hast du aus früheren Zeiten Kinder? Ich habe eine Tochter und ich habe ein Enkelkind. Achso, ja, das ist aber auch deine schöne Anbindung, deine familiäre Anbindung. Ne? Ja. Und ich meine, gerade dann, wenn man vielleicht eine Schulter zum Anlehnen bräuchte, ist sie nicht da. Das ist natürlich die Schattenseite des Single-Daseins. Wie auch immer, im Moment fühlst du dich gut. Ja. Und es soll auch noch so weiterlaufen. Und ich wünsche dir dafür viel Spaß und alles Gute, dass es immer so gelingt, wie du dir das wünschst und vorstellst. Ja. Und dir wünsche ich viel Kraft für die nächsten 6 Jahre. Ich danke Verlass dir. Verlass uns bitte nicht. Für dich gibt es keinen Ersatz. Also ich schaue deine Sendung, wie gesagt, schon viele Jahre und ich bin also immer noch neugierig auf deine Interviews. Eins würde ich dich gerne noch fragen. Mhm. Wie schaffst du das, immer so schnell umzuschalten? Brigitte, manchmal schaffe ich es auch nicht. Das merkt man auch. Ja, es gibt manchmal, wenn du die Sendung öfters siehst, weißt du das, so bewegende Gespräche, dass ich bei dem nächsten Interview schon noch in Gedanken etwas bei dem vorherigen... Manchmal merkst du das auch. Ja, ich muss es dann auch manchmal sagen. Ich glaube, das ist auch völlig normal. Klar, das darf man dann auch sehen, Domian. Du bist ein Mensch und wenn du nicht so menschlich wärst, könntest du deinen Job nicht so gut machen. Ich danke dir sehr für das Kompliment. Ich freue mich darüber. Ja, ausgesprochen. Viel Kraft weiterhin. Brigitte, danke schön. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Beide Nummern sind kostenfrei und der direkte, der heiße Draht hier zu mir ins Studio. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich Elia. Stimmt das? Hi. Hi, ein Mann. Ja, ein Mann. Wie alt ist der Mann denn? Ich bin Mitte, Ende 30. Sagen wir mal so ungefähr Mitte, Ende 30. Genau. Warum sagst du dein Alter nicht konkret? Nee, aus bestimmten Gründen sage ich. Ich kann dir auch sagen, dass ich nicht Elia heiße. Ach so, okay, dann müssen wir es nicht vertiefen. Nee, also ich bin dahingehend auch überrascht. Also eigentlich bin ich heute Abend eigentlich auch nur bei dir, weil deine Redaktion, wollen wir sagen, sehr hartnäckig mir gegenüber war. Dass du jetzt reingestellt bist. Um was geht es denn eigentlich? Das erste Mal, als ich angerufen hatte, war ich, wollen wir sagen, sehr mutig und wollte mein Problem mit etwas Luft machen. Und danach bin ich ein kleines bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen und nur aufgrund der Tatsache, dass deine Redaktion... Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Jetzt machst du es aber sehr spannend. Ja, also spannend. Also nach so einem erregenden Gespräch wie eben gerade ist vielleicht meine Geschichte vielleicht fast etwas depressiv. Aber komm Elia, jetzt Butter bei die Fische, um was geht's? Also ich habe kein direktes Thema. Das Ding ist aber folgendermaßen, ich habe mich da auch ein bisschen darauf vorbereitet, weil deine Redaktion mich vorhin angerufen hat, sehr früh. Und mag vielleicht etwas ungewöhnlich sein. Ich bin Jude. Du bist Jude. Ich bin jüdischen Glaubens. Ja. Und ich habe mir aus unserem Gebetsbuch eine kleine Stelle rausgesucht, die vielleicht mein Thema ist. Mhm. Und zwar heißt es da, also es klingt jetzt vielleicht etwas sehr, sehr manieriert, aber lasse Erfüllung nahen der prophetischen Verheißung, den Krieg zu hassen bis ans Ende der Erde, dass ein jeder sein Heim errichte im Frieden seinen Weinstockes und unter dem Schatten seines Feigenbaumes sitzen kann. Schöner Spruch. Ja, es ist sehr, sehr schön. Das ist der Segensspruch fürs Vaterland. Sollten wir alle unterschreiben wollen können. Ja, auf jeden Fall. Ja. Mein Thema wäre, also in diesem Falle wäre Israel. Mhm. Und also nicht Israel, Blödsinn, das wäre etwas zu groß gegriffen. Mhm. Mein Thema ist die Tatsache, dass Töten sicherlich heutzutage absolut verharmlost wird, nach den letzten Ereignissen sicherlich nicht mehr, dass man damit kontroverse umgeht. Aber dass unsere Jugend oder die Jugend, also die man heutzutage hat, sicherlich auch durch Medien dieses Schießen, weißt du, also auf diese Spiele und die Filme, dass es extrem verharmlost wird. Und dass ich einfach weiß, dass wer tötet, selbst stirbt dabei. Jetzt muss ich mal unterbrechen. Ja. Du hast jetzt eine sehr lange Einleitung gesagt. Ja. Du hast gerade was ganz Interessantes formuliert. Du sagst, ich weiß, dass der tötet, selbst dabei stirbt. Ja. Hast du getötet? Ich würde die Frage gerne auslassen. Ich kann es etwas umschreiben. Ich weiß es nicht. Und das stimmt. Und das stimmt, dass ich es nicht weiß. Das warst, ist eine Geschichte. Warst du denn in einer Armee? Ja. In welcher Armee? Also ich bin deutscher Staatsbürger. Mhm. Ich habe aber zwei Staatsbürgerschaften. Ich habe die israelische und die deutsche Staatsbürgerschaft. Mhm. Mhm. Das eine längere Geschichte ist durch Geburt einfach. Das heißt, du hast auch Wehrdienst geleistet in Israel? Als es dazu kam, dass ich Wehrdienst leisten sollte, hieß es erst Bundeswehr oder Sozialdienst. Ich war damals so ein abenteuerlustiger Typ, habe überlegt, okay, gehst du zur Armee. Aber zu unserer, also zur Bundeswehr bist du? Zur Bundeswehr wollte ich eigentlich, aber das habe ich mir auch überlegt vom Hörensagen, also habe ich gehört irgendwie, okay, das ist, das ist kein Abenteuer, da fährst du mit einem Wagen oder mit einem Panzer. Oder ja, das heißt, du bist dann nach Israel gegangen? Ja, also ich hatte die Möglichkeit, es mir zugetragen worden, nach Israel zu gehen. Und warst du der normale Wehrdienst in Israel ist 36 Monate, ja, also 3 Jahre. Ich konnte es verkürzen. Du also bist in Gefechtsverhandlungen, in Gefechtshandlungen geraten? Nein, also... Weil du gerade sagtest, ich weiß es nicht. Es kann sein, dass ich Menschen getötet habe. Das heißt, du warst... Das hat einen anderen Hintergrund. Also ich bin ein relativ unsportlicher Typ, muss man dazu sagen. Ich habe meinen Grundwehrdienst mit schlechtesten Noten... Elia, ich muss doch unterbrechen. Ja. Du hast gerade wirklich was Gravierendes gesagt, dass jemand, der tötet, letztendlich sich selbst tötet. Ich glaube, das sagt man nicht einfach so dahin. Ja, ja. Daraus habe ich schon so verstanden, dass du sehr nah daran warst. Ja, ja. Also das ist einfach meine Geschichte ist einfach folgendermaßen, dass ich bin ein sehr, sehr vergeistigter Mensch. Und mich hat das Schießen schon, das Scharfschießen hat mich schon immer fasziniert. Hast du auf Menschen geschossen? Ja, habe ich. Und du hast nicht gesehen oder konntest nicht wahrnehmen, ob diese Menschen getroffen wurden? Doch schon, aber es hat einen anderen Hintergrund. Nein, lass mich mal ganz konkret immer fragen. Also, du hast gesehen, dass du getroffen hast. Ja. Hast du auch gesehen, ob diese Menschen gestorben sind? Aufgrund dieses... Nein, das habe ich nicht gesehen. Aber es gibt dahingehend beim IDF, also das israelische Armee, und da war ich später, es gibt Spezialeinheiten, die sind speziell auf solche Operationen ausgerichtet. Was für eine Operation war das, in die du da verwickelt warst? Also, du kommst in ein Camp außerhalb von, also ich weiß nicht, es war am Anfang war ich stationiert in Beersheban, das ist 100 oder 150 Kilometer von Tel Aviv entfernt. Dort übst du den ganzen Tag irgendwie nichts anderes als auf bewegliche oder unbewegliche Ziele zu schießen. Mit Scharfschützengewehren, SR-99 oder HKPSG-1 oder wie auch immer. Und dann wirst du übungsmäßig ausgeflogen in besetzte Gebiete, in Örtlichkeiten, wo du auf dem Dach liegst mit einem Kommunikationsoffizier. Und so ist das dann passiert? Naja, lass mich kurz erzählen. Du hast normalerweise bei Übungen hast du ein Visier auf dem Gewehr, was mit dem Computer verbunden ist. Das heißt, du ziehst mit dem Laserpointer auf jemanden mit Übungsmunition und der Computer gibt dir eine Rückmeldung, ob du getroffen hast oder nicht, und das wird hinterher ausgewertet. Es wird dir aber bei ernsten Einsätzen wird den Leuten nicht gesagt, es ist ein ernster Einsatz, sondern es ist einfach wie eine normale Übung. Also, im Klartext, die langen Worte bedeuten, dass es durchaus sein kann, dass du einige Menschen schon erschossen hast. Ja. Das kann sein. Ja. Und das ist dir durchaus bewusst. Das ist mir durchaus bewusst. Daher auch dieser harte Satz vorhin am Anfang unseres Gespräches. Ja. Bereust, das heißt, daraus schließe ich dann auch, dass du das eigentlich bereust, dass du das gemacht hast. Ich habe damit seit 20 Jahren, also nicht seit 20 Jahren, aber ich habe seit 12 oder seit 15 Jahren damit zu kämpfen. Mhm. Ich habe Albträume. Wie siehst du denn jetzt, du warst nun vor Ort, die Situation in Israel zurzeit? Also ich sehe sie mittlerweile etwas differenzierter sicherlich. Also es gab eine Zeit, wo ich sehr viel Wut in mir drin hatte, weil ich... Kritisierst du Sharon? Mittlerweile, ich kann nicht sagen kritisieren. Also ich hatte eine ganze Zeit lang mal, war ich wütend darüber, dass Israel ein Staat, also meine Urgroßeltern sind in Deutschland in der Nazi-Zeit verfolgt worden, meine Urgroßeltern sind umgekommen. Also ein ganzes Volk verfolgt. Aufgrund ihres Glaubens. Ja. Und ich bin der Meinung, dass niemand das Recht dazu hat, einen Schwächeren zu unterdrücken, beziehungsweise diese Tatsache, dass Israel eine ganze Zeit lang mal massiv mit Waffen... Okay, lass uns mal jetzt nicht so lange... Meine Frage war, kritisierst du Sharon? Die Politik von Sharon? Mittlerweile... Da muss man ja eigentlich sagen, ja oder nein. Ne? Kann man ja eigentlich sagen. Ja, also ich kann nicht ja oder nein sagen, weil im Moment kann ich sagen jein. Weil im Moment... Aber du würdest aufgrund der Erfahrungen, die du gemacht hast... würdest du nicht noch einmal dort in einen Einsatz gehen? Nein, auf keinen Fall. Du möchtest keine Menschen töten. Also auch nicht für auch nicht für diese Idee, die dahinter steckt. Also ich glaube, man sollte grundsätzlich für keine Idee Menschen töten. Das ist ein guter Satz. Und mit dem Satz wollen wir uns auch verabschieden. Eben. Okay, okay. Alles das finde ich genau das Richtige, was du gesagt hast. Okay. Und das Schlimme ist aber, dass die Welt anders ist, ne? Ja, aber du weißt ja, wie es ist. Also es gibt nichts Schlimmeres als ein Fanatismus. Und wenn man für Ideen tötet, dann ist man auf der falschen Seite. Ich wünsche dir alles Gute, Elia. Danke gleich. Auf Wiederhören. Ciao. Marianne, 46 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ich grüße dich. Oh, das war Radau bei dir. Eine fröhliche Runde lässt dich recht herzlich grüßen. Das ist sehr schön. Wie groß ist denn die Runde? Wir sind zwar nur mit 7 Mann. Mit 7 Mann? Jawohl. Wir haben uns den ganzen Tag auf dich vorbereitet. Na, das ist ja toll. Ja, stell dir mal vor, wir haben angefangen zu brutscheln hier, zu essen. Hier liegen Käsehäppchen, also Schnitzel, Kotelett. Da steigt so eine richtige Domian-Party. Ja, und ja. Ich kann dir sagen, wir sind schon so gespannt auf dich gewesen, die ganze Nacht hier zu sitzen. Wir freuen uns riesig, dass wir mal so richtig 4 Stunden dich live haben. Das ist ja sehr, sehr nett. Jetzt erzähl mir doch mal, was ihr da alles aufgetischt habt. Noch, du hast ja gerade schon ein paar Beispiele genannt. Das fängt mit sämtlichen Sorten mit Bier an. Ja. Tequila-Bier, Cola-Bier. Ja. Dann haben wir Schnäpschen aus Bayern hier stehen. Mhm. Dann haben wir, was ist das hier? Pfirsich-Peach. Aha, aha. Maria Kron. Ja, aha. Wir wollen eine große Reklame machen, nee. Aber hier ist echt die Hölle los. Das heißt, ihr seid fest entschlossen, auch 4 Stunden wach zu bleiben, aufzubleiben. Auf 5, 6. Das heißt, die Sendung zu verfolgen. Bitte? Und das heißt, die Sendung zu verfolgen bis zum Ende. Bis zum bitteren Ende. Wie seid ihr denn aufgeteilt mit Mädels und Jungs? Wie viele Frauen, wie viele Männer? Ja, wir sind zu 2 Damen, ja. Und den Rest alles die Männer. Der ganz kleine Mann liegt schon im Bett. Da habt ihr es ja gut, ihr Mädels. Ne? Habt ihr eine gute Auswahl? Ja, wir durften aber die Herren heute den ganzen Tag bedienen mit dem Kochen. Aha. Damit die Herren heute Nacht bei deiner Sendung schön was zu essen und zu trinken haben. Seid ihr so eine Nachbargemeinschaft, eine Nachbarschaftsgemeinschaft? Oder? Nein, alles Familie. Alles Familie. Meine Schwiegertochter mit Sohn und Kind, meine Kinder, die anderen Söhne, ja. Und Enkelchen, alles sitzt hier. Ja. Gibt es denn ein Thema, jetzt frage ich dich, Marianne, weil du nun gerade hier dran bist, was dich eigentlich so besonders interessiert, wo du denkst, na, das wäre gut, wenn das heute Nacht noch ein paar Mal thematisiert würde? Och nee, an für sich nicht. Wir wollten nur mal sagen, dass wir richtig froh sind, dass wir dich mal haben. Das ist schön. Und dass nicht immer so was Trauriges ist. Ja. Und dass wir alle auch mal gute Laune sind. Aber und überhaupt mal jetzt frage ich dich doch mal, du hast ja gerade den Anfang mitbekommen, Thomas, ne? Der das mit dem Astralkörper erzählte. Hast du es mitgekriegt am Anfang? Ja, haben wir mitgekriegt. Glaubst du sowas? Nee. Absolut nicht. Ach. Also wir waren alle hier, Aber der hat das so glaubhaft erzählt, ne? Naja, ich bin vom Beruf auch Krankenschwester und habe auch viel mit Psychologie zu tun. Ja. Also das ist doch nicht... Ist dann doch nicht so dein Ding. Nee, das ist absolut nicht unser Ding. Nee. Guckst du oder siehst du diese Sendung sehr oft? Ja, seit es dich gibt. Nein. Sogar in meinem Dienst, wenn ich frei habe und es klingelt keiner in dem Nachtdienst, dann wird Domian. Hey, weißt du, worauf ich hinaus will? Ich will nämlich darauf hinaus, ich würde dich gerne noch was fragen. Vor einiger Zeit hatten wir den Uli hier und der Uli hat erzählt von dem Universum, Wünsche ans Universum. Erinnerst du dich? Haben wir gehört, richtig. Wie stehst du denn dazu? Ja, du wirst lachen. 10 Minuten später rief mich meine Kollegin von einer anderen Station an. Ja. Und hat mir gesagt, sie hätte dieses Buch. Ach. Und das Buch habe ich in der Nacht das mal durchgelesen. Ja. Und wir haben uns auch die ganze Nacht drüber unterhalten. Also ich fand es zwar witzig, muss ich sagen. Witzig, aber auch nicht so richtig glaub. Also Realität ist mir lieber, was ich sehe. Also, und ich meine schon, du bist eine Frau, die mit beiden Beinen auf dem Boden steht. Genau so. Ne? Und diesen ganzen Schnickschnack, damit hast du nichts zu tun. Nee. Ich freue mich sehr. Von wo ruft ihr an? Das klingt so rheinisch. Wir rufen aus Hülscheid bei Hennef an. Bei Hennef? Ja. Dann sage ich jetzt zu euch in eure Wohnung herzliche Grüße. Ja. Ich wünsche einen... Eine. Wir grüßen dich auch und mach weiter so. Jo. Und wir danken dir auch deinen netten Kollegen, die eben am Hörer waren. Ja, die hören jetzt mit und die freuen sich über das Kompliment. Ich wünsche uns allen dann eine gemeinsame schöne Nacht. Ne? Ja, wünschen wir dir auch. Und dann grüße ich noch meine Kollegen, die jetzt nach den Schieben, den Andreas und die Martina. Das darfst du auch. Lasst es euch schmecken und Prost sein. Wir trinken auf dein Wohl. Jo, tschüss. Ja, das ist ja was. Mann, Jordan. Das ist aber ein schöner Name. Jordan. 26, hallo? Ja. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Du bist eine Frau? Ja, Jordan. Ah, Jordan. Ist das ein Frauenname? Ja. Siehst du, weiß ich wieder nicht. Ich sag einfach Jordan. Jordan. 26 Jahre. Um was geht's? Du rufst mich an. Ja, und zwar geht's darum, ich habe noch einen großen Traum. Ein Traum? Ja. Mhm. Und zwar, ja, ich würde gerne noch mal das Meer, also einen Sonnenuntergang am Meer sehen. Du sagst, ich würde gerne noch mal. Was ist denn los? Ich habe Leukämie im Endstadium. Du hast Leukämie im Endstadium? Ja. Das heißt, du bist sehr schwer krank? Ja. Wie viel Zeit geben dir denn die Ärzte noch? Also maximal ein halbes Jahr. Mhm. Wie ist denn der derzeitige Zustand? Bist du schwach? Hast du Schmerzen? Erzähl mal. Ich sag mal, es gibt Tage, wo ich also nur am Schlafen bin. Mhm. Und es gibt Tage, also ich sag mal, heute geht's mir eigentlich sehr gut. Mhm. Das heißt, dann sind keine Schmerzen im Moment? Nein. Da? Du kannst dich auch ein bisschen bewegen, kannst ein bisschen rausgehen? Ja. Bisschen spazieren gehen? Doch. Ja. Du bist ja erst 26 Jahre alt. Wann hast du diese Diagnose bekommen, dass du die schwere Krankheit hast? Ich habe jetzt Leukämie seit 4 Jahren. Mhm. Wie empfindet man das, wenn man als 22-jährige junge Frau so eine Diagnose gestellt bekommt? Sie haben Leukämie und weiß, dass das eine sehr, sehr ernste, wenn nicht tödlich bringende Krankheit ist. Im ersten Moment habe ich gedacht, nee, das kann nicht sein. Mhm. Wie lange hat es gedauert, bis du dich dann zumindest ein bisschen damit arrangiert hast, mit der Diagnose? Also ich sag mal, ich bin so der Typ, ich verdränge erst und irgendwann fange ich dann an zu verarbeiten. Mhm. Wie lange hat die Verdrängung gedauert? Doch ein paar Wochen. Naja. Ich könnte mir vorstellen, dass du dann eine Odyssee an Therapien schon hinter dir hast in den letzten Jahren. Ja, ich habe schon einige Chemos mitgemacht. Mhm. Und es ist ja nicht so schön. Mhm. Also ich wünsche es eigentlich keinem. Also die haben alle nicht angeschlagen? Nein. Ja. Gab es denn kurzfristig zwischendurch mal eine Verbesserung? Ja, das war eine Zeit lang so ein bisschen auch ein Auf und Ab. Mhm. Aber ich sag mal, seit 3 Wochen weiß ich jetzt, dass ich halt nur noch ein halbes Jahr habe. Kann man dazu sagen, dass das austherapiert ist, dass man nichts mehr machen kann? Das ist ja. Ja. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das die zweite ungeheure Nachricht war. Damals die Diagnose zu hören und jetzt von den Ärzten zu hören, wir können nichts mehr machen. Sie haben nur noch ein halbes Jahr zu leben. Ja, ich sag mal, ich habe mittlerweile Gott sei Dank wieder sehr, sehr gute Freunde gefunden, die auch zu mir stehen. Und das hilft mir doch schon. Mhm. Hast du einen Freund? Nein. Nein. Nein. Lebst du alleine? Ja, ich lebe alleine. Ja. Also Freunde sind schon um dich herum, was ja schon sehr wichtig ist und sehr schön. Wie ist es mit deinen Eltern? Zu denen habe ich keinen Kontakt mehr und das möchte ich auch ganz einfach nicht mehr. Mhm. Dafür, sag ich mal, ist zu viel in der Vergangenheit passiert. Und wissen die denn, dass du so schwer krank bist? Nein. Die wissen das gar nicht? Nein. Meinst du nicht, dass sie das Recht haben, vielleicht das zu erfahren? Ja, vielleicht schon, aber ich sag mal, ich habe vorher schon einige Versuche gestartet, mit ihnen zu reden über das, was passiert ist, aber ich habe es aufgegeben. Mhm. Wenn man in dem Alter so eine Gewissheit vor Augen hat, dass man nur noch ein halbes Jahr zu leben hat, maximal, gibt es so immer wieder so Phasen tagsüber oder auch in der Nacht, wenn du nicht schlafen kannst, dass du sehr traurig bist, sehr deprimiert, mit dem Schicksal haderst und denkst, mein Gott, warum trifft es mich denn? Ich hätte doch noch so viele schöne Dinge tun können, hatte Träume, Pläne. Doch. Also das habe ich oft. Mhm. Also ich muss auch sagen, dass ich auch schon mehrere Selbstmordversuche hinter mir habe. Mhm. Naja, sag mal, den hat sie geschlagen. Mhm. Hast du gerade gesagt, du möchtest so gerne noch, solange du lebst und solange du Kraft hast, nochmal einen Sonnenuntergang am Meer sehen. An welchem Meer? Das ist mir eigentlich egal. Also es kann auch Nord- oder Ostsee sein. Hauptsache ein Sonnenuntergang. Wo wohnst du denn, in welcher Gegend? In Hessen. In Hessen. Verstehe ich das so, dass du nicht so viel Kohle hast, um dir das zu ermöglichen? Genau. Mhm. Das ist es leider. Ich hatte vor naja, ich würde mal sagen, 3-4 Monaten einen ähnlichen Anrufer. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es war ein sehr netter junger Mann, Frank hieß er, der auch sehr schwer erkrankt war, der hatte einen Gehirntumor. Und der hat auch diesen Wunsch geäußert. Der hatte auch diesen Wunsch geäußert, er möchte nochmal ans Meer, das Meer nochmal sehen und riechen und das Hören, das Meer. Nee, das habe ich nicht mitgekriegt. Und ich habe mich irrsinnig gefreut. Er war in der gleichen Situation, wie du jetzt bist. Und ich habe mich damals irrsinnig gefreut, dass eine Anruferin, eine Zuschauerin von uns, kein Anrufer, eine Zuschauerin von uns, ihm das spendiert hat. Und er hat sich dann nochmal gemeldet bei uns und war wirklich ganz, ganz glücklich. Warum ist es gerade das Meer, das, wonach du so eine große Sehnsucht hast? Keine Ahnung. Also ich habe das, was eigentlich schon immer geliebt, von Kindheit an. Hm. Also warst du früher oft am Meer? Ja, wir waren früher, also ich war früher oft in Holland und das war halt immer schön. Mhm. Wie verbringst du denn jetzt im Moment so deine Tage? Was machst du den ganzen Tag über? Ja, das ist so unterschiedlich. Wie gesagt, wenn ich gute Tage habe, dann gehe ich halt viel spazieren. Mhm. Und wenn ich halt schlechte Tage habe, dann liege ich halt wirklich nur im Bett und will keinen sehen und keinen hören. Mhm. Wie oft besuchen dich Freunde oder Bekannte? Das ist verschieden, weil das Problem ist, dass meine Freunde in ganz Deutschland verteilt wohnen. Ach so, na dann ist das ja wirklich schwierig. Aber also einmal am Tag haben wir mindestens Kontakt. Ja, und von den Freunden kann das auch niemand irgendwie arrangieren, dass du nochmal ans Meer kommst? Mhm. Denkst du viel an die letzte Stunde? Ja. Hast du Angst davor, die Angst vor dem Sterben? Ja, natürlich. Hm. Hast du auch Angst vor dem Tod? Ja. Also ich sag mal so, ich habe zwar jetzt so meine Beerdigung und alles ist geregelt. Mhm. Und aber Angst habe ich schon doch. Wie hast du deine Beerdigung geregelt? Also es steht fest, dass ich, also mein Grabstein steht fest. Ich krieg einen Grabstein mit einem Wannenengel. Mhm. Den Sarg werden meine vier besten Freunde tragen. Mhm. Und ja, auch welche Musik gespielt werden soll. Und welche soll gespielt werden? Und zwar habe ich ein Lieblingslied, das heißt Eternity von Robbie Williams. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, klar, kenn ich. Ja. Und das soll dann gespielt werden. Mhm. Hast du auch einen besonderen Wunsch, wer eine Rede vielleicht halten soll, oder? Was gesagt werden soll? Das werden auch meine Freunde machen. Mhm. Ist das nicht ganz, ganz, ganz seltsam? Ich stelle mir das gerade vor, wenn man noch als Lebender dann da sitzt und das aufschreibt und sich da genau konkret Gedanken darüber macht, wie man beerdigt werden möchte. Doch. Oder ist das vielleicht auch so ein Teil des Verarbeitens, das für dich auch wichtig ist, dieses halt sich auch genau vorzustellen, um das auch zu akzeptieren, dein Schicksal zu akzeptieren? Nee, also ich sag mal, akzeptieren kann man es nicht. Mhm. Also ich sag noch, kämpfe ich. Und ich denke mal, bringen wird es zwar nicht mehr viel, aber ich habe noch nicht ganz aufgegeben. Ich glaube, das ist auch das Allerwichtigste, dass man selbst in der allerschwierigsten Situation immer noch die Hoffnung hat und immer noch kämpft. Und ich habe ja in den vielen Jahren, in denen ich diese Sendung mache, immer wieder so ganz verrückte Dinge gehört, dass Leute, die von den Ärzten aufgegeben waren, die mir auch sowas gesagt haben wie du gerade. Ich bin eigentlich aufgegeben, aber ich habe den Glauben noch und ich kämpfe. Und dann haben die mich ein Jahr später, dreiviertel Jahr später angerufen und haben mir erzählt, dass sie es geschafft haben. Das sind natürlich Ausnahmen, aber es gibt es immer wieder, immer wieder. Das hoffe ich irgendwo noch. Und ich sage ja, ich habe, wie gesagt, Gott sei Dank gute Freunde, die mich da unterstützen. Liebe Jordan, ich wünsche dir, ich weiß nicht wie auch immer, dass sich das vielleicht mit dem Meer doch erfüllt. Das ist schön. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen die Kraft, diese Hoffnung aufrechtzuerhalten und diesen Kampf auch. Ich möchte dir gerne anbieten, dass du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte redest. Ja. Ja, das ist die Petra heute Nacht. Ja. Du legst bitte auf und Petra ruft dich gleich an. Ja, darf ich noch ganz kurz jemanden grüßen? Ja, klar, darfst du. Also ich grüße mal ganz schnell noch Markus, Frank, Matthias, Melli, John und Jacqueline und danke für eure Unterstützung. Das sind die guten Freunde. Ja, und okay. Uwe, den habe ich jetzt vergessen. Und Uwe. Alles Liebe und alles Gute von ganzem Herzen. Dankeschön und mach weiter so. Auf Wiederhören, John. Okay, danke. Tschüss. Jetzt haben wir 4 Stunden vor uns und ich vergesse schon gleich die allererste Pause zu machen. Die machen wir jetzt. Jetzt haben wir 0.45 Uhr, wieder eine kleine Pause. Auf die Sekunde, 1.45 Uhr und 45 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefontalkshow Domian mit der langen Domian-Nacht. Bis 4 Uhr nachts können wir uns hier unterhalten über all die Themen, die euch interessieren. Also wenn ihr Lust habt, euch hier zu unterhalten, über was auch immer, ruft an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. So zum Ablauf, wir werden jetzt so ungefähr jede halbe Stunde, das heißt immer zur vollen Stunde und so ungefähr immer zur halben Stunde eine ganz kleine Pause machen. Ja, jetzt bin ich mit Ben verbunden. Ben ist 23 Jahre alt. Ich Hallo, grüße Maria. Dich. Hallo Ben. Dein Thema. Kein Problem. Bitte? Dein Thema. Ja, mein Thema ist, ich habe heute meine Freundin geschlagen. Mhm. Und weiß halt nicht mal, was ich tun soll. Wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen? 5 Jahre. 5 Jahre schon? 5 Jahre. Ist das heute zum ersten Mal passiert? Ja, zum ersten Mal. Ehrlich? Ja, ehrlich. Zum allerersten Mal? Zum allerersten Mal. Wann ist es passiert? Gerade am Abend? Nee, um 8 Uhr rum so. Am Abend? Hm. Wie ist es denn passiert? Wie ist es dazu gekommen? Also wir waren letzte Woche, waren die Feiern gewesen in Bhutan. Das ist bei uns in der Disco. Und danach sind wir noch zu einer After-Hour gegangen. Und seitdem an, das ist ja da, war immer so eine Spannung zwischen uns. Warum? Ja, sie hat sich komisch mir gegenüber verhalten. Sollen wir abstoßen? Und hat nicht viel mit mir geredet. Wir sind immer mit unserem Sohn alleine weggegangen. Ben, kleine Bitte. Mach doch bitte den Fernseher oder das Radio ganz leise. Ja. Ich höre in der Ferne eine Rückkopplung. Ja. Das ist nicht so schön. Und geh ganz nah an den Telefonhörer. Mhm. Also nach diesem Abend, nach dieser Disco-Geschichte war eine Spannung zwischen euch in der Luft. Und du weißt nicht, warum, woher das kam. Genau. Und ich habe sie halt immer gefragt, was los war, was sie hat, warum sie nicht mit mir redet. Weil wir sonst immer über alles geredet haben. Ja, und dann hat sie nichts gesagt. Und heute habe ich dann halt eine SMS gekriegt, als sie weg war, dass sie mir halt fremdgegangen ist, mit ihrem Ex-Freund. Wann? Ja, letzte Woche, wo die auf der Party waren. Wie, während der Party? Ja, die sind hinterher auf eine After-Hour gegangen. Ach, da warst du nicht dabei? Da war ich nicht dabei, nein. Ich hätte verstanden, du wärst auch dabei gewesen. Nee, nee. Ach so. Die sind dann auf eine After-Hour gegangen, und bei dem Typen, da ist das halt dann auch passiert, ne, mit dem Carsten. Mit dem Ex. Mhm. Wohnt ihr zusammen? Ja. Und ihr habt ein Kind, ne? Hast du gerade gesagt. Genau. Ja, einen kleinen Sohn. Mhm. Ja. Jetzt hat sie dir per SMS geschrieben, sie ist fremdgegangen. Genau. So, und dann, wie ging es dann weiter? Ja, dann war ich sauer, aufgebracht, richtig wütend. Halt alleine zu Hause. Und als sie kam, habe ich sie angeguckt. Frank angeguckt und dann sagte sie nur zu mir, ja, ist passiert, kann man nichts mehr machen. Und will sie auch nicht drüber reden. Dann bin ich halt ausgerastet. Was heißt das genau, ausgerastet? Was hast du gemacht? Also, zuerst habe ich einen Klatsch gehauen. Wie einen Klatsch gehauen? Wohin? Klatsch gehauen. Im Gesicht. Ins Gesicht. Du hast sie ins Gesicht geschlagen? Genau. Mit der flachen Hand? Genau. Auf die Wange? Genau. Feste? Eigentlich nicht so feste. Mhm. Also nicht volle Kanne. Also, ja, dann bin ich im Wohnzimmer gegangen. Ja. Wir standen im Flur. Dann bin ich im Wohnzimmer gegangen. Sonst muss ich da so Treppen hochgehen, da wollte ich da gerade hoch, dann hat die mir so einen Handtuchständer hinterher geworfen. Ja, und dann haben wir uns halt richtig geprügelt. Achso, dann ging es erst richtig los danach. Genau. Hast du, ich wollte mal, dass du stärker bist als Mann? Ja. Ja? Wie fest hast du sie geschlagen? Ja, ziemlich fest. Wohin? Ja, also überall eigentlich. Ins Gesicht auch, auf den Körper, überall hin? Nee, im Gesicht nicht richtig. Ne? Ich habe ihr zweimal im Gesicht gehauen. Mit der Faust dann? Ja, mit der Faust. Mhm. Und wohin noch? Ja, wir haben uns richtig geprügelt hier. Mhm. So. Ja. War sie verletzt danach? Ja. Was hatte sie? Ich bin danach, wo das zu Ende war, bin ich rausgerannt. Mhm. Und bin eine Stunde hinter unser Haus, ist so ein Park, da saß ich dann. Mhm. Und als ich nach Hause kam, lag ein Zettel, wo drauf stand, ich bin weg und komme nicht mehr wieder. Mhm. So, und dann habe ich bei ihr auf mein Handy angerufen. Mhm. Dann ist dann ihre Mutter am Telefon gegangen. Die hat mir halt gesagt, dass sie eine Anzeige gegen mich machen. Dann habe ich gefragt, was sie hat, ob irgendwas passiert ist. Dann sagte die Mutter zu mir, sie hat so eine Art Bluterguss, eine Schwellung im Gesicht und will auch gar nicht mit mir reden, die Mutter. Und hat sie aufgelegt. Du weißt gar nicht, ob deine Freundin jetzt vielleicht im Krankenhaus ist oder ob sie ambulant behandelt. Im Krankenhaus ist sie nicht. Aber es kann sein, dass sie ambulant behandelt wurde. Ja, genau. Mann, es ist aber hoch hergegangen bei euch. Aber richtig. Aber richtig. Wie war denn die Beziehung? Du sagst, dass ihr 5 Jahre zusammen wart bisher. Wie ist das denn bisher gelaufen? Bisher ist es eigentlich ziemlich locker gelaufen, ne? Ja, also. Würdest du sagen, dass es eine gute Beziehung war bisher? Eine sehr gute. Eine sehr gute sogar. Sehr gute. Eine sehr gute Liebesbeziehung. Ja. Du liebst also, diese ja. Frau? Bitte? Du liebst diese Frau? Ja. Nach wie vor? Immer noch, ja. Ja. Und du hast den Eindruck gehabt, dass sie dich auch sehr lieb hat? Den hatte ich bis jetzt immer gehabt, ja. Mhm. Und jetzt ist einmal etwas passiert? Ist das zum ersten Mal in 5 Jahren, dass jemand fremdgegangen ist? Ja, das weiß ich ja jetzt nicht, ne? Also du bist nicht fremdgegangen? Ich bin nicht fremdgegangen. Mhm. Du weißt jetzt... Ja, bitte? Bis jetzt habe ich auch nie was gemerkt. Und davon gehe ich dann aus, dass das dann halt nicht passiert ist. Mhm. Es könnte also sein, da ihr Dummköpfe, sage ich jetzt mal so, nicht geredet habt miteinander, weißt du auch gar nicht, ob das vielleicht so ein einmaliger Ausrutscher war, der irgendwie im besoffenen Kopf entstanden... Ja, das war ja ein Problem. Sie läuft nicht, sie trinkt nichts. Gut, aber du weißt nicht, ob es etwas Einmaliges war oder ob es vielleicht schon eine ganze Weile zwischen den beiden irgendwas läuft. Das weißt du nicht. Genau. Das, ja. Das Problem ist ja auch, dass ihr Ex-Freund, sie war da schon... Also da war sie 15, 16, wo das passiert ist. Mhm. Also wo die zusammen waren. Mhm. Und da habe ich halt gedacht, egal, der kann ruhig zu uns kommen, mhm. Wir können zu dem gehen, mhm. Den habe ich dann so akzeptiert als Kumpel halt. Ach so, ja, das ist natürlich auch gut. Ja, und das war glaube ich mein Fehler. Das war jetzt der Fehler vielleicht. Also Ben. Da wir dann halt schon öfters miteinander Kontakt hatten, also sie war bei ihm öfters, sie war weg, sie war mit ihm zusammen weg. Mhm. Ja. Aber man stochert ja jetzt im Nebel, man weiß ja gar nicht genau, was da los ist. Ne? Das kann ja, alles kann sein und es kann auch das einmal nur passiert sein. Jetzt finde ich erstmal äußerst schlimm, dass ihr diesen Konflikt, den ihr da hattet, wirklich auf die primitivste Art und Weise ausgetragen habt. Nämlich, dass du erstmal angefangen hast zu schlagen, das ist schon mal mega bescheuert. Okay. Ne? Ist völlig klar. Und dass es dann so eskaliert ist, dass er euch beide gekloppt hat, was natürlich auch völlig bescheuert ist. Ne? Und jetzt ist sie weg, jetzt ist sie beleidigt, jetzt gibt's, denkt sie an eine Anzeige, mhm. Oder ist, also, oder was auch immer. Ihr Vater will auf jeden Fall eine machen mit ihr, ne? So, jetzt heißt es ja eigentlich, jetzt müsste man irgendwie Schadensbegrenzung oder man müsste eine Lösung finden. Mhm. Heute ist jetzt alles aufgebracht. Du bist in den Wallungen und sie ist in den Emotionen, sie ist sehr sauer, du hast sie zugerichtet, zu Recht ist sie sauer. Mhm. Gehe ich davon aus, dass es dir von Herzen leid tut, dass du sie geschlagen hast? Ja, ist auch so. Das ist so. Mhm. Also ideal wäre es, also heute passiert ja eh nichts mehr, heute Nacht auch. Ja, die wollen heute Nacht aber noch vorbeikommen und den Sohn abholen, den Steven, ne? Der ist bei dir im Moment. Mhm. Nee, der ist nicht mehr bei mir, der ist bei der Sandrine, bei dem Sinclair, die sind Freunde von uns. Mhm. Und die haben den halt so lange genommen, mhm. Weil ich... Ich wusste auch nicht, was ich machen sollte. Ich bin hier in eine Wohnung hin und her gerannt. Verstehe. Das heißt, du könntest es eventuell so arrangieren, dass du gar nicht mit dem Vater zusammentriffst. Der Vater holt den Sohn bei der Freundin da ab und dann... Nee, das wissen die ja nicht, dass er da ist. Ach so, das wissen die ja nicht. Ach so. Mhm. Also worauf ich hinaus will. Ihr habt 5 Jahre eine gute Beziehung. Ne? Du sagst, du liebst diese Frau. Eigentlich hast du den Eindruck, dass sie dich auch geliebt hat. Ihr habt ein gemeinsames Kind. Das heißt, ihr habt eine Verantwortung füreinander und überhaupt eine Verantwortung zu tragen. Ich fände es ausgesprochen gut, wenn sich die Wogen jetzt ein bisschen geglättet haben, morgen, übermorgen, dass ihr das Gespräch sucht. Ich glaube, das kann ich aber nicht. Das kannst du nicht? Nee, ich glaube Warum nicht? Wenn ich schon die ganze Zeit, wenn ich an die denke, schon wie so ein richtiger, welch ekelmiches irgendwie vor Erinnerung. Ach Ben, du übertreib es mal nicht. Da ist jetzt einmal was passiert. Jetzt muss erstmal ganz offen darüber gesprochen werden, was ist da passiert, warum ist es passiert. Vielleicht ist es ein einmaliger Ausrutscher. Ich kann deine Wut verstehen. Ich wäre auch sauer und eifersüchtig. Und ich wäre auch zornig. Aber dann ist es irgendwann auch mal gut. Ihr habt eine 5-Jahres-Beziehung, Mensch, und ihr habt ein Kind. Und das kann man wegen einem, nehmen wir mal an, das war wirklich jetzt nur ein Ausrutscher. Das kann wegen einem Ausrutscher nicht alles aufs Spiel gesetzt werden. Das heißt, es ist nur... Wenn es nicht nur ein Ausrutscher war... Ja gut, dann muss man neu reden, aber das muss man ja erstmal rauskriegen. Und vielleicht tut ihr das ja auch leid. Vielleicht hat sie sich hinterher auch sehr geschämt und geärgert und man weiß es ja also gar nicht. Ihr müsst zuerst mal reden. Und auch du musst deinen eigenen Schweinehund überwinden und dich jetzt zurückpfeifen. Und wenn dich das noch so ärgert, verständlicherweise, gib ihr die Chance, sich zu rechtfertigen, so wie sie dir hoffentlich die Chance gibt, dass du dich entschuldigst für alles. So, das wäre wirklich mein ganz dringender Rat. Und wenn ihr das nicht alleine schafft, dann holt euch ganz, ganz schnell eine professionelle Hilfe und geht mit diesem Problem zu einer Paarberatung. Dass dann ein dritter Mensch sitzt, der euch so ein bisschen zueinander führt. Ja. Ja, wenn das Problem, was ich jetzt auch noch habe, ist, wenn der Vater kommt. Mhm. Wenn der Kleine ist nicht hier. Ja, ich würde jetzt an deiner Stelle, der Vater ist jetzt wahrscheinlich auch ganz aufgebracht. Ja, deswegen, ja, du hast gesagt, wenn du mich in den Finger kriegst, haut er mich kaputt. Ja. Und dem deine Statur nach. Mhm. Kannst du dir nicht arrangieren, dass diese Freundin, wo der Kleine jetzt ist, dass die Freundin bei deinen Schwiegereltern anruft? Gerade dann gibt es noch mehr Ärger. Warum? Ja, weil ich ihn einfach abgegeben habe. Halt an die Sunny. Gut, aber das ist doch nicht schlimm. Es ist doch eine gute Freundin, oder nicht? Ja, aber eigentlich haben wir das nie gemacht. Gut, aber das hat er jetzt mal gemacht. Ich will ja nur darauf hinaus, dass ihr nicht aufeinander trefft heute Nacht. Die Emotionen sind so stark, wer weiß, was da noch passiert. Also ich weiß, dass ich mit ihr nicht aufeinander treffe, aber der Vater, der hat einen Schlüssel von hier. Ja, dass der Vater direkt halt zu dieser Freundin geht und den Kleinen abholt. Und dann wird erstmal drüber geschlafen. Und dann dann versuchst du morgen Kontakt aufzunehmen und wenn die nicht mit dir telefonieren wollen, dann schreibst du morgen gleich einen Brief und sagst, dass es dir super leid tut, was du angestellt hast, dass ihr ein Kind habt und du bittest darum, dass ihr redet. Ja, ich habe nur Angst davor, wenn sie mir sagt, dass er noch mehr gewesen ist, ne? Ben, dann kann man andere Konsequenzen ziehen, aber du musst das doch erstmal rauskriegen, was da los ist. Ja, da habe ich eine große Angst vor. Klar, verständlicherweise, aber da musst du nur mal durch. Und denk an deinen Sohn, denk an dein Kind. Das musst du jetzt auch für dein Kind tun und nicht nur für dich und für euch. Das stimmt. Ja? Es wäre optimal, wenn sich das Ganze wieder einrenken würde, dass ihr wieder eine Familie, eine glückliche Familie seid. So, in diesem Sinne, jetzt versuch das zu regeln, dass du nicht auf den Vater triffst, dass der Kleine abgeholt wird. Ich habe gerade überlegt, ich gehe, glaube ich, zu der Sally und dem Sinclair hin, glaube ich, erstmal. Mach, genau, aber... es darf nicht jetzt noch mehr Unheil passieren, ne? Auf keinen Fall. Und morgen, wenn die Gemüter sich vielleicht ein bisschen beruhigt haben, versuchst du Kontakt aufzunehmen. Okay? Okay. Alles Gute. Toi, toi, toi. Danke dir, ja. Tschüss. Tschüss. Wen haben wir jetzt hier? Den Herrn Thomas. 49 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Hallo, Thomas. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe ein Problem, wo ich nicht mit... fertig werde im Moment. Mhm. War meine Schwägerin, die hat ihr Kind ermordet. Die Schwägerin hat das Kind ermordet? Ihr Kind ermordet? Ja. Also ist dein Neffe dann gewesen, sozusagen? Richtig, ja. Mhm. Wie alt war das Kind? Eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde erst? Mhm. Wann ist das passiert? Vor 200 Wochen. Warum ist das passiert? Das weiß man nicht. Die Schwägerin, das heißt, deine Frau und sie sind Geschwister. Richtig. So. Mhm. Habt ihr zu dieser Frau oder hast du zu der Schwägerin einen engen Kontakt gehabt? Ja, ich bin bei dem zweiten Kind der Pate. Also bei dem erst ermordeten Kind? Nein, bei dem zweiten. Ja. Also es gibt ein Kind, zwei Kinder und das war das dritte jetzt, was ermordet wurde. Ja. Das heißt also, es gab ein enges Verhältnis und ein gutes Einvernehmen. Ist denn die Familie, in der sie lebt, ist die intakt? Jein. Also es gibt Probleme, aber es ist noch nicht ganz dramatisch. Richtig. Jetzt erzähl mal, was die genau gemacht hat. Das weiß man nicht genau. Ich war nicht dabei, aber es, ich kriegte einen Anruf von der Polizei, dass sie wegen Kindstod ermitteln. Und ich sage, wieso Kindstod? Ich muss dazu sagen, ich war am Sonntag noch im Krankenhaus, weil meine Schwägerin war eingewiesen worden wegen starken Blutungen. Und es hat sich dann bei der Untersuchung herausgestellt, dass also die Blutungen daher rührten, dass sie das Kind zu Hause bekommen hatte. Ihr Lebensgefährte war, und das glaube ich auch, nicht informiert, beziehungsweise es fiel mir schwer, das zu glauben, aber da sie diese Krankheit, dieses Aufgeschwemmte öfter hatte und also sie hat das verkauft oder abgenommen. Ja. Und also sie hat das Kind zu Hause alleine bekommen? Mhm. Alleine, ohne eine, ja, eine Hebamme, ohne ärztlichen Hilfe. Die hat ihren Mann und ihre Kinder weggeschickt und hat das Kind in der Zwischenzeit geboren. Und hat es dann, nachdem es geboren war, laut Aussage der Polizei, was sich herausgestellt hat, in einen Plastiksack eingewickelt und ins Bett gelegt. Ah, wie schrecklich. In einen Plastiksack eingewickelt? Da ist es erstickt. Und ins Bett gelegt? Mhm, ins Kinderbett, ja. Den Plastiksack oben zugeschnürt? Unten in den Bettkasten, ja. Das ist ja erschütternd, ist das ja. Ja, ist es. Und dann ist sie ins Krankenhaus gefahren, weil sie Blutungen hat. Sie ist mit dem Wagen abgeholt worden, mit dem Notarztwagen. Den hat sie selbst angerufen? Der Mann. Ach, der war inzwischen dann doch gekommen? Der war gekommen, ja. Und Moment, der Mann kam und dann sah der doch das Kind in der Plastiktüte. Nein, das war ja im Bettkasten. Der wusste gar nicht, dass das Kind schon da ist, oder wie? Nein, der hat doch gar nicht gewusst, dass sie ein Kind bekommt. Wie, der hat nicht mitbekommen, dass sie schwanger war? Nein. Habt ihr das denn mitbekommen, dass sie schwanger war? Nein. Sie hat die ganze Schwangerschaft, die 9 Monate, versteckt? Richtig. Ich weiß, dass sowas geht. Ich hab's auch nicht geglaubt. Ja, ich weiß das. Ja, ich weiß, ich hab es früher auch nicht glauben können, aber ich weiß, dass sowas möglich ist, dass Frauen das verstecken können. Ist sie eine sehr korpulente Frau? Dass man nein, auch nicht, aber man kann sie ankleiden oder anziehen, dass es nicht auffällt. Ne? Was für eine Geschichte. Jetzt kommt ihr Lebensgefährte nach Hause. Der weiß nicht, dass sie gerade ein Kind bekommen hat. Vermutlich ist es sein Kind gewesen. Erster Vater. Das wird noch geprüft, aber ich gehe davon aus, dass es so ist. Ja. Okay, dann liegt jetzt der Leichnam des toten Kindes in einem Plastiksack im Bettkasten. Und er bringt sie dann, weil sie Blutungen hat, ins Krankenhaus. Und er weiß gar nicht, woher die Blutungen... Der Notarztwagen kam. Ja, der Notarztwagen kam, ja. Mhm. Und dann? Wie ging es dann weiter? Ja, sie lag einen halben Tag im Krankenhaus und dann haben wir sie besucht. Und einen normalen Krankenbesuch gemacht. Und wie geht's? Ja, Blutung gehabt und dauert 2-3 Tage, bin ich wieder draußen. Irgendwie kann ja, ich weiß nicht, in Frauenkrankheiten bin ich so bewandert. Jedenfalls, wir fahren dazu nach Hause zurück und in der Zwischenzeit hat sie wohl, weil ihr Mann auch nach Hause wollte und das Kind, also Bett bringen und da hat sie die Schwester informiert und gesagt, wir fahren mal bitte nach Hause, da ist da und da, gucken Sie mal bitte nach. Ach, das hat sie gesagt? Mhm. Und da ist die Polizei gegangen, hat die Wohnung vor ihrem Lebensgefährten aufgemacht, also der ist eine halbe Stunde später gekommen und da ist das Kind gefunden worden. Das heißt, da im Krankenhaus hat sie ein schlechtes Gewissen bekommen? Ja, ich weiß nicht, psychologisch kann man das sicherlich irgendwo deuten, aber es ist nicht einfach. Hast du jetzt danach mit deiner Schwägerin schon gesprochen oder ist sie? Nein, ich bin noch nicht sie sitzt in einem Justizkrankenhaus, ich möchte den Namen nicht nennen. Ich habe zwar eine Besuchserlaubnis, aber ich gehe da nicht hin. Im Moment kann ich das noch nicht und ich habe noch sehr engen Kontakt zu ihrem Lebensgefährten und meinem Patenkind. Sag mal, Thomas, was für eine Situation. Da geht die Polizei zusammen mit dem Lebensgefährten in die Wohnung, ne? So war das, ne? Weiß ich nicht genau, ob er dabei war. Die war eine halbe Stunde vorher da. Ich habe mit ihm da, ich spreche ihn auch in dieser Beziehung nicht so an, weil er auch ziemlich verstehe. Das heißt, außerhalb von Gut und Böse im Moment. Ja, klar. Das heißt, du weißt gar nicht, ob er den Leichnam in der Plastiktüte gesehen hat. Nein, aber er wird ihn höchstwahrscheinlich sehen, weil die Obduktion abgeschlossen ist und da es eine Nebengeburt ist, muss das Kind beerdigt werden. Den genauen Tathergang weiß man nicht, ob sie das Kind vorher getötet hat und dann in den Plastiksack oder ob es so ist, wie du gerade vermutet hast, dass das Kind dann man in kann den... Das sicherlich in dem Gerichtsmedizin. Das wird man machen. Lesen, aber ja. Das habe ich noch nicht gesehen und ich habe auch keine große Lust, das lesen zu wollen. Ja. Ich könnte mir vorstellen... Bitte? Mir reicht es, wenn ich bei der Beerdigung dabei bin. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Erschütterung in eurer ganzen Familie ist, so etwas. Das Problem, oder beziehungsweise was dann noch hinzukommt, meine eigene Frau hat ein Kind verloren bei der Geburt und wollte die Nabelschnur um den Hals sich gewickelt, hat sie jetzt eine Totgeburt gehabt. Wann war das? Das war vor meiner Zeit. Also das ist schon sehr lange her. Ja. Also meinst du, dass jetzt so die Erinnerung aufkommen, da ist ein Unglück passiert, wo niemand was zu kann? Ja. Und die Schwester bringt das Kind um. Ja. Aber nun muss doch bei euch wahrscheinlich, ihr redet doch wahrscheinlich pausenlos darüber. Und ihr habt doch Mutmaßungen. Was ist mit der Frau los? Warum hat sie das getan? Erstmal, warum hat sie die Schwangerschaft verheimlicht? Und warum hat sie das Kind ermordet? Man weiß es nicht. Überhaupt nicht. Deshalb rufe ich dich auch an, weil ich also mal irgendwie eine Erklärung dafür finden will. Man kann Psychologen aufsuchen, die sind weit weg, aber ich habe, weil ich da einen Sendung auch sehr gern sehe, du hast nicht dieses, wie soll man sagen, das technisch geschäftsmäßig in den Augen, sondern du empfindest auch dabei. Und das ist schön, wenn man dich am Telefon hat. Das ist ja freundlich, dass du das sagst, aber dennoch bin ich natürlich jetzt völlig überfordert, weil ich natürlich auch nicht in die Psyche dieser Frau gucken kann und ich kenne die Familienverhältnisse ja auch nicht. Und es muss ja ein etwas Ungeheuerliches sein, wenn das eine Mutter tut. Da muss ja etwas ganz, ganz Gravierendes vorgefallen sein. Man erschaudert ja, wenn man sich das vorstellt. Deshalb, man kann es nicht fassen. Es gibt man kann es nicht fassen, nein. Das Leben ist sehr, sehr wunderlich. Man kann es nicht, man vermutet es nicht. Weißt du, ich war noch nie bei der Geburt dabei und kann das gar nicht letztendlich beurteilen, aber ich kann es mir letztendlich doch ein bisschen vorstellen. Die Frau sitzt alleine in der Wohnung und kriegt ein Kind. Sie schneidet die Nadelschnur durch oder was man da alles machen muss und dann nimmt sie die... Das ist wahrscheinlich der Punkt auch gewesen, weshalb die Ärzte gemerkt haben, dass da nicht, dass da noch irgendwas ist. Ja. Ja, aber dann sieht sie dieses kleine Kind, ihr Kind und bringt es um. Was ist denn da los mit der Frau? Bist du sicher, dass der Lebensgefährte der Vater ist? Oder kann es sein, dass ein Verbrechen da passiert ist, dass sie vielleicht vergewaltigt wurde von jemand anderem? Nein. Ja, das sagst du so. Wer weiß es denn? Es sieht so aus. Also, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass sie es in einem Zustand der Überforderung oder weiß der Geier, ich weiß, ich bin kein Psychologe, das gemacht hat. Also, gab es da so Anzeichen, dass sie mit Nein, ihrem Leben... überhaupt nicht. Ich sage ja, wir waren am Sonntag da und haben sie besucht und es war so wunderbar. Und mit den anderen eine beiden? Eine halbe Stunde später kriegt man da auf einmal die grausame Wahrheit. Und das Verhältnis zu den anderen beiden Kindern, das war immer gut und das hat sie auch gut gemanagt. Das ja, die ja das wahrscheinlich war das eine zu viel. Ja, aber trotzdem. Ja, ich weiß. Also das war jetzt gerade mein allererster Gedanke, wenn eine Frau so etwas Dramatisches tut. Vielleicht ist vorher etwas ebenso Dramatisches passiert. Aber das sind jetzt alles wilde Mutmaßungen, vor allen Dingen von jemandem wie mir, der diese Frau überhaupt nicht kennt. Aber ich kann verstehen, dass du oder ihr da auch mit anderen drüber reden wollt. Und obwohl es ja, ihr werdet es irgendwann erfahren, hoffe ich. Die Verhandlung, die wird in den nächsten 2 Monaten sein. Und gut, das ist jetzt die reine juristische Sache, aber die ethisch, menschlich, emotionale Sache, die sieht anders aus. Ja. Ja. Auch der Mann, ich habe das Gefühl, der wird sich also dieser Frau abwenden, irgendwie. Ja, was ich auch verstehen kann, in irgendeiner Form. Ja, ich habe auch die Sorge natürlich, dass diese ganze Familie jetzt auseinanderbricht. Der Mann, sagst du, wendet sich ab. Ja gut, dafür sind die Familie da, die der Rest der zusammenhält, Frau. Aber ja. Irgendwie ist es unvorstellbar. Es ist wirklich also unvorstellbar. Ich habe überhaupt natürlich keine Mutmaßung. Ich würde dir aber vielleicht dennoch anbieten, mit meiner Psychologin ein paar Worte zu reden. Vielleicht kann sie irgendwie einen anderen Aspekt noch finden und mit dir besprechen. Ja. Das Verfahren kennst du. Du legst bitte auf und die Petra, so heißt die Psychologin. Nein, ich kenne das nicht, aber ich... Ja. Du legst bitte auf und die Petra ruft, so heißt die Psychologin, ruft dich gleich an. Okay. Ich danke dir. Ich wünsche dir noch alles Gute. Ja, ich wünsche eurer Familie wirklich von Herzen möchte ich das Beileid aussprechen. Das, danke, Domian. Erschütternd. Auf Wiedersehen, Thomas. Tschüss, Domian. Jetzt haben wir Dirk hier und Dirk ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo, Dirk. Ja. Du hast auch in der langen Domian-Nacht angerufen. Allerdings, ja. Bis 4 Uhr werden wir talken. Ja, das macht mir nicht so. Das ist schön. Aber ich halte durch. Ja, ich werde es auch durchhalten. Mit euch also zusammen werde ich das so schaffen. Ja? Und was geht's denn, Dirk? Ja, zuerst mal zu dem jungen Mann, der seine Freundin da eben verarbeitet hat um 8 Uhr. Ja. Also dem wünsche ich wirklich, dass er seinen Schwiegervater trifft oder bei mir nebenan einzieht. So. Ja. Also ich wünsche eigentlich schon leicht eine Halskrause. Ich auch, Dirk. Aber wenn jetzt der Schwiegervater auf ihn trifft und die beiden kloppen sich noch, was ist denn damit getan? Ja, und gut, geholfen? Er wird es lernen für die Zukunft. Ich glaube, der war schon sehr reuig, dass du das nicht nochmal... Ja, dem ging mal so richtig der Schweiß auf die Stirn. Ja, ja, ja. Also, aber du wolltest wegen was anderem anrufen? Ja, richtig. Also mein Problem ist, glaube ich, ich bin süchtig nach Breite. Nach Breite? Ja, ja, kann man nicht anders nennen. Also wie gesagt, ich lege unheimlichen Wert auf Kreuz und Unterarme, also ach so. Krafttraining. Ach so, bei dir selbst? Ja. Das heißt, du bist so ein Schrank? Ja. So ein Schrank? Ja, ich möchte auch noch mehr. Also ich möchte also schon den Türrahmen mal ausfüllen. Wie ist oben die Spannbreite? Also, Breite? Ja, 1,32 so. 1,32, das ist schon ein Hammer, ne? Ist schon nicht schlecht. Und die Arme? Die Arme habe ich nicht gemessen, die messe ich nicht. Ja. Aber das ist noch human. Wie gesagt, ich bin halt sowieso der Meinung, das ist alles viel zu wenig. Und es soll halt bedeuten, mehr dran kommen an den guten Jungen. Also du bist ein Anhänger des Kraftsportes. Ja. Du machst Bodybuilding. Ja. Wie oft? Kraftdreikampf und Kraftsport. Ja, wie oft? Ja, kann man so nicht beziffern. Ich mache also im Moment sehr, sehr viel zu Hause. Mhm. Das heißt, ich habe mir einen Bürostuhl umgebaut mit Gewichten dran. Da ich keine Freihandeln habe oder Kurzhandeln zu Hause habe, trainiere ich mit dem Bürostuhl Unterarme. Ach so. Und, ja, wie viele Stunden am Tag? Bitte? Wie viele Stunden am Tag? Ja, im Moment ein bisschen weniger, da ich eine neue Partnerin habe. Mhm. Aber ich bin auch im Studio angemeldet und da mache ich also auch schon so 2-3 Stunden und zu Hause halt an meinem Fernsehen mit diesem Bürostuhl. Ich will. Dann guckst du Fernsehen und hebst immer den Bürostuhl. Immer den Bürostuhl, immer damit der Unterarm irgendwann mal so Popeye-technisch rauskommt, ja. Sag mal, wieso bist du so jeck auf Breite? Warum? Ist so seit dem 18., 19. Lebensjahr irgendwie. Und hast dann auch so kontinuierlich zugelegt, von 18 bis ja, heute? Ja, unfreiwillig irgendwann auch mal auf 149 Kilo, aber das war dann nicht wirklich muskulös. Ja. Aber von der Veranlagung, sag ich mal, ist eigentlich ganz gut und die Gene stimmen auch einigermaßen. Jetzt habe ich also noch so 116. 116, ja. Und das kommt auch langsam wieder ein bisschen Form rein in den guten Jungen. In Ordnung. Bei welcher Größe? 1,87. 1,87, ja, dann bist du wirklich eine Kante, ne? Ja, 5XL Oberteile. Das ist kein Geschenk, ich krieg nichts anzuziehen. Du hast gerade von deiner Freundin gesprochen. Steht die drauf? Ja, sie mag also keine schmächtigen Jungs, ne? Ja, na gut, dann hat sie dich ja den richtigen gewählt, ne? Ja, hoffe ich doch, ja. Wie viel soll's denn noch werden? Also, ich hätte ja, wie gesagt, ich habe da so ein Maß, das wäre so mein Wohnzimmertürrahmen, der wäre nicht schlecht. Also auf wie viel Kilo sollte es dann kommen? Ja, Kilo hin, kann man Kilo nicht her. Ja. Also Kilo, ich hätte gerne so 138 trocken ohne Fett. Wow. Die hätte ich gerne, ja. Nun ist ja die Verlockung, wenn man das möchte, sehr groß, dass man da Anabolika anspricht. Genau. Ja. Und war die Verlockung bei dir auch schon groß? Die war nicht nur groß, das hat auch schon stattgefunden, aber wie gesagt, im Alter von 19, 20 ja. Habe ich dann auch ganz schnell wieder sein lassen. Wie gesagt, ich habe also viele Bekannte, die ausgerastet sind unter den Einwirkungen, die also auch schon mal eine Handel in den Spiegel geworfen haben. Ja, ja. Aber, ne? Wie lange hast du das Zeug genommen? Ach, ganz kurz. Ganz also kurz. Drei, vier Wochen. Also eine halbe Kur praktisch geteilt mit jemand anders. Weißt du, Dirk, bei allem Verständnis für so Muskelsucht, ne? Ja. Ich, für mich ist es unverständlich, dass die Jungs das machen, weil die eine ganz üble Nebenwirkung ist ja, dass die Hoden schrumpfen. Ne? Gelächter, Gelächter. Also ich habe in der Dusche schon viele Bodybuilder gesehen in diesen Sammelduschen. Ich auch. Ich habe noch keinen gesehen, der Rosinen an der Hose hat. Ich ja. Wirklich noch nicht. Ich ja, ja. Also absolut. Ich war, absolut. Ich noch nie. Ich hab 5 Jahre früher trainiert in einem ja. Stück und war immer in den Kabinen mit den Jungs. Und das habe ich noch nie gesehen. Und habe da ganz gerne mal hingeguckt und dachte mir, ach du Scheiße. Das sind jetzt solche Riesen, die wirklich cool und gut aussahen. Du musst die Dimensionen vergleichen. Die haben auch ganz andere Oberschenkel als du. Ich weiß, zum Beispiel. Ich weiß. Also ich wirkt es auch anders. Aber was nutzt mir das Ganze, wenn ich keinen hochkriege? Ne? Was haben denn die Hoden mit Hochkriegen zu tun? Naja, das ist ja eine Hormonwahl. Die Hormone funktionieren ja nicht mehr so. Ja, es gibt solche und solche. Es gibt welche, die können wie Kanickel und es gibt welche, die können gar nichts mehr. Aber eine weitere üble Nebenwirkung ist ja auch, dass man Pickel bekommt, Pusteln ja, und sowas. Das ist unumstritten, dass du den Rücken voll Pickel bekommst. Ja. Eine ganz klare Kiste. Ja. Aber wie gesagt, ich nenne nichts außer Eiweiß und Aminosäure. Gut. Weil ich mich von Genen her, glaube ich, nicht beschweren kann, dass ich nicht so zulege. Dann ist das Thema auf jeden Fall vom Tisch. Und ja. Es ist einfach so. Ich habe auch keine Ambitionen, irgendwelche Wettkämpfe zu machen. Ich bin halt jetzt so in den Bereich hier so Kraft-3-Kampf zurück oder halt auch vielleicht so dieses Strongest Man-Wettbewerbe, also Betonsäcke schleppen oder Fässer tragen oder Stämme werfen. Was machst du vom Beruf? Ich bin momentan zu Hause. Ja? Das heißt, ich habe Rente laufen wegen einem Unfall mit 30 schon. Ach. Und ja, und wie und dann? Im Moment 2 Kinderbücher. Ah ja, das ist aber ganz, ganz verrückt. Das ist eine korrupte, ziemlich korrupte Verbindung, ne? Allerdings. Ein Bodybuilder, der Kinderbücher schreibt, ja. Der schon früh Rentner ist, weil er körperlich nicht mehr so kann, aber letztendlich dann körperlich doch sich so aufbaut. In gewissem Rahmen, ne? Aber ja. Ich mache jetzt nicht unbedingt unheimlich die wilden Beinpressen. Also. Da mache ich schon so manche Sachen, aber wie gesagt, ich kann nicht besonders lange sitzen ja. Und ich kann auch nicht, ja, ne? Ist halt schon einiges eingeschränkt. Denkst du über die Zeit nach, wo du vielleicht nicht mehr so sehr viel machen kannst, aus welchen Gründen auch immer? Ja, also ich werde grundsätzlich meine Schultern und meine Unterarme und meinen Rücken und meine Brust weitermachen, auf jeden Fall. Mhm. Ich habe damals, als ich aktiv auch Bodybuilding gemacht habe, auch einen Typen kennengelernt, der auch so letztendlich so ein bisschen Raucher wie du oder vielleicht noch ein bisschen schlimmer, der hatte einen sehr schweren Motorradunfall. Ja. Und konnte dann danach, ich weiß es nicht, über ein Jahr, anderthalb Jahre gar nichts machen, weil er wirklich haarscharf dem Tod entronnen war. Der hat gelitten, dass er diese Sucht nicht, in der Sucht nicht mehr nachkommen konnte und weil der Körper, ja. Wenn du schlagartig ja nichts mehr machst, ja. Sieht der Körper nicht schön aus nach einer gewissen Zeit. Ne? Du wirst zusammenfallen wie ein Kuchen. Ne? Genau. Und ich weiß, dass der seelisch irrsinnig untergelitten hat und hinterher so ein ganz klein bisschen wieder trainiert hat und dann ging es auch, aber er konnte es nie wieder so machen wie vorher. Ja. Das war völlig unmöglich. Aber man kann natürlich, wenn man das diszipliniert macht, das weiß ich auch, kenne auch jemanden, bis ins hohe Alter das machen. Ne? Es gibt 60 Jahre, die das machen. Ich habe heute jemanden kennengelernt, der ist 50, der hat Kraft-3-Kampf gemacht, Onkel von einem Freund, der hatte Unterarme wie Rollbraten. Ja. Also das war, ich habe jeden, mit dem ich heute telefoniert habe, davon erzählt, ich habe noch nie in meinem Leben so phänomenal geile Unterarme gesehen. Ich gucke auch keiner Frau hinterher auf der Straße. Ich frage meine Freundin höchstens, wenn man, ist der da vorne breiter als ich? Ach nö. Du guckst dir den Jungs nach. Ja, sicher. Weil ich sehe, einer läuft so ein bisschen mit Rasierklingen unter den Armen, ne? Ja. Erkenne ich irgendwie, der könnte schon mal ein Bodybuilding-Heft gelesen haben, muss ich immer sofort wissen, ist der breiter oder ich. Guckst du dich gerne nackt im Spiegel an? Wenn ich ehrlich bin, also nackt nicht wirklich. Ja. Warum? Also nackt nicht. Ich fange jetzt hier nicht an, irgendwelche Grimassen zu schneiden vorm Spiegel. Ja, aber du, wenn du deinen Körper so im ich gehe grundsätzlich an keiner Schaufensterscheibe vorbei, ohne da nicht reinzugucken. Und da habe ich mich letztens also beinahe dermaßen auf den Bart gelegt. Es gab also ein Riesengelächter. Der ganze Freundeskreis von meiner Freundin lacht sich tot, weil ich bei Plus vor der Tür fast auf die Backen gefallen bin, weil ich da so stolz meine Brust angeguckt habe. Also ein Schweineeifer Dirk bist du. Och jo. Ja, kann man so sagen. Findest du dich selbst? Hat das auch was mit Erotik zu tun? Willst du damit auch eine besondere Erotik ausstrahlen? Überhaupt nicht. Findest du das selbst erotisch an dir? Ja. An mir nicht. Ich finde einfach, ich kann diese schmächtigen Männer nicht ertragen. Also diese dünnen und die keine Arme haben. Ah, ja. Also als ich mich tätowieren lassen habe zum Beispiel, der Tätowierer, der sagte, endlich mal einen Arm, den ich tätowieren darf. Das heißt? Ja, nicht nur so Streichhölzer, ne? Das heißt, obwohl du, davon gehe ich jetzt mal aus, ein heterosexueller Mann bist, ja, sagst du, ich finde das erotisch bei Männern, wenn die richtig was auf. Nein, ja, ich finde das erotisch bei Männern. Das reizt mich halt so weit. Nee, aber ich finde es einfach schöner anzuschauen. Mein Schönheitsideal ist, ne? Nicht Pantau, sondern eher Conan, verstehst du? Aber ich steh schon doch eher auf einen Mann, der auch ein bisschen Schulter im Hemd hat. Gut. Also, ich bin sicher, dass du in 1000 Talkshows wirst eingeladen, wenn du deine Bücher geschrieben hast und die erfolgreich sein sollten, weil man mit dir über viele, viele Aspekte des Lebens reden kann, über Kinderbücher und eben auch über Krafttraining. Dann wünsche ich gutes Gelingen beim Trainieren weiterhin und toll, toll, toll für die literarische Arbeit. Ne? Ja, eins wollte ich dir noch sagen, Domian, du bist mal richtig ein guter Junge. Das ist nett von dir. Okay. Dankeschön, Dirk. Tschüss. Schönen Abend noch. Jo, tschö. Wir haben 1:20 Uhr, hier ist Rheinland Live, das ist der Fernsehen mit der langen Domia-Nacht. Das heißt, wir unterhalten uns hier im Fernsehen, im WDR-Fernsehen und im Radio bei Live 4 Stunden lang bis 4 Uhr nachts live über alles, was ihr wollt. Ihr könnt mich anrufen und euch mit allen möglichen und unmöglichen Themen hier bei mir melden, über die wir plaudern oder ernsthaft reden oder auch ernsthaft diskutieren sollten. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 111. Das ist übrigens, ich will es doch nochmal erzählen, ein sehr großes psychologisches Phänomen. Ich habe diese Telefonnummern sicher schon 3000 Mal gesagt, aber ich komme immer so ein bisschen durcheinander und habe die mir auf diesem Zettel, ich muss das den Radiozuhörern erzählen, hier vor mir steht ein Kärtchen für die Fernsehzuschauer und da steht die Telefonnummer drauf und hier hinten habe ich mir das alles nochmal draufgeschrieben, um dann ab und zu mal dahin zu spinksen und zu gucken, 5678111, sonst komme ich immer durcheinander, 111, 110 mit der Faxnummer und der Telefonnummer. Ja, man wird alt. Marion, 37 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Marion. Ich grüße dich. Also ich möchte erst noch was zu dem Vorfallgespräch sagen, zu der Jordan. Ja. Das hat mich also sehr tief ergriffen, das Gespräch. Ja. Absolut. Und du hast auch die Frage gestellt, sie hat gesagt, sie möchte gerne ans Meer. Ja. Und ich möchte es mal so mit meinen Worten wiedergeben, warum sie ans Meer möchte. Irgendwie einen schlauen Spruch habe ich mal gehört, der da hieß, Tränen sind Perlen aus dem Wasser des Lebens. Und das Wasser des Lebens ist das Meer. Du meinst, dass daher die Sehnsucht kommt, dass viele Leute, die vielleicht sehr krank sind, nochmal ans Meer möchten. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt nicht nur bei sehr kranken Menschen ist, sondern auch bei gesunden. Ne? Weil ich glaube, dass sich da unsere aller Sehnsucht widerspiegelt im Meer. Ja, vielleicht. Obwohl es ja auch Menschen gibt, die eher so vielleicht in die Berge orientiert sind und das lieber mögen. Ja. Aber das Meer hat nun mal seit jeher eine Faszination. Ja, weil wir kommen ja nur alle aus dem Meer. Ne? Richtig, ja. Letztendlich unsere Urgroßmutter oder Vater, ne? Noch weiter Ur, richtig. Weißt, waren ja alle Meer mal. Ne? Ein Baby, was im Mutterleib heranwächst, ne? Lebt ja auch im Wasser. Eigentlich schon, ja. Na, im Fruchtwasser. Ja. So kann man das sicherlich erklären. Ja. Obwohl ich tendiere eher so von meinen Gefühlen zu den Bergen, zu dem hochalpinen Gefühl, was man hat. Mhm. Aber dennoch kenne ich das auch, wenn ich am Meer stehe, dass man so ganz tief berührt ist. Ne? Ja, ist man. Man möchte eigentlich gar nichts machen, so einfach nur da sitzen und nur da sitzen und zuschauen. Das Geräusch, das ist so schön monoton, ne? Und man hört zu und lässt so die Seele baumeln. Ja, genau. Und geht. Ja. Man kann ja auch endlos wandern an Stränden. Ja, richtig, genau. Ich war selber auch schon am Meer und ich kenne die Faszination. Das ist also, wer selber nicht da war, der kann es in Worten, denke ich, mir auch nicht wiedergeben. Ne? Ich war Ostern auf der sehr schönen Insel Jüst. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Vom Hörensagen schon, ja. An der Nordsee, in der Nordsee. Und das ist für mich jetzt auch eine Erinnerung, die mir gerade so hochkommt. Das ist wunderschön. Ja. Dieses, es gibt herrlich weiße Sandstrände auf Jüst. Ja, und man kann da wandern und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Ne? Ja. Ja, also, und ich möchte der Jordan einfach auch auf diesem Wege sagen, also, es ist sehr traurig, das war sehr bewegend, das Gespräch, und ich möchte ihr einfach sagen, dass Gottes Kraft und sein Licht und seine Liebe bei ihr sein werden. Das ist sehr nett und sehr lieb von dir. Und es ist auch interessant, die Deutung von dir zu hören, warum die Sehnsucht bei den Menschen da ist. Ja. Gut, okay, Domian, also mein Thema ist Wahrsagen. Wahrsagen? Ja. Bist du Wahrsagerin? Was heißt ich? Ich deute also jetzt keine Menschen eine Zukunft. Ja. Aber es gibt so etwas wie Wahrsagen. Aha, ich merke, wir werden so ein bisschen mystisch vielleicht heute Nacht. Gerade bei den Astral Live schon. Jetzt reden wir über das Wahrsagen. Wie machst du das denn? Fangen wir mal so an. Also Domian, ich mache es nicht. Du machst es nicht? Nein, ich mache es nicht. Das schicke ich schon mal vorweg. Mhm. Also ich habe manchmal Bilder, ich habe Visionen. Mhm. Ich sehe Dinge, die dann passieren. Ach so, das heißt also, du kannst es nicht bewusst machen, aber... Nein, ich kann es nicht bewusst machen. Manchmal passiert es halt so. Ich möchte auch damit vorausschicken, Domian, es gibt Menschen, ich sag mal, die gerne sich als Wahrsager profilieren, ja, die, weiß ich nicht, aus irgendwelchen Kugeln da sagen, ja, ihre Zukunft sieht so und so aus. Das ist für mich Scharlatanerie. Mhm. Absolut. Mhm. Aber es, wie du es eben auch schon gesagt hast, bei diesem einen Menschen mit diesem Astralkörper, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die man wirklich nicht begreifen kann. Dann sag doch mal ein Beispiel, was du vorher geahnt hast oder vorher gesehen hast. Also ich habe leider Gottes den Tod meines eigenen Bruders vorausgesehen. Mhm. Wie hast du das? Ich habe also einen Traum gehabt, das muss ich jetzt vorausschicken, es war ein Traum. Das war ein Traum. Das war jetzt ein Traum gewesen, so. Mhm. Und ja, das ist, also, es ergreift mich natürlich immer noch. Ich meine, es war mein Lieblingsbruder. Mhm. Ich habe sehr an ihm gehangen. Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis miteinander. Ja, ja. Und ich habe dann nachts geträumt, der Tod saß im Zimmer. Der Tod, wie man sich ihn wirklich vorstellt. Dieser Sensenmann, Knochengesicht und diese schwarze Kutte an. Der saß in welchem Zimmer? Der saß in einem Raum. In einem da Raum. Da war nichts weiter, nur ein leerer Raum. Und du gucktest in den Raum rein? Nein, ich stand auf einmal bei ihm. Ach so, so. Ich stand vor ihm. Gott, wie gruselig. Und dann? Ja, und da habe ich gesagt, was willst du von mir? Willst du mich jetzt holen? Mhm. Da hat er gesagt, nein, dich nicht, aber Sigi. Sigi war der Bruder. Richtig. Mhm. Und ging der Traum dann auch weiter? Ja, er ging schon weiter, also indem ich furchtbare Angst bekam und weggelaufen bin. Mhm. Ich bekam fürchterliche Angst und bin einfach weggelaufen. Mhm. Und dann ist tatsächlich der Tod... Tatsächlich 3 Wochen später ist mein Bruder durch den Verkehrsunfall ins Leben gekommen. Ganz plötzlich, unerwartet. Ganz plötzlich unerwartet, mit 25 Jahren. 25 Jahren. Ist so etwas Dramatisches nochmal passiert, dass du so etwas vorhergesehen hast? Ja, da ist noch was passiert, und zwar, das war dann im Jahr 1995. Mhm. Ich möchte es vorausschicken, mein Bruder ist 86 verstorben, also 9 Jahre später. Mhm. Das war aber jetzt nicht ein Traum gewesen, ich habe also nicht geschlafen. Mhm. Ich war im Wäschekeller. Mhm. In meiner Wohnung, unten war ich Wäsche aufhängen gewesen, kam aus dem Keller, wollte gerade die Wohnungstür aufschließen und plötzlich hatte ich eine Vision gehabt. Aha. Aber wirklich wie so ein Vorhang, wie man es früher kennt noch, vom Kino, wo der Vorhang aufgeht, die Leinwand ist da. Das kann man ja auch so ein bisschen als Tagtraum vielleicht nennen. Nein, Moment, lass mich aussprechen. Mhm. Und ich sah einen wunderschönen Sommertag. Mhm. Die Sonne schien, es war kein Wölkchen am Himmel, das ist Tatsache, es war kein Wölkchen am Himmel, die Sonne schien. Mhm. Und ich war, wie gesagt, im Inbegriff gerade dabei, die Wohnung aufzuschließen. Mhm. Und dann hatte ich auf einmal diese Vision gehabt und habe ich gedacht, ups, Marion, was war das denn jetzt? Ich habe einen Leichenwagen gesehen und da wusste ich, es passiert was. Und also, ich hatte eine Ahnung gehabt. In dieser Vision hast du den Leichenwagen auch noch gesehen? Ja, genau, richtig. Mhm. Und ich hatte diese Ahnung gehabt, dass es meinen liebsten, besten Freund treffen würde, mit dem ich jahrelang befreundet war. War das dann auch so? Es war so. Der ist 3 Wochen später, genau wiederum 3 Wochen später, unverhofft gestorben. Das ist ja... Und es war ein wunderschöner Sommertag. Er ist am 28. Juni 1995 verstorben. Mhm. Es war ein wunderschöner Sommertag. Eigentlich, kein Wölkchen war am Himmel. Mhm. Eigentlich ist das ja sehr beängstigend. Du kannst dich dagegen ja gar nicht wehren. Nein, das, ne? Das ist richtig, ja. Das überkommt dich ja quasi so. Hast du davor Angst vor diesem, was du da in dir hast oder wie man das nennen mag? Teils. Ich sag mir mal so, ich sehe es auch als Schutz. Mhm. Weil ich möchte da jetzt ein bisschen noch in die Vorgeschichte gehen. Meine Großtante, das war die Tante meines Vaters, also die Schwester meiner Oma, und die hatte seherische Fähigkeiten gehabt, diese Frau. Und ich meine, klar, ich war damals Teenager gewesen, ich habe das immer irgendwie irgendwo so belächelt, ach Blödsinn, das gibt's ja gar nicht. Lass uns mal nicht so weit in die Vergangenheit gehen. Du hast gesagt, das ist für mich ein Schutz. Ja. Vor was soll dich das schützen? Ganz einfach vor unangenehmen Dingen. Weil, ich sag mal, Domian, was ich gerade eingangs gesagt habe, so diese ganze, sag ich mal, wenn sich jetzt so Wahrsager profilieren, was man manchmal auch in der Zeitung liest, ne, ich sehe die Zukunft voraus, das ist Blödsinn. Weil jeder Mensch, jeder. Okay, das ist alles klar. Aber vor was soll dich das schützen? Vor was schützt dich die Tatsache, dass du... Vor der negativen Aura. Ach so, ich verstehe, ja. Vor der negativen Aura. Ja. Denn die Augen sind der Spiegel der Seele. Mhm. Und gerade in den Augen widerspiegelt sich Negatives sowie Positives. Ja. So, Maja, das war jetzt ein kleiner Exkurs in die Esoterik. Ich danke dir, dass du mir das erzählt hast. Und ich hoffe, dass diese Gabe, nennen wir es mal so, dich schützt, wie du das gerne möchtest. Und dass es vielleicht auch mal ein paar schöne Sachen gibt, die du vorher siehst und nicht immer so traurige Sachen, Todesangelegenheiten. Von Herzen alles Gute von meiner Seite und schöne Grüße zu dir nach Hause. Okay, danke dir, Domian. Tschüss, Marion. Ja, tschüss. 1:30 und 7 Sekunden. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Auf die Sekunde 1:31 Uhr. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute haben wir hier die lange Domian-Nacht und die geht bis 4 Uhr morgens. Bis 4 Uhr könnt ihr mich anrufen, über alles mit mir reden, das euch interessiert und worüber ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Martina ist da. Grüße dich herzlich, 19 Jahre alt. Hallo, ja, guten Abend. Hallo Martina. Warum hast du mich angerufen? Ja, also ich habe lange überlegt, ob ich anrufen soll. Aber also ich habe wirklich in meinem näheren Umfeld niemanden, mit dem ich darüber reden könnte. Mhm. Und also es ist so, dass ich wirklich für meinen Lehrer mehr empfinde, als ich eigentlich empfinden sollte oder dürfte. Mhm. Das klingt nach Komplikationen. Ja. Mann. Wie alt ist denn der Lehrer? Fangen wir mal da an. Ja, also der ist, ich weiß nicht genau, aber so um die 40. Um die 40. Ja. Ich frage dich jetzt nicht, um es nicht erkennbar zu machen, welches Fach der Lehrer unterrichtet, ist ja auch nicht so ganz wichtig. Auf jeden Fall hast du viel bei ihm Unterricht. Ja, ich habe auch schon, also mindestens seit der Mittelstufe beim Unterricht. Ja. Und es war aber, diese Gefühle sind erst später gekommen. Also wann sind die Gefühle gekommen? Seit wann denkst du... Also die letzten 2-3 Jahre wohl schon. So lange schon? Ja. Das heißt, die letzten 2-3 Jahre, also sagen wir es im Klartext, bist du verknallt in deinen Lehrer? Ja. Und er weiß nichts davon? Nein, also es ist auch nichts gelaufen schon oder so, also es ist wirklich so, dass... Vielleicht würde der aus allen Wolken fallen, wenn der das erfahren würde, kann das sein? Ja, wahrscheinlich, ja. Du hast dich völlig zurückgehalten. Ja, also du guckst ihn heimlich an. Es ist so gewesen, dass wir schon Blickkontakt hatten auch. Und gut, aber das haben ja viele und das muss ja nichts bedeuten. Ja, also ich habe, also, wie gesagt, schon ziemlich lange beim Unterricht und es ist wirklich so, dass... Warum bist du verliebt in den? Ja, es ist die ganze Art. Also dieses, weiß nicht, der ist einfach lockerer als andere Lehrer. Also ich habe das, ja, ich habe ja auch andere Lehrer und er ist einfach, ja, ich weiß nicht. Aber der ist doch schon uralt mit 40 und du bist 19. Ja, weil er hat halt viel mit jungen Leuten Kontakt und der kurzer Einschub, Martina, bitte, ihr 40-Jährigen, ich bin es ja nur auch schon über 40, nicht jetzt Beschwerdebriefe schreiben, ich meine das nicht beleidigen, ne? Einschub zu Ende, Martina, es geht weiter. Ja, ich habe einfach das Gefühl, dass der mich genau versteht. Also er ist wirklich ein Lehrer, der sich auch viel Zeit nimmt für seine Schüler. Wie sieht das Verliebtsein aus? Bist du quasi nur am Träumen? Ja, also das Problem ist halt, dass ich in den anderen Fächern total abgesackt bin und jetzt auch mein Abitur gefährdet ist, weil ich eben ja mit den Gedanken einfach nicht klar bin und weil ich immer nur an diesen einen Lehrer denke. Du denkst pausenlos an ihn, so ja. wie man denkt, wenn man verliebt ist. Ja, und jetzt so, hat das Schlimme dazu gekommen, dass wir jetzt die Abiturklausuren geschrieben haben schon und dass ich ihn ja jetzt in nächster Zeit wahrscheinlich, wenn ich es bestehen sollte, nicht wiedersehen werde. Das ist schon ein Problem für mich. Ach so, das heißt, dass eure Wege sich jetzt eigentlich trennen, ja. Wenn du das geschafft hast. Ja. Sind die Chancen denn ganz gut, dass du es schaffen wirst? Ja, also wie gesagt, ich habe mich schon in den letzten, ja, so 2-3 Jahren stark verschlechtert. Mhm. Aber du wirst das Abitur in die Tasche kriegen? Ich weiß es noch nicht, also es steht noch in den Sternen, aber bei mir ist auch so diese Stimmung aufgekommen, dass es mir mittlerweile egal wäre, weil... Na, ich könnte mir fast schon vorstellen, dass du so drauf bist, nach dem Motto, ich möchte durch das Abitur fallen, ja, damit ich... Ja, weil ich eben wüsste, wenn ich durchfalle, dann habe ich eben noch ein Jahr, dass ich da bleiben kann. Noch ein Jahr leiden. Na toll. Ja. Na toll. Ja. Heißt das auch, dass du in den letzten Jahren keinen Freund hattest? Nee, hatte ich nicht. Hast also es ist auch so, dass ich... Also muss dazu sagen, wir sind eine reine Mädchenschule. Mhm. Und ich habe zu Gleichaltrigen also kaum Kontakt. Mhm. Und ja. Mhm. Hast du überhaupt schon mal einen Freund gehabt? Nee, noch nie. Noch nie. Noch niemals. Mhm. Es ist halt unheimlich schwer, überhaupt mit Gleichaltrigen oder so in Kontakt zu kommen. Aber wie kommt das? Ich meine, auch wenn ihr eine reine Mädchenschule seid, ich weiß nicht, ist das eine mittelgroße Stadt oder eine große Stadt, in der du wohnst? Nee, es ist schon eine kleine Stadt. Na gut, da gibt es ja auch Jungs. Und man kann ja auch ausgehen. Du bist 19 Jahre, da geht man in den Disco und unternimmt ja, Sachen. Ja, das ist halt auch das Problem, dass ich kaum Möglichkeiten habe, wegzugehen, weil meine Eltern eben auch ziemlich streng sind und sehr streng gläubig. Also die sind beide erzkatholisch. Und also ja, es ist einfach so unmöglich gewesen. Und dann habe ich halt diesen Lehrer kennengelernt. Ja, jetzt verstehe ich das auch ein bisschen besser. Bei dem ich halt das Gefühl hatte, dass er mich versteht. Er hat ungefähr das Alter meiner Eltern und es hat mich halt total gewundert, dass da jemand ist in dem Alter, der so... Klar, und das beeindruckt dann, ne? Wenn der locker drauf ist und deine Eltern so streng sind, dann wünscht man sich schon sehr, ach, wären das doch die Eltern, und dann vermischt sich das auch mit so einem Verliebtseinsgefühl. Ja, das Problem ist halt auch, dass ich auch mit Leuten aus dem Jahrgang dann nicht drüber reden kann, weil die das überhaupt nicht verstehen. Mhm. Hast du denn eine gute Freundin wenigstens? Also es ist ganz schwer. Also sobald ich irgendwie dieses Thema, diesen Lehrer anschneide und so, sind die total... Ja, okay. Das ist halt eben nur ein Pauker. Und ja, ich meine aber so generell, frage ich, hast du eine gute Freundin, eine ganz gute Freundin? Das kann man eigentlich nicht sagen, nein. Das bedeutet, dass du eigentlich eine sehr einsame junge Frau bist. Ja. Und du sehr isoliert lebst. Mhm. Ja. Was wären denn jetzt deine Pläne? Nehmen wir mal an, und ich hoffe das stark, und warum ich das hoffe, werde ich ja gleich noch erklären, dass du dein Abitur bestehst. Was sind die weiteren Pläne dann, danach zu machen? Ja, also ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich danach studieren wollte. Mhm. Mhm. Also, ja. Und das heißt ja dann, dass du dann auch weggehst von zu Hause? Ja, ja, weil es eben, also in unserer näheren Umgebung überhaupt nicht möglich ist, irgendwie ein Studium anzufangen. Das ist schon das Problem. Noch eine Frage zu dem Lehrer. Ist der verheiratet? Hat er Kinder, eine Frau? Ja, also er ist verheiratet und ich weiß auch, dass er 2 Kinder hat. Mhm. Ja, das macht das Ganze natürlich... Weißt du, Martina, was du jetzt gerade erzählt hast, ist eigentlich sehr beruhigend, finde ich. Weil du hast es eigentlich selbst sehr gut analysiert, finde ich. Du lebst in einer sehr strengen Familie. Das heißt, deine Eltern, was ich unmöglich finde übrigens, du bist eine erwachsene junge Frau von 19 Jahren, die lassen nicht zu, dass du rausgehst, dass du in die Disco gehst, dass du dich rumtreibst, dass du mal tolle Sachen erlebst. So ist es, ne? Mhm, ja. So, das ist das eine. Dadurch lernst du keine Jungs kennen, keine Gleichaltrigen kennen. Du hast auch kaum weibliche Partner, Kameraden, also keine Freundin, keine gute Freundin. Du bist eine einsame junge Frau, so wie du es gerade geschildert hast. Da ist es doch klar, dass man sich in sowas hineinsteigert. Dann sieht man einen Lehrer, der ist toll drauf, der ist nett. Ich glaube nicht, dass das ein wirkliches Verliebtsein ist. Das ist eine Notgeschichte, die da entstanden ist, in die du dich hineingesteigert hast. Und ich hoffe sehr, dass du dein Abitur bestanden hast. Und ich hoffe, und zwar aus dem Grund, dass du endlich von zu Hause wegkommst, damit du die Chance hast, ein eigenes Leben zu führen. Und damit du auch aus den Fittichen deiner Eltern rauskommst. Du musst in eine große Stadt, geh nach München, Berlin, Hamburg, Köln. Und stürzt sich richtig ins Studentenleben rein und lernt Gleichaltrige kennen. Das ist die allerbeste Therapie. Ich habe im Moment wirklich noch so das Problem, dass ich mich einfach noch nicht richtig lösen kann. Also, ist mir klar. Ist mir klar. Auch in der ganzen Vorbereitung fürs Abitur mir ist es wirklich egal gewesen, weil ich gedacht habe, naja, es bleibt dann alles so, wie es jetzt ist. Und ich meine, mir reicht es ja auch so, ich will ja gar nicht wirklich diese Beziehung, sondern es reicht mir eigentlich schon, wenn ich ihn sehe oder... Martina, nicht so viel Bescheidenheit. Weißt du, was ich ganz toll für dich fände? Nicht mit diesem Mann, weil ich glaube, der ist wirklich nur ein der steht für etwas, das ist ein Symbol. Dass du wirklich nicht nur träumst, sondern dass du wirklich einen jungen Mann triffst, in den du dich verliebst, mit dem du auch was leben kannst zusammen. Ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil die Männer in meinem Alter einfach so unreif sind teilweise. Gut, aber du hast ja jetzt die Chance, die ist ja ganz nah vor deinem Gesicht. Dass du in eine ganz andere Umgebung kommst, dass sich alles radikal ändert. Ja, das macht mir halt eben auch ein bisschen Angst. Verstehe ich. Das ist auch schwer. Das ist wirklich schwer, wenn man so behütet. Du bist ja völlig überbehütet, habe ich den Eindruck. Mhm. Ne? Ist so, ne? Ja, das ist schon so. Da ist das natürlich auch schwierig. Aber da musst du durch. Da musst du jetzt sagen, das ist die einzige Chance für mich, in ein aufregendes, gutes Leben zu kommen. Ja. Warum sind denn deine Eltern so drauf, Mensch? Ja, es ist halt, wie gesagt, wir leben in einer Kleinstadt. Und ja, da ist halt, ne, jeder weiß, was jeder macht. Und ja gut, aber ich komme auch aus einer Kleinstadt und deswegen habe ich mit Jugendlichen und mit Leuten meines Alters alles Mögliche gemacht früher. Ja, aber, also meine Eltern sind halt schon ziemlich, also ja, sind halt, ich bin auch die Älteste zu Hause und da, die kennen das halt nicht anders. Was machst du denn so an Wochenenden, wo Leute in deinem Alter immer irgendwie auf der Rolle sind? Samstag zum Beispiel. Ja, es ist schon meistens so, dass ich dann zu Hause bin und ja, Fernseh oder so. Immer, also es ist ganz immer, selten, dass ich mal weggehe. Immer alleine? Ja, meistens schon. Mhm. Ich habe jetzt auch keine Geschwister oder so, die irgendwie noch... Mhm. Und zwingen deine Eltern dich auch, dass du zum Beispiel dich in der Kirche engagierst und dass du da... Ja, also es ist schon Pflicht bei uns, dass ich sonntags zur Kirche gehen muss. Mhm. Ja, und das hat sich halt so ergeben, dass ich dann halt... in verschiedenen Verbindungen da bin, im Kolting und so. Wobei das ja keine schlechte Sache ist, ne? Da lernst du auch Gleichaltrige kennen und auch Leute, die toleranter sind und ein bisschen liberaler. Ja, obwohl das eigentlich in unserer Gemeinde nicht unbedingt der Fall ist. Also das ist schon alles ziemlich spießig, muss ich sagen. Ach Martina, das klingt aber sehr traurig alles, Mensch. Was drücke ich dir die Daumen, dass du dein Abitur bestehst? Ja, Mann. Wir kriegen jetzt nächste Woche die Ergebnisse. Weil wenn du das Abitur nicht bestehst, geht diese ganze Leier noch ein Jahr weiter. Ja. Und es passiert nichts und du sitzt da und träumst und leidest und sitzt in deinem Schneckenhaus und bist behütet von Mama und Papa und nix kütt dabei rum. Ja, das stimmt schon, ja. Das ist mir ja auch klar, es ist ja nicht so, dass ich jetzt nicht wüsste, was da, dass es nicht gut für mich ist, aber irgendwie, ja, diese Leere ist halt da und ich habe das Gefühl... Also, ich habe auch gemerkt, dass du da gar nicht nach einer realen Verwirklichung suchst, ne? Das ist nur so eine Kopfgeschichte, ne, mit dem Meer. Ja, ne? Ich möchte dich jetzt ermutigen. Das ist das, was ich wirklich jetzt, das Einzige, was ich wirklich kann in unserem Gespräch. Wenn du das Abitur hast, und ich, wie gesagt, ich wünsche dir wirklich, dass du es bestehst, ermutigen, in die Fremde zu gehen, sozusagen, in eine andere Stadt. Und ich sage dir auch aus eigener Erfahrung, das ist schwer. Und die erste Zeit tut es weh und man sitzt auch sehr viel einsam rum. Aber du hast letztendlich nur zu gewinnen. Ja. Letztendlich hast du nur zu gewinnen. Und nach ein paar Jahren oder vielleicht nach einem Jahr schon hast du Fuß gefasst und führst auch dein eigenes Leben. Und ja. Dafür wünsche ich dir wirklich alles Gute und toi, toi, toi. Ja, danke schön. Tschüss, Martina. Ja, danke fürs Gespräch. Tschüss. Tschüss. Frank, 26 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Frank. Hallo. Dein Thema. Ja, ich habe, ja, erstmal muss ich noch was zu der Ermordung des Kindes sagen. Ja. Was vorhin war. Ja. Meine Schwester hat vor nicht allzu langer Zeit ein Frühchen zur Welt gebracht. Und wenn ich das tagtäglich sehe und in den Händen halte, finde ich es unwahrscheinlich heftig. Dass eine Frau sowas machen kann. Ja, ja. Weil wir sind so froh darüber, dass das Kind von knapp 1500 Gramm sich so weit entwickelt hat. Mhm. Und wir sind so glücklich. Mhm. Und naja. Gut. Ja. Zu deinem Thema aber, weswegen du angerufen hast. Ja, mein Thema ist ein körperliches Problem, muss ich sagen. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich bin schwul. Mhm. Und mir geht auch gerade die Pumpe auf 180. Und muss sie gar nicht. Ja. Erzähl mal weiter. Ja, es geht darum, dass ich eben männlich nicht ganz so gut bestückt bin. Sagen wir es ganz klar, dein Penis ist deines Erachtens zu klein. Ja, ganz genau. Wie groß ist er denn? Ja, das war auch schon im Vorgespräch der Fall. Also ein Zentimetermaß möchte ich nicht unbedingt nennen, aber... Doch, musst du, damit ich das verstehe und auch was Vernünftiges dazu sagen kann. Also siehst du mich gerade im Fernsehen? Ja. Ja, so, ich habe hier einen Kugelschreiber, ne? Ja. Ist dein... Also ich sag mal, im irrigierten Zustand, ja, weiß ich nicht, 11, 12 Zentimeter. Ja, der Kugelschreiber ist ein bisschen größer vielleicht, ne? Ja. Aber. Ja. Das Problem ist, also was heißt das Problem ist, ich hatte 3 Jahre lang eine feste Beziehung. Mhm. Und irgendwann habe ich meinem Freund auch gesagt, so, dass ich damit nicht so zufrieden bin, wie es ist. Mhm. Und er sagte natürlich, das ist überhaupt, versteht er überhaupt nicht und er findet mich ziemlich ansprechend. Ich muss jetzt fragen, wenn wir darüber reden. Ich bitte um Verständnis. Du musst auch jetzt ganz indiskrete Fragen stellen, sonst bringt's gar nichts. Ne? Wir müssen auch ordentlich drüber reden können. Ja. Also du sagst, dass es eine irrigierte Länge von 11-12 Zentimeter ist. Ja. Ist er denn vom Umfang her relativ normal oder auch sehr, sehr dünn? Ja, entsprechend der Länge auch. Also er ist proportional schon in Ordnung. Proportional, gut, darauf wollte ich hinaus. Also er ist nicht noch auffallend besonders dünn gebaut. Das nicht. Mhm. Also, aber er ist aber eben auch nicht sehr dick. Mhm. Ne? Also eben entsprechend der Länge, also normal. Also, also wenn man es nach der Ästhetik beurteilen könnte, ich habe einen ziemlich schönen Penis. Der ist gerade gewachsen, der ist entsprechend der Länge. Ist halt das ist doch schon mal was. Stell dir mal vor, du hättest jetzt was ganz Unproportionales. Nee, eben nicht, aber... Es ist auch so, ich weiß ja nun auch, dass in der schwulen Welt besonders darauf geguckt wird, ne? Auf die Länge des besten Stückes vom Mann. Und das ist eben der Hit, wenn ich dich mal eben unterbreche. Ja. Weil ich sage immer, Leute, die mir ankommen von wegen, zum Beispiel wenn man im Internet unterwegs ist, so was weiß ich, und wenn dann so Fragen kommen von wegen ordentlich was in der Hose oder was weiß ich, auf solche Leute habe ich schon gar keinen Bock. Aber wahrscheinlich ist das nicht nur deswegen der Fall. Also ich meine, wenn ich einen Partner suche, dann suche ich auch ernsthaft einen Partner. Mhm. Und Sex kann ich überall haben, ob ich jetzt einen großen Schwanz habe oder einen kleinen. Das spielt, glaube ich, keine Rolle. Mhm. Und so, jetzt lass mich doch mal sagen. Ja. Ich weiß ja, dass das ein großes Thema ist in der schwulen Welt. Aber nur in der oberflächlich schwulen Welt. Ja, und, aber... Nein, aber lass mich mal erst sagen. Und... ich sage das jetzt nicht, um dich zu trösten und zu beschwichtigen. Also 12 Zentimeter ist schon an der unteren Grenze, da hast du recht. Aber das ist immer noch im Bereich des Durchschnittes in Deutschland. Es gibt ja so Messungen in verschiedenen Ländern. Und wenn du sagst, nein, es ist alles wichtig. Und wenn du sagst, deswegen habe ich das gerade auch so gefragt, nicht um irgendeinen Effekt zu erhaschen, sondern wirklich um das auch mir vorzustellen. Wenn du sagst, der ist proportional, sieht ja auch noch gut aus. Ist das doch schon ein ganz großer Vorteil, ein ganz großer Pluspunkt. Ja, und ich finde es wahnsinnig, wenn Männer sich darüber den Kopf so machen, wenn du ein guter Typ bist und du einen Freund suchst, dann wird letztendlich nicht entscheidend sein, was du in der Hose hast, sondern letztendlich wird entscheidend sein, was du im Herzen hast und wie du mit deinem Freund umgehst. Ja, da hab ich genug, ehrlich, aber Ich muss auch sagen, das ist für mich persönlich ein Problem, weil das schränkt mich ein. Ich gehe zum Beispiel, im Sommer, ich gehe schon seit Jahren nicht mehr schwimmen. Warum das denn? Du hast so eine Badehose. Weil die Hose so eng anliegt. Ich gehe zum Beispiel, ich kann mich... Aber Frank, Moment. Ich kann zum Beispiel, wenn ich aus der Dusche komme, ich kann mich vor dem Spiegel nicht sehen. Ja. Weiß ich nicht. Also nochmal zu... Das macht mich fertig. Oder wenn ich bin... zum Beispiel viel mit Menschen zusammen, ne? auch mit vielen männlichen Leuten, zwar nicht privat, sondern eben beruflich, aber weiß ich nicht, es schränkt mich einfach ein. So, jetzt lass mich mal nochmal einen Satz sagen zu der Badehose. Ich glaube nicht, dass man in der Badehose sieht, dass man einen zu kleinen Penis hat. Also wenn man gerade aus dem Wasser kommt und die sehr eng anklatscht, weil das Wasser rausläuft, dann könntest du vielleicht auch eine Lösung finden, indem du nicht so eine ganz enge nimmst, sondern dass du so eine Art Boxershort als... Ja, trage ich ja nur. Habe ich damals getragen. Aber wenn man aus dem Wasser kommt... Ja, Gott im Himmel, dann zubelst du halt ein bisschen rum und dann sieht man es. Ja, in ein paar Sekunden sieht man es nicht mehr. Also, ich finde aber auch, Frank, ich muss ehrlich sagen, wenn ich wüsste, dass ich die Kosten nicht übernehmen würde, würde ich mich operieren lassen. Das kannst du aber, halt, das kannst du gelinde vergessen, weil es keine, das sage ich auch immer wieder, es gibt keine seriösen Operationsverfahren, die gewährleisten, dass da auch was ordentlich rumkommt. das, was man, was man da machen kann, sind Dinge, von denen ich aufgrund meines Wissens und meinen Gesprächen mit Urologen und Professoren dringend abrate. Das solltest du auf jeden Fall unterlassen. Und ich finde auch, dass man sich in so ein Problem sehr reinsteigern kann. Du bist ein gesunder junger Mann, gehe ich mal von aus, ne? Sonst. Ja. Ist das so, ja. Was machst du beruflich? Ja, ich bin im Verkauf tätig. Du bist im Verkauf. Hast also auch einen Job, hast ein Einkommen. So, jetzt ist das kleine Stückchen ein bisschen zu klein geraten. Lieber Gott nochmal. Es gibt so viele schlimme Sachen, die Menschen haben, mit denen sie sich arrangieren. Schwerstkranke. Das weißt du vielleicht, wenn du ab und zu meine Sendung hörst. Da muss man sich auch ein bisschen zurückpfeifen und sich ein bisschen am Riemen reißen und denken, okay, das ist jetzt nicht der Knaller, was ich da in der Hose habe. Aber es ist okay und ich bin gesund und es sieht auch noch proportional recht schön aus und es ist eigentlich okay. Da darf man sich auch nicht so sehr da reinsteigen und reinjammern. Ja, aber wie kommt man zu der Überzeugung? Indem man sich das immer wieder eintrichtert. Und indem man sich nicht so gehen lässt, wie du es tust und schon nicht mehr ins Schwimmbad gehst. Das ist doch albern, Mensch. Ich weiß auch, wenn man aus dem Schwimmbad kommt direkt, dann klatscht das an. Aber ich weiß auch, dass man das innerhalb von ein paar Sekunden, man zubbelt so ein bisschen dran, dass Luft reinkommt und ist es wieder weg. Denkst du denn, für die paar Sekunden kommen alle aus dem Schwimmbad gelaufen und gucken, der Frank mit dem kleinen Pimmel? Nie im Leben. Nein. Also das ist, glaube ich, wirklich auch eine Frage der Haltung, der eigenen Haltung dazu. Das ist kein Drama. Das ist unerfreulich. Gebe ich zu. Aber es ist kein Drama und es ist auch nicht wirklich schlimm. Es ist etwas bedauerlich. Sei froh, dass du gesund bist. Sei froh, dass du schönen Sex haben kannst, dass du schön orgasmusfähig bist. Ne? Das funktioniert ja alles. Davon bin ich jetzt ausgegangen. Ja. Soll ich jetzt zum Schluss mal noch etwas ein Geheimnis verraten? Ja. Also ein Geheimnis ist das gar nicht mehr. Ich habe mal einen Mann kennengelernt. Der hatte einen irrigierten Penis. Der war so groß wie mein kleiner Finger. So, wenn du das hättest, dann würde ich dich nicht so anfahren, wie ich das jetzt gerade gemacht habe, Frank. Dann hätte ich da Verständnis für. Aber nicht mit 12 cm. Proportional, okay, ist doch alles im guten Bereich. Okay? Naja, okay. Frank. Ich wünsche dir alles Gute. Schöne Sendung übrigens. Dankeschön, tschüss Frank. Okay, ciao. Tschüss. Vanessa, 19 Jahre alt. Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Vanessa. Schön, dass ich durchgekommen bin. Schön, dass du da bist. Ja, also mein Thema ist, ich bin nicht unordentlich. Ich würde mich als Messi bezeichnen. Und das muss man mal erklären, ne? Das wissen, glaube ich, noch nicht alle so Leute. Alle Leute. Das wissen bestimmt nicht alle. Messi. Messi sind Menschen, die im Chaos untergehen, ne? Ja, genau. Die nicht aufräumen, die nicht putzen unter Umständen, die den Müll nicht runtertragen. Ja. Wie ist es denn bei dir genau? Es gibt ja verschiedene Formen von Messis. Ja, also ich wohne noch bei meinen Eltern. Mhm. Und ich habe also ein 16 Quadratmeter Zimmer. Und davon kannst du in etwa 2 Quadratmeter Teppichboden sehen. Mhm. Und diese 2 Quadratmeter also bestehen so aus diesen Faden. So. Du musst dir so vorstellen, wie so ein Bach mit Steinen, wo du so drüber hüpfst. Ne? Mhm. Also wenn ich irgendwo hin will, in meinem Zimmer, muss ich immer so da drüber hüpfen. Oder an meinen Schrank komme ich auch nur, wenn ich mich so nach vorne lehne. Wie sieht das denn mit dem Bett aus? Du musst ins Bett gehen können. Ja, da hüpfe ich ja auch hin. Aber das Bett ist zumindest frei. Ist das Bett auch schon voll gemüllt mit Sachen? Nee, das ist frei. Also weil du ja da reingehen musst und dann schlafen musst. Ja, das ist mir noch ziemlich heilig. Also der Schreibtisch sieht aus wie Sau. Und was liegt denn da alles so rum? Ja, Zeitungen vor allem. Also das ist manchmal einfach nur Faulheit. Ich kann diese verdammten Fernsehzeitungen, die jetzt abgelaufen sind, die kann ich einfach nicht rausbringen. Auch nur abgelaufene Fernsehzeitungen? Ja. Wenn du jetzt gesagt hättest, da liegt der Spiegel und der Fokus und das will ich archivieren und wer weiß, ob man da nicht irgendwas nachlesen muss. Nein, ja, Fernsehzeitungen. Von wegen. ich habe letztens mal eine gefunden von vor 3 Jahren, also oh Gott. Also wirklich Fernsehzeitung, alte abgelaufene Fernsehzeitungen. Zum Beispiel, ja, oder ich bin auch musikalisch wohl tätig und sammle dann Zeitungsausschnitte, wenn also irgendwo ein Foto in der Zeitung ist oder so. Die fliegen dann auch bei mir rum, natürlich auch nicht irgendwie in einem Ordner oder so. Jetzt erkläre es einem normalen Menschen, der nicht Messi ist. Erklär, warum du nicht einen Müllsack nehmen kannst und die alten Zeitungen, die alten abgelaufenen Fernsehzeitungen, die nur kein Mensch mehr liest, wegschmeißt. Ja, das Problem ist bei mir, ich kann mir vornehmen aufzuräumen und dann fange ich vielleicht in irgendeiner Ecke an Und ich nehme einen Teil in die Hand und denke, ach, Kehr, und dann kommen wieder irgendwelche Erinnerungen hoch oder so. Oder wenn es die Fernsehzeitung ist, lass mal gucken, was war denn an dem Tag im Fernsehen dran. Mhm. Also, bin ich eine halbe Stunde beschäftigt, ja, und dann denke ich nicht mehr dran. Und das heißt also, jeder Gegenstand, den du eigentlich wegschmeißen möchtest, weckt wieder neue Erinnerungen, Assoziationen und Bedenklichkeiten, sodass du darüber grübelst und endlose Zeit vergeht und du nichts wegschmeißen kannst. Ja, eine leere Chipstüte vielleicht nicht, aber okay, ansonsten ja. Mhm. Tickt deine Mama nicht aus? Ja, also das ist so, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal aufgeräumt habe. Das geht schon eine ganze Zeit so, dass hier das Zimmer aussieht wie Sau. Also es geht ja nicht nur ums Aufräumen, es geht ja auch ums Putzen, ne? Ja. Wer ist das? Bist du eigentlich für dein Zimmer verantwortlich? Ja, wär ich selber für verantwortlich. Meine Mutter hat das ein paar Mal gemacht, die hat ist, glaube ich, 2-3 Mal in mein Zimmer reingegangen, als ich nicht hier war. Da war ich im Urlaub oder so und habe mein Zimmer aufgeräumt. Mhm. Jetzt mache ich das mittlerweile so, wenn ich wegfahre für ein paar Tage, schließe ich mein Zimmer ab, damit sie es nicht nochmal macht. Was war denn das? Also nee, ich muss erst mal fragen, es muss doch völlig verdreckt sein mittlerweile. Flusen, Staub. Ja, klar. Milben und sowas. Ja. Werde ich nie besuchen kommen. Ja, nee. Ich wollte eigentlich, ich habe gerade gesagt, die Vanessa klingt nett, die besuche ich mal. Aber jetzt komme ich nicht vorbei. Muss ich wohl vorbeikommen. Nein, das ist doch. Sag mal, lass mich noch fragen, als du da sagtest, die Mama hat's aufgeräumt, ne? Hat die aufgeräumt oder auch weggeschmissen? Die hatten wirklich nur das weggeschmissen. Sie hat es mir also in die Hand versprochen, dass sie nur das weggeschmissen hat, was wirklich Müll war. Mhm. Nur das Problem ist, dass Messis ja Müll auch anders definieren. Ich sagte, eine leere Süßigkeiten oder Chipstüte ist Müll, okay, das stimmt. Das ist klar. Jetzt kamst du in das Zimmer rein. Es war aufgeräumt und ordentlich. Einige Sachen waren weggeschmissen. Das Entsetzen stand in deinem Gesicht. Ja. Was hast du da gefühlt? Wut. Also ich war stinkesauer. Ich bin ausgerastet. Mhm. Und ich weiß nicht, ich habe damals einen Tobsuchtsanfall gekriegt. Mhm. Und meine Mutter hatte sehr viele Sachen in meine Regale geräumt. Mhm. Und dann habe ich versucht, den alten Zustand wiederherzustellen. Ich habe die Sachen aus dem Regal gerissen. Mhm. Wie lange plagt dich das eigentlich jetzt schon so? Ich weiß das gar nicht. Das hat irgendwann angefangen. Ich glaube, wir haben uns seit 94 haben wir aufgebaut. Mhm. Ich glaube, danach hat das richtig angefangen. Mhm. Vorher haben meine Eltern da noch ein bisschen drauf geachtet, dass ich aufräume. Also da war ich auch noch 11. Also, jetzt haben wir da so sehr ein bisschen locker und lustig drüber geredet. Das ist aber eigentlich nicht locker und lustig. Nee, und sowas kann wirklich zu einem sehr ernsthaften Problem sich ausarten. Das stimmt, weil du das bist ja, mich sehr. Klar, du bist ja generell permanent unzufrieden, ne? Ja. Und ich kann ja hier auch keinen Besuch empfangen. Genau. Du musst dir noch vorstellen, ich habe über meinem Zimmer den Dachboden. Mhm. Wenn der Schornsteinfeger kommt, dann sagen meine Eltern dem mittlerweile schon, ja, nee, können Sie nicht unten nur die Therme nachgucken, und dann macht der oben schon nichts mehr, den lassen die ja dann nicht auf den Dachboden drauf, das ist denen ja genauso peinlich. Mhm. Und, du gehst ja wahrscheinlich auch nicht gerne in dein Zimmer mehr, ne, oder? Nee. Also seit ich einen Führerschein habe, bin ich viel mit dem Auto unterwegs, ich habe auch viel in der Freizeit so zu tun. Und was machst du beruflich? Ich bin Schülerin. Du bist Schülerin. Ich bin jetzt im Abiturjahrgang. Ja. Achso, auch. Die schulischen Sachen kriegst du nie geregelt oder ist das auch irgendwie alles Chaos bei dir? Ja, die meisten Sachen für die Schule liegen unten in der Küche. Mhm. Und die Hausaufgaben habe ich eigentlich auch bisher noch immer wohl hingekriegt. Das kommt nun mal vor, dass ich eben die Hausaufgaben auch vom Fernseher mache und dass dann mal das ein oder andere Buch dann irgendwo in einem Stapel flöten geht. Es ist mir letztens auch passiert, oder ja gut, ist auch schon wieder ein halbes Jahr her, da musste ich mir eine Lektüre, die wir in Englisch gelesen hatten, nochmal nachkaufen, weil ich sie nicht wiederfinden konnte. Ja, das ist aber schon heftig, ne? Ja, ich. Warnsignale ersten Ranges. Ja, ich traue mich ja auch schon nicht mehr da irgendwo durchzuwühlen. Bedeutet das denn eigentlich auch, dass du dadurch auch ein bisschen mehr alleine bist und alleine bist oder auch einsamer wirst, weil du eben keine Freundinnen und Freunde zu dir nach Hause einlädst? Ja, sicher. Ja, ne? Klar. Ja. Nein, weil ich habe zum Beispiel das ganz einfach auch, ich gehe nicht gerne auf Partys, weil es ist mir zu laut, zu verquant, ich trinke keinen Alkohol. Mhm. Dadurch bin ich ja schon ein bisschen isoliert, sag ich mal so. Mhm. Und naja, dann ist man ja quasi schon darauf angewiesen, dass man sich irgendwo in einem lokalen Ort oder bei den Freunden trifft. Ich verstehe. Also im Klartext, es muss was passieren. Ja. Ne? Der erste Schritt war vielleicht, dass du sie angerufen hast. Weil so mit, ich glaube, dass man so mit Ratio kann man da nicht rangehen. Ja. Ne? Mit ratio-mäßig, vernunftsmäßig sind wir beide uns ja einig. Ja. Ne? Du sagst, das muss weg und ich fühle mich unwohl und eigentlich müsste etwas passieren. Aber das passiert ja eben nicht, weil da ist eine Sperre. Ich würde gerne ausziehen, aber ich sehe das mal so, wenn ich mein Zimmer schon nicht in Schuss halten kann. Das sind 16 Quadratmeter. Ist die Wohnung genauso schön. Wohnung nicht anzufangen. Ja. Also, ich würde vielleicht erstmal vorschlagen, ich bin sicher, dass es überall in Deutschland mittlerweile auch Selbsthilfegruppen von Messis gibt. dass du so eine Gruppe aufsuchst, bevor du dich an einen Psychologen wendest. Irgendwann, finde ich, ist das auch ein Fall für einen Psychologe. Mhm. Aber in eine Selbsthilfegruppe zu gehen, fände ich schon mal gar nicht so unpfiffig, weil da bist du mit anderen Leuten zusammen, die das gleiche Problem haben, da kann man Erfahrungen austauschen, da gibt es vielleicht Strategien, was man unternehmen kann, und letztendlich kennen die dann auch wiederum Psychologen, mit denen man sich beschäftigen kann und so weiter. Ja, das Problem ist auch nur, ich weiß jetzt auch nicht, wo von hier aus die nächste Selbsthilfegruppe. So, und da können wir dir vielleicht helfen. Ja. Das heißt, du legst jetzt auf, meine Psychologin ruft dich gleich zurück und die hat viele schlaue Bücher hier und guck mal nach, wo in deiner Gegend so eine Selbsthilfegruppe ist. Ja, aber Domian, ich möchte jetzt nochmal eben was sagen zu der Martina, die also in ihren Lehrer verknallt ist. Ja. So ähnlich ist es mir vor ein paar Jahren auch schon mal gegangen. Mhm. Und ich habe mir dann einfach mal vorgestellt, wie das jetzt wäre, da ich auch die Kinder von dem Lehrer kenne, wie das jetzt wäre, wenn das jetzt tatsächlich dazu kommen würde, eine Beziehung mit dem zu haben, was ja sowieso total unrealistisch ist. Mhm. Und ich finde die Kinder sehr nett. Und in dem Moment ist das Ganze für mich schon wieder ausgefallen, weil ich gedacht habe, das könnte ich den Kindern schon nicht antun. Mhm. Und die Frau ist auch sehr nett, ich kenne die auch. Und das, also wenn man sich das mal vorstellt. Auch so ein kleiner Trick, ne? um sich das vielleicht aus dem Kopf zu... Man muss sich nur da ein paar Bekannte ranziehen, was sie sagen würden Und das muss man sich einfach nur mal ausmalen und dann erledigt sich die Sache schon von selber. Und dann habe ich mich drauf beschränkt, mich drauf zu freuen, wenn ich den will. Wunderbar, genau so muss es sein. Ja. Du legst auf, Petra ruft dich an und ich wünsche gutes Gelingen beim Bekämpfen deiner Messi-Eigenschaften. Wenn ich das schaffe, rufe ich nochmal an. Ich bitte darum. Tschüss. Ja, Dankeschön, tschüss. Jetzt haben wir 2 Uhr und eine Minute und wir machen eine kleine Pause. Das 1 Live Talk Radio 0800 5678 111 im WDR Fernsehen und bei 1 Live 0800 5678. Ja, lieben, 2:01:40 Radio 1 Live ist hier, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon Talkshow. Die lange Domianacht bis 4 Uhr, freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Und jetzt ist Sori bei mir. Guten Morgen, Domian. Sori, eine junge Frau, 19 Jahre alt. Ja, richtig. Ich grüße dich herzlich. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich habe Angst vor Tauben. Vor Tauben? Ja. Also vor den Tieren? Ja, genau. Weil es ein bisschen irritiert, vor Menschen, die taub sind. Nein. Du hast Angst vor Tauben? Ja, schon richtig gehört. Warum? Ich weiß es nicht. Also da wundern sich sehr viele darüber, aber ich kann mich selber nicht verstehen. Seit wann hast du diese Angst? Seit 3 Jahren. Wie hat das angefangen? Also so richtig angefangen, ich glaube mal, dass es so ist, vor 8 Jahren. Also es ist so eine witzige Geschichte auf einer Seite. Im Dorf war ich bei meiner Oma und die hat einen Huhn geschlachtet vor mir. Ja. Und da habe ich zugesehen. Mhm. Und seitdem habe ich mich vor Hühnern geekelt und dann ist es irgendwie, glaube ich, mal auf Tauben rübergegangen. Also mit den Hühnern, das kann ich nachvollziehen, dass man da dann irgendwie vielleicht einen Abscheu vorhat. Ja. Aber dass es dann auf die Tauben übergesprungen ist. Ja. Lebst du jetzt in einer Gegend, einer Stadt oder einem Ort, wo es viele Tauben gibt? Es geht. Also hier in Köln ist es ganz schlimm mit den Tauben. Mhm. Wenn man hier auf großen Plätzen ist, wird man umflogen von Tauben. Das heißt, für dich wäre das der reinste Horror. Ja, also ich wohne nicht in der Stadt direkt. Ja. Und da gibt es auch nicht so viele, aber es gibt da schon Tauben. Was bedeutet das denn, wenn du in Kontakt mit einer Taube kommst oder wenn eine Taube nah an dich rankommt? Was bedeutet das? Was löst das aus? Also ich kriege panische Angst. Mhm. Dann kommt so ein Reflex, dass ich anfange zu schreien. Mhm. Und ich fange automatisch an zu weinen und zu zittern. Also es ist ganz extrem schlimm. Also wenn du eine Taube anfassen solltest, wenn dich jemand dazu zwingen würde, wäre das eine Katastrophe? Ja. Ja. Welche Einschränkungen hat das so im Alltag für dich? Was für Einschränkungen? Also ich gehe zur Arbeit. Da auf diesem Weg gibt es zum Glück keine Tauben, weil die Arbeit nicht so weit entfernt ist. Mhm. aber früher in der Schule war das sehr extrem, haben mich auch sehr viele ausgelacht. Mhm. Bei Ausflügen da bin ich meist nicht mitgegangen. Mhm. Und der Lehrer wusste das auf einer Seite, aber ich glaube mal, der hat auch auf einer Seite nicht geglaubt. Mhm. Naja, es gibt ja so Phobien. Das ist, glaube ich, eine klassische Phobie. Ne? Viele Menschen haben das vor. Also es gibt im Prinzip alles, was als Phobie taugen kann. Dass man sich ängstigt vor allen möglichen und unmöglichen Dingen. Eine Taubenphobie. Hast du den Eindruck, dass das so in den letzten Zeiten schlimmer und schwerwiegender geworden ist? Ja, ja. Hm. So sehr, dass du da sehr viel dran denkst und das ja, schon belastend für dich ist? Ja, vor allem, ich träume manchmal von denen und dann wache ich ich bin verschwitzt. Mhm. Ich fange auch manchmal an zu weinen. Mhm. Also es ist ganz extrem. Es geht bis in den Traum rein. Mhm. Ja. Also da würde ich aber wirklich sehr dringend empfehlen, Zoe, dass du dich da mit einem Psychologen, einer Psychologin beschäftigst. Und dass du einen Psychologen aufsuchst. Ich habe darüber nachgedacht, aber ich wollte einen Termin mit einer Psychologin machen, aber dann habe ich mich auf einer Seite nicht getraut, weil ich wollte nicht da alleine hingehen. Warum nicht? Ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich auch nicht alleine dahin getraut. Kannst du nicht aber nur wirklich trauen, weil das ist der Job der Psychologin, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Und das hört die jeden Tag und das ist für die völlig normaler Alltag, wenn jemand so etwas erzählt. Vielleicht ist es auch gar nicht so ganz kompliziert, die Ursächlichkeiten da herauszukriegen bei dir. Vielleicht ist das ja sogar mit einigen Sitzungen getan, dass du keine großartige Psychotherapie machen musst. Aber wenn das so belastend ist und du träumst davon und du wachst schweißgebadet auf und es ist so ein permanentes Thema, dann würde ich dir wirklich raten, das doch nochmal zu forcieren, das zu machen. Hm. Damit du irgendwann wieder ganz entspannt über große Plätze gehen kannst, wo Tauben sind und du fütterst die Tauben und streichelst vielleicht sogar eine Taube oder sowas. Nein, so schlimm muss es ja nicht kommen. Mich nerven die Tauben hier in Köln auch, aber ich habe nur keine Phobie davor. Ja. Liebe Zoe, ja. Mach nochmal den Gang zum Psychologen. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Absolut. Ich werde darüber nachdenken. Alles Gute und gutes Gelingen. Danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt gibt es eine Aufzeichnung, einen Mitschnitt von einem Gespräch, das ich geführt habe am 1.3.2001. Und das Thema war extreme Neigungen. Und da habe ich etwas Verrücktes, eigentlich das Verrückteste schlechthin gehört, was ich aus dem Bereich Sexualität bisher erfahren habe und hier in dieser Sendung gehört habe. Der Anrufer hieß Joachim. Ich bin verbunden mit Joachim und Joachim ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Joachim. Ja, ich bin gespannt auf deine extreme Neigung. Leg los. Ja, wo fange ich da am besten an? Also ich muss vorweg sagen, es hat eine Vorgeschichte und ich hatte da eigentlich schon sehr lange mit mir, ob ich mal anrufen soll oder nicht halt. Mhm. Und es geht halt um eine sexuelle Neigung, die mich eigentlich, sage ich, quasi mein ganzes Leben begleitet. Mhm. Und es geht eigentlich darum, dass ich meine Sexualität jetzt mehr oder weniger menschenunabhängig auslebe. Menschenunabhängig auslebe? Ja, richtig. Was heißt das im Klartext? Ja, das heißt also, ich habe mich eigentlich von Kindheit an, ich hatte eigentlich schon immer sehr viel Fantasie und Vorstellungskraft, mhm. war eigentlich auch immer sehr viel alleine mit mir selbst überlassen. Mhm. Und da war das halt so, dass ich halt besondere Gegenstände, die ich besonders gerne gehabt habe, die habe ich halt immer irgendwie personifiziert, den Namen gegeben, die eigene Identität gegeben. Mhm. Zum Beispiel ein Löffel. Zum Beispiel Musikinstrument. Musikinstrument. Ja. Und das war dann halt so, dass es für mich dann auch zur Sexualpartnerin geworden ist später. So, das ist einfach, nein, ich lache dich nicht aus. Das klingt erstmal ein bisschen kurios, deswegen gestatte, wenn ich da so ein bisschen schmunzel. Mhm. Das Musikinstrument, eine Gitarre? Nee, es war eine Orgel. Eine Orgel? Ja. Und die Orgel wurde dann deine Sexualpartnerin? Ja, richtig, Partnerin. Partnerin. Wie kann die Orgel Sexualpartnerin werden? Ja, also, wie gesagt, ich hatte vorher auch schon andere Gegenstände, aber wie gesagt, mit der Orgel, das war das eigentlich das Prägendste für mich, weil mit 12 Jahren, ich muss dazu auch sagen, es geht auch, ich habe auch eine transsexuelle Vorgeschichte. Ich bin also Frau zu Mann transsexuell. Mhm. Und ich sag mal, die Orgel, das war für mich halt auch eine Möglichkeit, auch meine Sexualität zum ersten Mal auch als Mann zu erleben. Das war für mich halt meine Freundin, mhm. die ich dann auch körperlich wirklich Von was für einer Orgel reden wir eigentlich? Von einer Orgel, die du zu Hause hast, eine kleine Heimorgel? Genau. So eine. Ich weiß nicht, ob du das Begriff ist, so eine Hammond, so eine elektromagnetische Orgel. Na, aber natürlich. Na, klar. Ja? Ja, jetzt erklär mir, aber wie diese Orgel, hat die auch einen Namen übrigens? Ja, richtig. Die hat einen Namen? Ja. Ein, ja, also auch einen wirklichen weiblichen Namen. Auch. Ja, wie heißt die Orgel? Also ich hatte eine, die hieß Rosalinda, und dann hatte ich später eine, ja, ich hatte erst, es waren drei, ich hatte erst eine, die hieß Susi, dann hatte ich eine, die hieß Rosalinda. Ja. Und dann hatte ich auch nochmal eine Mary Rose. ich kann mir auch. Nein, jetzt musst du mir erklären, bleiben wir mal bei Rosi, ne? Ja. Rosi die Orgel. Ja. Ja, oder Rosalinda, genau. Rosalinda die Orgel. Wie kann man Rosalinda die Orgel lieben? Hm. Also sexuell jetzt, meine ich. Also ich sag mal, das war für mich einfach nicht nur ein Gegenstand, den man irgendwie benutzt, sondern die war für mich halt auch vom Optischen her, von der Ästhetik her, sehr anziehend, sehr ansprechend, von der ganzen Form halt, von der Ästhetik. Und immer wenn ich Gegenstände auch personifiziert habe und letztendlich auch die Orgel, war das für mich so, die hat für mich ein Gesicht. Mhm. Das sind die Tasten, das sind für mich, wenn sie die Zähne hat und auch die, ja. Wenn ich das Holz sehe, das ist für mich genau wie auch, wenn man die Maserung, als wenn man Haare sieht, wenn das jetzt rötlich ist, das Holz, war das für mich, als hätte sie lange rote Haare. Was hat dich denn an der, wir müssen jetzt auch Klartext reden, wenn es um Sexualität geht, was hat dich denn an Rosalinda, der Orgel, sexuell angemacht? Mhm. Welche Taste oder welche Farbe oder was? Ja, ich sag mal, ich erwähnte das jetzt mit der Transsexualität. Da war es für mich, wenn ich das mal kurz ein bisschen weiter ausholen darf, war das für mich halt so, dass für mich eigentlich auch immer Gegenstände wichtig waren, die ein eigenes Innenleben hatten. Mhm. Die halt auch irgendwie was hatten, was innerlich wie ein Organismus funktioniert, sei es, wie sie Töne erzeugt oder halt es ist irgendein Mechanismus und das, was halt auch irgendwie in ein bestimmtes Aussehen halt auch verpackt ist, ein Körper halt, ein Rumpf halt, wo da halt diesen Ja, aber ich mach das einen anderen Vorschlag, sonst wird es zu theoretisch. Sag mir doch ganz konkret, was macht dich geil an der Orgel? Ja, das Aussehen und halt wie die auch, ich sag mal, das ist zweigleisig eigentlich. Das ist im Grunde ist es halt erstmal die Musik, die sie mir gegeben hat, die hat mir unheimlich über meine ganzen Krisen hinweg geholfen. Das ist jetzt alles klar. Ja, ich hätte jetzt von der Sexualität. Was macht dich geil an der Orgel? Ja, das Aussehen auch, wie die das aussieht. Das heißt, wenn du die Orgel, wenn eine Orgel in einer bestimmten Form aussieht, hat das eine direkte sexuelle Erregung bei dir zur Folge. Ja, genau. Das Aussehen hat, das ist für mich wie ein schöner Körper halt. Ne? So, jetzt bist du sexuell erregt von der Orgel namens Rosalinda. Was passiert dann? Du stehst sexuell erregt vor der Orgel. Was passiert? Ja, es ist dann halt schon, dass ich die dann auch küsse, dann auch mit Streicheln und wirklich auch im Arm nehme. Ich habe da wirklich was ich in den Arm nehmen kann. Das ist einfach ein schön, wunderschöner Körper. Gibt es einen sexuellen Akt mit der Orgel? Ja, doch. Ja. Ich muss schon mich ein bisschen beherrschen, dass ich nicht lache, aber es ist dir ja ernst, deswegen will ich dir auch gerecht werden. Wie sieht der sexuelle Akt mit der Orgel aus? Ich sag mal, ich habe dann auch erstmal viel rumexperimentiert. Es war auch so, wie die Orgel, wie ich die jetzt neu hatte, so. Da musste ich natürlich für mich auch erstmal so rausfinden, wie funktioniert das am besten. Da wurde es ein bisschen schwierig, die mit ins Bett zu nehmen, aber ich sag mal, mit rumexperimentieren und Fantasie ist irgendwo alles möglich, dass ich mich da aufs Bett gesetzt habe, die dann so auf mit ihrem Gewicht auf mich draufgelegt habe, so auf ihrer Rückseite. Du hast also dann an der Orgel auch deinen Orgasmus. Ja, genau, das ist ein richtiger Geschlechtsakt auch. Jetzt muss ich doch noch mal kurz nachhaken mit der Transsexualität. Wann bist du umgewandelt worden? In welchem Alter? Also ich lebe jetzt ungefähr seit 10 Jahren als Mann jetzt. Du hast aber vorher schon diese Ambition gehabt, dass du Gegenstände... das hat sich also gar nicht geändert jetzt durch die Geschlechtsumwandlung. Nein, also ich lebe das nach wie vor erfüllt aus halt. Ja. Ja, jetzt hast du dir erst ein Beispiel gebracht mit der Orgel. Das ist ja schon sehr bizarr. Ja. Sag doch noch ein paar andere Gegenstände, die dir so etwas vermitteln wie ein Mensch und mit dem du Sexualität leben kannst. Also früher war es, wie gesagt, irgendwie, also vieles, was irgendwie halt ein technisches Innenleben hat. Jetzt meinetwegen so Modellauto oder Modelleisenbahn, halt alles, was irgendwo auch, irgendwo, wo man sagen kann, es kann eine eigene Identität haben mit seiner Funktion. Die ein Fernseher auch zum Beispiel? Fernseher nicht. Also ich muss sagen, dazu auch sagen, das sind auch Gegenstände, die auch irgendwie, ich habe irgendwo auch so mit nostalgischen Gegenständen, also ich kann wenig anfangen mit Gegenständen, die irgendwie elektronisch sind. Da ist für mich keine Körperlichkeit da. Wer ist denn im Moment deine aktuelle Geliebte? Ja, es ist schon was aus dem Mund, ja, es ist eigentlich mehr so ein was aus dem Bereich von Modelleisenbahn. Aus dem Bereich Modelleisenbahn? Ja. Was denn genau? Eine Modelleisenbahn? Ja, so eine schöne alte Lokomotive halt. Eine alte Lokomotive. Mhm. Die ist, wie groß sind die so, ne? 20 Zentimeter vielleicht? Ja, die, das ist nicht selbst, die habe ich selber gebaut. Also kleiner ist die? Nee, größer. Größer, also ein Meter ungefähr. Ach, ein Meter, so ein Riesending. Jo. Was passiert, was machst du jetzt mit dieser 1 Meter großen Modelleisenbahn? Hat die auch einen Namen? Einen richtigen Namen, suche ich irgendwie noch einen Namen? Ich sag einfach mal eine Schnuffeloma dazu. Eine Schnuffelnummer? Ja. Schnuffeloma. Schnuffeloma. Ja. Ja. Aber es sind immer weibliche. Ja, weiblich. Also ich bin da schon heterosexuell orientiert. Ja, also Schnuffeloma, das ist jetzt die Eisenbahn. Was machst du jetzt mit dieser Modelleisenbahn? Die finde ich wunderschön, wenn ich die ansehe. Da habe ich unheimlich viele Fantasien mit. Da kann ich mich mit verbinden. Mhm. Die kann ich streicheln, die kann ich küssen, die kann ich in den Arm nehmen. Die kann ich sogar mit ins Bett nehmen. Und da kann ich halt auch schon mit verschiedenen Techniken halt. Genau, als wenn ich jetzt eine menschliche Partnerin habe, die einfach zärtlich lieben und dadurch halt auch zu meiner sexuellen Erfüllung kommen. Jetzt muss ich doch mal so indiskret fragen, ja, weil mir das dann vielleicht noch klarer wird. Wenn du mit dieser großen Modelleisenbahn ins Bett gehst, hast du einen Orgasmus mit dieser Modelleisenbahn? Ja, genau, mit dieser körperlichen Berührung auch. Hast du auf dieser Bahn dann auch auf dieser Modelleisenbahn auch einen Samenerguss? Nee, ich sag mal, als jetzt ja gut durch die Operation kann, habe ich jetzt keinen Samenerguss. Ach, ich empfinde halt als Mann und empfinde da halt auch meinen Orgasmus halt und das ist dann schon so, wie es halt. So, das ist mit das Schrägste und Verrückteste, was ich in meinem Leben gehört habe. Also ich muss das auch sagen, ich habe mich sehr lange und sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Ja. Und es ist also so, dass ich auch schon sehr, sehr lange Kontakte suche. Jetzt Leute, die auch Ähnliches leben, aber... Mhm. Lass mich weiter noch fragen, Joachim. Das ist, wie ich gerade sagte, das Verrückteste, was ich bisher gehört habe im Bereich Sexualität. Ist es wirklich so, wie du es anfänglich, glaube ich, gesagt hast, dass du noch nie mit einem Menschen eine sexuelle Erfahrung hattest? Und ist es immer auf Gegenstände bezogen? Es war eigentlich so, wie ich so 12, 13 war, da habe ich mir schon eine Freundin gewünscht. Also war das eigentlich so, sage ich mal, so zweigleisig. Es war auf der einen Seite halt diese Sache mit den Gegenständen und auf der anderen Seite war es halt, dass ich mir auch eine menschliche Partnerin gewünscht habe. Aber das ist nie passiert bis heute. Also es war eigentlich nur so annäherungsweise, aber es war irgendwie nie wirklich so... Du hast im Klartext noch nie mit einer Frau geschlafen und nie mit einem Menschen erotischen Kontakt gehabt. Aber mittlerweile habe ich da auch kein Bedürfnis nach, weil ich kann das so erfüllt ausleben. Das war jetzt meine nächste Frage. Hast du das Gefühl, dass dir da was fehlt, dass es verbunden ist mit einer großen Einsamkeit? Oder akzeptierst du diese seltsame Kapriole der Sexualität, wenn ich es mal so nennen darf? Akzeptierst du das so oder findest du, dass es schon was Perverses, so was Krankes ist? Nee, überhaupt nicht. Also ich fühle mich sehr gesund dabei, sage ich mal. Und ich sag mal, jedes hat zwar eine Daseinsberechtigung, ich tue niemanden weh damit. Ich habe unheimlich viel Fantasie, ich kann das ausleben. Gut, aber es bleibt doch dennoch immer, ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Trieb des Menschen, eine Sehnsucht nach Liebe und geliebt werden. Wie erfüllst du das bei dir? Ich sag mal, Liebe ist für mich halt auch, ich habe einen sehr guten Freundeskreis. Da bin ich eigentlich sehr offensiv auch mit meiner Sache. Ist nicht so, ich sag mal gut, ich erzähle es nicht jedem, weil es halt oft auch belächelt und fehlverstanden wird. Ich suche mal schon Leute aus, gut, jetzt ist das anonym halt auch mal gut, die Leute, die das von mir wissen, die wissen sowieso. Also verstehe ich das richtig, dass du meinst, dass dieses sehr emotionale, das herzensmäßige, du befriedigt bekommst durch deinen sehr engen Freundeskreis. Ja genau, ich kann, mir ist es auch ganz, ganz wichtig, mit Menschen darüber reden zu können. Ohne irgendwie, ach, der spinnt doch, weil das habe ich früher sehr oft in meiner Kindheit irgendwie erlebt, vor alles verlacht und nicht ernst genommen zu werden. Und das ist für mich eine ganz, auch eine, weil es halt, meine Sexualität ist halt ein Teil meiner Persönlichkeit. Da habe ich halt irgendwann auch mein Coming-out gehabt. Habe gesagt, ja gut, ich habe halt diese Neigung und, und solange ich sie verdränge, belastet es mich. Aber so wie ich das dann mit 12, 13 für mich halt so akzeptiert habe, es ist halt so. Es ist halt so, auch so selten das sein mag. Es gibt im Moment, gibt es die Schnuffeloma. Ja. Gibt es noch was im Moment? Im Moment nicht, die ist mir auch... ja, vielleicht kommt mal eine dazu. Ich denke mal, wenn ich mir eine kaufen würde, die wäre unbezahlbar, die könnte ich mir nicht bezahlen. Also setze ich mein eigenes Geschick und Kreativität dafür ein. Also ich habe dich jetzt so verstanden, dass ich dich nicht an meine Psychologin verweise. Nee, ich sag mal, ich bin damit zufrieden. Also Dein Anliegen war, wenn ich das gerade auch richtig interpretiert habe, du würdest ganz gerne Kontakt zu Leuten haben, die auch so ein Spleen haben, so einen sexuellen Spleen. Ich sag mal, es muss auch schon ernst gemeint sein. Aber ich sage, ich suche wirklich seit 20 Jahren. Ich habe die verrücktesten Zuschriften bekommen und auch vieles, was so in deiner Sendung war, das war mir auch nicht fremd von den Zuschriften, die ich jemals bekommen habe. Und gut, Joachim, also ich kann dir versprechen, wirklich, das werden nicht so viele Leute sein, wenn sich jemand meldet, dass wir gern einen Kontakt herstellen. Ja, wie gesagt, und würde mich freuen, wie gesagt, ich da noch was zu erzählen halt so und irgendwie noch Fragen hast du dazu, zum besseren Verständnis vielleicht oder... können wir gerne darauf zurückkommen, aber ich finde das wirklich schon sehr, sehr schräg. Wie reagiert denn überhaupt dein Freundeskreis darauf, wenn du sowas erzählst? Ich sag mal, ja, die Leute, wo flüchtigere Bekanntschaften erzähle ich es halt. Mhm. Ich habe jetzt so die engeren Freunde, denen erzähle ich das und da ist das halt selbstverständlich. Es ist halt mein Ding. Mhm. Und so, ich habe Leute in meinem Bekanntenkreis, die haben auch verrückte Sachen, aber in anderer Beziehung halt. Aber es gibt immer wieder was Verrückteres, habe ich jetzt gelernt. Und ich sag, und ich höre schon so lange deine Sendung und denke mal, mein Gott, du musst doch mal was kaum, wann hörst du viel Verrücktes? Ist auch Sachen, aber und denke mal, ich weiß genau, wie wichtig den Leuten das ist, und die suchen auch und finden meist jemand, aber ich habe bis jetzt noch keinen gefunden. Gut, also, du hast mein Wort, wenn sich jemand meldet, kriegst du sofort Bescheid. Ja. Und du gibst einen dicken Knutscher deiner Schnuffeloma von mir. Ja, soweit der Joachim. Ich war inzwischen da, wo kleine Jungs mal hingehen müssen, wenn sie eine Weile irgendwo still sitzen. Wir machen weiter hier jetzt in der Live-Sendung, die lange Domiernacht, bis 4 Uhr morgens. Ihr könnt anrufen, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Ganz egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Die Melanie begrüße ich herzlich und die ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Melanie? Melanie, hallo? Schweigen im Walde, Schweigen in der Leitung. Hallo? Melanie, hallo? Hallo. Ja, da haben wir sie. Hallo Melanie, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Und um was geht es wiederum? Was ist dein Thema? Mein Freund hat einen Haftbefehl und ist auf der Flucht. Oh jo. Das ist aber dann kein schönes Thema, kein lockeres Thema. Nee. Der hat einen Haftbefehl und ist auf der Flucht. Ja. Was ist genau passiert? Der hat vor ein paar Jahren, musste der eine Drogentherapie machen vom Richter her. Mhm. Und die hat der 4 Wochen vorher abgebrochen. Vor ein paar Jahren war das schon so? Ja, vor 2 Jahren hat er sie abgebrochen. Ja, und dann? Ja, und dann war das ja der Bewährungswiderruf. Mhm. Ja, dann sind wir wieder zusammengekommen und dann im August letzten Jahres hat sich herausgestellt, dass er von der Polizei halt gesucht wird. Ah. Und seitdem ist er untergetaucht und auf Flucht. So lange schon? Ja. Wann hast du das letzte Mal Kontakt mit ihm gehabt? Ich telefoniere alle 2 Tage mit dem. Das heißt, du also, weißt... er ruft mich... Ich weiß nicht, wo er ist. Er ruft mich an. Ja. Ja. Was redet ihr dann so? Ja, über unseren Sohn. Wie alt ist der Sohn? 8 Monate. Hat er den gesehen denn überhaupt schon? Ja, der wurde am 4.10. geboren und dann war der im Krankenhaus. Ach so. Mhm. Also einmal gesehen erst. Ja. Mhm. Ja, und dann halt Fotos über Leute, die er kennt. Ich gebe die dann einfach nur weiter. Mhm. Wo hält er sich denn dann so auf? Was erzählt er? Ist er in Deutschland? Ist er in Europa unterwegs? Wo er ist, will er mir nicht sagen, weil er denkt, dass mein Telefon abgehört wird. Mhm. Aber das ist ja eine fast unhaltbare Situation. Wie stellt er sich das denn? Wie stellt ihr euch das denn vor, wie das weitergeht? Also ich gucke jetzt, dass wir einen gescheiten Anwalt kriegen. Wir hatten einen Anwalt, aber der vertritt Leute, mit denen wir uns nicht mehr so verstehen, also die uns ziemlich anpinkeln wollen, anpfiffen wollen. Gut, also muss es ein anderer Anwalt sein? Ja. Ja. Wie schlägt er sich denn so durch? Was macht er? Bei Freunden wohnen. Aber man kann ja nicht nur bei Freunden wohnen, man muss ja irgendwie auch leben. Von was lebt er zum Beispiel? Von seinen Freunden, keine Ahnung. Er hat so viele Freunde, die ihn so lange quasi durchfüttern können. Ja. Er ist immer da und da, sagt er. Mhm. Also mal da, er ist nie lange an einem Punkt. Na ja, gut, aber da müssen das ja schon viele Leute sein und die müssen alle wohlwollend sein, die müssen alle stillschweigen. Er arbeitet also nicht schwarz irgendwo. Mhm. Er ist ständig auf der Flucht. Ja. Er hat auch viele Freunde aus dem Heim. Er war damals im Heim. Mhm. Der ist bei Pflegeeltern groß geworden und danach ist er ins Heim gegangen, weil er mit der Pflegemama nicht klar kam. Hast du denn viel Kontakt mit der Polizei? Die waren, wo ich am Reifersring, also in der alten Wohnung gewohnt habe, da war die fast jeden Tag bei mir. Und jetzt, wo ich umgezogen bin, gar nicht mehr. Das bedeutet, dass die dir abnehmen, dass du eben nicht weißt, wo er ist und wo genau er sich aufhält. Was anderes können sie ja nicht behaupten. Ich weiß ja nicht, wo er ist. Mhm. Wie gehst du denn mit der Situation um? Ich stelle mir das für dich auch sehr belastend vor. Ja, bei mir ist ganz schlimm. Immer wenn ich den Kleinen sehe, der sieht original aus wie mein Freund halt. Mhm. Was meinst du denn, was das so mit ihm anstellt? Ich meine, das kann man ja mal so locker sagen. Ich bin jetzt auf der Flucht und hat er vielleicht eine Weile auch noch irgendwie was Abenteuerliches, aber nach einer gewissen Zeit ist das ja nun doch, glaube ich, auch sehr, sehr seelisch belastend. Wie kriegst du das bei ihm mit, welche Folgen das hat? Er sagt immer nur zu mir, er möchte, dass alles ganz schnell vorbei ist, damit er mit uns wieder zusammen sein kann. Hm. Was würde denn jetzt passieren, wenn er sich stellt? Was wäre dann? Dann wird er 2 bis 3 Jahre wohl im Knast gehen. Mhm. Und das kommt aber jetzt darauf an, wiederum, was für einen Anwalt er hat, ihr habt. Mhm. Wird das eigentlich dann auch noch zugute geschrieben, wenn er sich freiwillig meldet? Wenn er sich freiwillig stellt, ja. Mhm. Wenn sie ihn halt irgendwo packen, dann ist es nicht so gut. Aber das Absurde an der Situation ist, es gibt doch eigentlich gar keine Alternative, als sich zu stellen. Ja, früher oder später muss er sich. Er muss es machen, ne? Das habe ich ihm ja auch schon gesagt. Das sagt er auch selber. Er möchte halt nur auf den Anwalt warten. Mhm. Ja, aber gut, das liegt doch jetzt an dir. Du könntest doch da jetzt so alle Kraft reinsetzen, dass du eben einen guten Anwalt findest. Ja, ich bin ja jetzt durch einen Bekannten von mir, der hat mir jetzt einen Anwalt gegeben, da muss ich nächste Woche hin. Mhm. Mhm. Aber die Polizei, die geht da so krass ab. An meiner alten Wohnung, da haben die schon die komplette Wohnung auseinandergenommen. Die nehmen ja noch nicht mal Rücksicht vor Kindern. Mhm. Die kommen mitten in der Nacht, weil die Bock haben. Klar, das kann man so kritisieren. Andererseits kann man natürlich auch die Sichtweise der Polizei verstehen, dass die alles unternehmen, um jemanden zu finden, der auf der Flucht ist. Ja, die behandeln mich aber, als ob ich auf der Flucht wäre. Mhm. Gut, das ist natürlich dann eine ganz andere Sache, die nicht so sein dürfte. Ja. Ich wundere mich trotzdem, Melanie, dass du nicht schon vorher deinem Freund noch massiv mehr Druck gemacht hast, dass er sich stellen soll. Weil das ja doch auch sehr belastend für dich ist und eure kleine Familie. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass er es nicht kann, weil er hängt ja auch an den Kleinen und für ihn ist das schlimm, das nicht mit zu sehen, wie er aufwächst. Ja, aber er sieht es doch jetzt auch nicht, wie er aufwächst. Nee. So, wenn er dann verurteilt ist und dann kannst du ihn besuchen, dann kannst du ihn mit dem Kleinen besuchen und die Zeit hält man dann gemeinsam, die steht man gemeinsam durch. Vielleicht kann er früher raus, wenn er sich ordentlich benimmt. Aber dann hat das geschafft, dann liegt es hinter ihm, ne, das Ganze. Ja, ich denke mal, er hat Angst davor. Mhm. Aber deine Sache ist jetzt, also du hast ja schon den Rechtsanwalt akquiriert, den hast du rausgekriegt für ihn. Dass du ihm diese Angst nimmst und dass du ihm einfach klar machst, dass das ja kein Leben ist. Dieses Leben wird ja immer schlimmer und immer nervenaufreibender. Ja, das weiß er ja. Das weiß er ja, aber das musst du ihm vielleicht auch nochmal sagen. Und dass du ihm aber auch ganz fest zubilligst, dass du mit ihm zusammen diese Zeit, wenn er im Knast ist, halt auch durchstehst. Ja, das weiß er. Das weiß er auch, ne? Ja, dann muss er das machen, so schnell wie möglich, Mensch. Und wenn er es nicht für sich tut, für dich tut, dann muss er es für seinen kleinen Sohn tun. Ja, er will's ja. Mhm. Aber er sagt immer erst, er möchte gucken, was der Anwalt sagt. Gut, aber das wird der Anwalt genauso sehen, weil es völlig logisch ist. Da muss man nicht Anwalt sein. Ja, ne, die Perspektive, ein Leben auf der Flucht ist nun keine schöne Lebensperspektive. Ja, das wissen wir auch. Ne? Naja, aber man dreht sich dann so im Kreis, ne? Und also Melanie, dann grüß ihn mal herzlich von mir. Ich weiß ja gar nicht, ob er mich kennt. Doch, kennt er mich. Er kennt mich. Damals zusammen waren, habe ich Domian auch immer gehört und da musste er notgedrungen mithören. Dann sag ihm mal bitte, mit verbunden mit diesem schönen Gruß, dass er das für sein Kind tun soll und so schnell wie möglich eben dann auch zusammen mit einem guten Anwalt. Und diese Zeit, die dann vor euch liegt, die harte Zeit, die werdet ihr auch schaffen. Ihr habt jetzt schon so viel geschafft miteinander. Ja. Ne? Toi, toi, toi, alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Marius, 14 Jahre alt. Morgen. Hallo, Domian. Mensch, du bist noch auf. Ja, also. Bist du nicht schon todmüde? Ja, nee, das geht noch. Ich habe viel Cola getrunken. Wann bist du denn heute Morgen aufgestanden? Also gestern Morgen quasi. Schon. Also 6:30. Wie? Wow, so früh? Ja. Den ganzen Tag aufgeblieben, den ganzen Abend aufgeblieben. Ja. Und jetzt noch, jetzt haben wir, was gucke ich hier, 2:30. Ja, ich rufe schon seit 0 Uhr an. Mann. Um 0 Uhr durchzukommen. Ja, ja, ja. Aber jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir es geschafft. Hast du denn wenigstens frei morgen? Ist bei euch Feiertag? Morgen ist frei, ja. Morgen ist auch Feiertag. Ja, nicht überall in Deutschland. Ach so. Bei dir ja. Ja, bei mir hast schon. Das gut. Bei uns ja auch in Nordrhein-Westfalen. Ich habe auch Feiertag morgen. Ja, ich bin ja auch in Nordrhein-Westfalen. Ah ja, das ist ja wunderbar. Ja. Marius, um was geht's denn? Ja, ich bin 14 Jahre alt und habe schon bei meinen Kollegen 150 Euro Spielschulden. Wir spielen nämlich immer Poker seit ungefähr einem halben Jahr. Und in ein paar Wochen ist Konfirmation. Mhm. Und da werde ich abdrücken müssen. Wohl. Wie, du wirst abdrücken müssen? Ja, ich muss Kohle abgeben. Wenn ich dann Konfirmation Geld kriege, werden mich meine Verwandten dann wohl fragen und dann werde ich sagen. Ach so, das heißt, das Geld, ja. was du geschenkt bekommst, musst du dann gleich weitergeben. Genau. Weil du 150 Euro Schulden hast. Ja. Was ja schon eine Stange Geld ist für einen 14-Jährigen, ne? Ja, eigentlich, wir haben immer so angefangen mit kleinen Einsätzen, zum Beispiel Kopfhörern oder so. Was? Oder mit Kopfhörern? Mit Kopfhörern? Kopfhörern, ja, Kopfhörer. Von Walkman oder ach so. Achso, ja, verstehe. Mhm. Ja, und dann mit Postern und sowas. Und einfach kleinen Sachen. Ja. Und dann hinterher wird's Geld. Wie viele Leute seid ihr? Wir sind manchmal zu fünf, manchmal zu sechs. Ist das so eine geheime Gruppe? Nee, eigentlich nicht geheim, das wissen schon viele. Wissen deine Eltern das auch, dass du... Meine Eltern wissen das auch, ja. Die wissen das auch, dass ihr da auch für also mit und für Geld spielt. Ja, das wissen die auch. Die finden das nicht gut. Die sagen, ich bräuchte da mal Hilfe in der Hinsicht, sagen die dauernd. Und ja, bieten die dir die Hilfe an? Haben die schon eine Idee gesagt? Ja, die haben schon ausprobiert, mich irgendwie jetzt Hausarrest zu geben, damit ich nicht mehr dahin gehe zum Pokern. Ja. Aber das klappt nicht. So. Was ist denn so toll? Ich habe noch nie gepokert. Ich weiß es nicht. Ich kenne das nur aus Western. Ich weiß auch nicht, warum Pokern so toll ist. Ich weiß nicht. Es macht mir einfach Spaß. Ich spiele gerne Karten überhaupt. Mhm. Also wir haben angefangen auch mit Mau Mau und so. Mhm. Wir spielen auch nicht nur Poker. Wir spielen auch Mau Mau und Feuer. Ja, aber warum muss man da um Geld spielen? Ich weiß nicht, das ist irgendwie der Reiz des Wettens. Mhm. Irgendwie was Verbotenes. Mhm. Aber also verboten ist es ja nun wiederum nicht, wenn sogar deine Eltern Bescheid wissen. Ja, von meinen Eltern aus, die wollen das nicht. Ja. Deswegen. Was erwartest du denn so an Kohle jetzt bei der Konfirmation, an Geschenk? Ich kann ja hoffen, 800 Euro. 800, so viel? Ja. Boah, kriegt ihr viel Kohle heutzutage. Ja, also normal. Naja, egal, aber dann ist halt ein ganzer Teil schon wieder weg für die Spielschulden. Ja, dann ist ein ganzer Teil weg. Also weiß, ich will dir sagen, ich weiß nicht, guckst du diese Sendung öfters, hörst du die öfters? Ich guck die manchmal, sonst höre ich sie mir im Radio an. So, dann weißt du auch, dass ich hier immer wieder Leute, älter natürlich, viel älter als du, an der Leitung habe, die spielsüchtig sind und hohe Spielschulden haben. Ja. Und das ist ja der absolute Horror. Ja, finde ich auch. Ja, die haben manchmal irrsinnige Summen von Schulden. Das ganze Leben geht den Bach runter und die können überhaupt nicht so leben, wie sie wollen. Ich finde, wenn du jetzt mit 14 schon so anfängst, dass das ein Signal ist, dass du das abbremsen musst, um nicht in so einen Strudel zu geraten, dass wir in ein paar Jahren miteinander reden und du mir sagst, Domian, ich habe 50.000 Euro Schulden oder so, ne? Ja. Also wenn deine Eltern damit Stummerest nicht, ich meine, das ist auch nicht die richtige Methode, glaube ich. Da musst du musst es selbst dir überzeugend darstellen, dass das nicht das Gelbe vom Ei ist, was du da machst. Ja, solange ich hier Karten zu Hause habe, geht das schlecht. Also ich habe überall Karten, wenn meine Eltern mir meine Karten wegnehmen, dann gehe ich zum Laden und kaufe mir neue Karten. Mhm. Und dann bin ich direkt wieder woanders. Mhm. Also, ich glaube, dass das das Allerbeste wäre, wenn du es zumindest mal versuchen würdest. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Mhm. Wenn du versuchen würdest, in der nächsten Zeit einfach nicht zu diesen Treffen mit deinen Kumpels zu gehen. Ja. Ne, das wäre der erste kleine Trick vielleicht, wo du dich austricksen könntest. Und wenn das nichts nützt, dann schmeißt du alle Karten weg, die da hast. Ich weiß nicht, es sind ja auch Klassenkameraden dabei, die sehe ich ja jeden Tag in der Schule. Und dann ja gut, aber ihr trefft euch ja speziell, um zu pokern, ne? Ja, wir treffen uns speziell. Gut, dann gehst du halt speziell da nicht hin. Ja. Es ist wie bei jeder Sucht. Man kann bis zu einem bestimmten Punkt kann man selbst dagegen angehen. Und das sind immer so die kleinen Schritte, dass man versucht halt so die eigene Unzulänglichkeit eben zu überwinden. Und das wäre so ein kleiner Versuch, einfach nicht hinzugehen. Ja. So. Ich habe schon öfter versucht, aber ich gehe immer wieder hin. Nein. Marius, ist das denn für dich auch klar, dass das eigentlich so ein übler Weg ist, den du da so ein bisschen... Ja, das ist für mich klar, aber ich weiß nicht, wie ich... Ich weiß, mal habe ich gute Zeiten, da gewinne ich Geld, aber jetzt habe ich mal Geld gewonnen, habe ich mal 10 Euro plus und dann wieder nur verloren in letzter Zeit. Ich glaube ganz einfach, aufgrund dessen, was ich alles so mittlerweile schon gehört habe, dass spielsüchtige Menschen wirklich ganz, ganz schlecht dastehen und ein ganz schlechtes Leben führen. Weil sie nicht das machen können, was sie gerne tun wollen, weil sie letztendlich alle verschuldet sind und wie ein Alkoholsüchtiger oder Drogensüchtiger völlig abhängig ist von der Spielerei. Und vielleicht hast du jetzt noch die Chance, frühzeitig die Notbremse zu ziehen. Ja, hoffe ich doch. So, der erste Schritt ist getan. Du findest das ja auch bescheuert und findest es problematisch. Ja. Das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt ist jetzt, du versprichst mir, dass du das nächste Treffen auf jeden Fall absagst, nicht dahin gehst. Okay, versprochen. Das ist nett. Wann ist das nächste Treffen? Das wäre morgen oder übermorgen. Das morgen? Das wissen wir noch nicht so genau. Ihr telefoniert euch dann zusammen. Ja. So, und morgen hast du keine Zeit und gehst nicht dahin. Okay. Okay? Ja. Und so hast du immer so einen kleinen Sieg gegen dich selbst. Und dann sagst du übermorgen ab und so weiter und so weiter. Ja. Und irgendwann stehst du da und sagst, wow, ich hab's geschafft, ich bin stark genug. Ja. Okay? Okay. Marius, bleibst du jetzt noch ein bisschen auf oder gehst du jetzt in die Federn? Ich bleib noch ein bisschen auf. Okay, du kannst ja auch schlafen. Ja. Dann mach's gut und ich hoffe, du wirst es schaffen. Okay. Tschüss. Tschüss. Martina, 35 Jahre, ist jetzt mir zugeschaltet. Ja. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hier ist Martina. Martina, um was geht es? Ja, ich habe vor einigen Wochen schon mal mit dir gesprochen zu dem Thema, ich bin etwas Besonderes. Mhm. Und zwar habe ich dort gezeigt, dass ich eben als Heilerin tätig sein kann. Und habe also wirklich sehr viele Zuschriften bekommen und wollte mich jetzt auf dem Wege natürlich mal dafür bedanken, dass ich wirklich ganz liebe, nette Briefe bekommen habe. Ja, wahrscheinlich viele Briefe von Leuten, die deine Hilfe gesucht haben, ne? Ja, genau so ist es. Mhm. Also wirklich auch Leute dabei, die wirklich sehr, sehr krank sind und mit denen ich jetzt so langsam auch Kontakt aufnehme. Wie nimmst du Kontakt auf? Per Telefon oder lässt du dich besuchen von den Leuten? Also ich habe es jetzt erstmal so gemacht, dass ich immer zurückgeschrieben habe, darum gebeten habe, dass man mich anruft und dann entscheide ich, ob ich die Sache eben per Bild mache, so wie ich es letztes Mal beschrieben hatte, oder ob ich die Leute dann auch zu mir kommen lasse und das dann per Handauflegen mache. Ich würde sagen, Martina, da nun sicher viele Leute, die uns jetzt zuschauen und zuhören, dich vor ein paar Wochen nicht gehört haben, wir wiederholen das nochmal grob, wie du arbeitest und welches Selbstverständnis du als Geistheilerin auch hast. Also ich arbeite so, dass ich normalerweise mit einem Bild, mit einem aktuellen Bild und dem Vornamen. Ein Foto, ne? Mit einem Foto von der Person und dem Vornamen arbeite, dass ich anhand dieser Indizien dann eben herausfinden kann, was die Person hat, welche Erkrankung und dann eben auch teilweise helfen kann. Mhm. Und frag ich dich nochmal? Ja. Das ist ja für wenn jemand sehr vernunftsorientiert und gestört ist, ja sehr seltsam. Da habe ich vor mir liegen ein Foto von einer Person und weiß nur den Vornamen. Ja. Wie kann ich aufgrund des Vornamens und des Bildes, was ich sehe, wie kannst du Erkrankungen oder was auch immer erkennen, die mit der Person zu tun haben? Also ich stelle mir diesen Körper vor anhand des Bildes, des Fotos, das ich habe. Mhm. Und gehe dann diesen Körper ab und kann in dem Körper Sachen erkennen, die nicht in Ordnung sind. Zum Beispiel, wenn jemand eine Magen-Darm-Grippe hat, sehe ich eben den Magen-Darm-Bereich in roten Farben. Mhm. Und daran erkenne ich, also da muss eine Entzündung vorliegen. Das heißt, das hat auch so ein bisschen etwas mit Aura zu tun? Nicht unbedingt, nein. Also das ist wirklich nur eine Farbe, um zu erkennen, dass da eine Erkrankung vorliegt und an welcher Stelle. Dieses Foto, das muss ein Ganzkörperfoto sein. Nein, das muss es nicht. Muss es nicht. Das heißt, wenn du nur das Gesicht der Person siehst, stellst du dir den Leib vor und dann siehst du im Gedanken, dass da was rot ist im Magen-Darm-Bereich und das sagt dir wiederum, da könnte eine Entzündung sein oder so. Richtig. Das heißt, dass die Diagnose transportiert sich dann schon immer über Farben, ist das richtig? Ja. Was sind denn kranke Farben? Also wenn es rot ist. Rot. Wenn irgendetwas rot leuchtet und intensiv rot ist, dann ist das ein Zeichen dafür, dass da eine Erkrankung vorliegt. Wenn jemand kerngesund ist, welche Farbe strahlt der für dich aus? Bei dem gibt es dann keine Farbe. Ach so. Das heißt also, jede Farbe sagt, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Ja, genau so ist es. Was würde bedeuten, wenn du, ich sag nur so ein Beispiel jetzt mal, wenn du an dem Kopf, den du siehst, etwas, was Tiefblaues erkennst? Also es ist nicht so, da haben wir uns wohl missverstanden, dass ich verschiedene Farben sehe, sondern ich sehe lediglich diese rote Farbe. Ach so, ja. Und diese rote Farbe zeigt mir dann den Punkt, wo diese Erkrankung auch im Körper ist. Aber nun könnte das ja eine vielleicht eine leichtere Erkrankung sein, eine Durchfallerkrankung, es könnte aber eine Krebserkrankung sein. Kannst du den Grad der Erkrankung auch sehen? Also ich kann an der Farbe erkennen, wie intensiv das ist. Also ein helles Rot oder ein ganz dunkles Rot, aber ich kann nicht genau sagen, was es ist. Nein, das ist mir nicht möglich. Ich sehe nur, dass an dem Organ eben irgendetwas nicht in Ordnung ist. Jetzt sagst du, dass du per Foto auch heilen kannst. Ja. Wie machst du das? Ich nehme das Foto, stelle mir eben diese Person vor und versuche mich in diese Person hineinzufühlen. Dann gehe ich daran, die heilenden Kräfte, die diese Person in sich selber trägt, an diesen Ort zu bringen, wo es eben rot erscheint, also wo die Erkrankung ist, dass die eigenen heilenden Kräfte dort wirken können. Kannst du besser deine Kräfte aktivieren, wenn du die Person real vor dir hast? Oder ist das völlig egal, Foto oder Person? Nein, das ist nicht völlig egal. Also wenn ich jemanden persönlich bei mir habe, dann ist eben die Möglichkeit gegeben, dass ich die Hand auflege. Und dadurch kann von mir aus, also meine eigene Kraft, in diesen Körper hineinfließen. Und das ist einfacher, als wenn ich es über Bild mache. Also es ist noch intensiver und teilweise eben auch für mich dann noch wesentlich anstrengender. Kannst du jede Krankheit, ich will mal vielleicht nicht das Wort heilen benutzen, sondern behandeln? Ich habe es jetzt immer so geschrieben an die Leute, die mir geantwortet hatten über euch. Ich verspreche nichts. Ich verspreche nicht, dass ich heilen kann, sondern ich verspreche, mein Möglichstes zu tun. Aber du hast ja, das hast du mir ja vor ein paar Wochen erzählt, schon in der Vergangenheit gute Resultate erfahren. Richtig, das stimmt, ja. Aber trotzdem habe ich auch erlebt, dass ich eben nicht helfen konnte. Und darum sage ich immer, wenn sich jemand an mich wendet, ich probiere es gerne und das wirklich von Herzen. Aber ich kann nicht versprechen, dass es auch wirklich helfen wird. Ich habe ja bei diesem Thema genauso damals wie vorhin, auch vielleicht ein bisschen flapsiger bei dem Astralkörper und über was wir so geredet haben, so meine Zweifel geäußert oder dass ich das nicht so nachvollziehen kann. Ja. Ich fand wiederum dann aber sehr überzeugend, als du mir erzählt hast, dass du das gar nicht mal für Geld machst. Und richtig. Dass du es, wenn, dann nur so nebenher praktizierst. Ja, also es ist nach wie vor bei mir so, dass ich sage, das ist eine Gabe, die ich bekommen habe und die ich auch kostenfrei weitergebe. Für die du, wem auch immer, dankbar bist. Richtig, genau so ist es. Und so gerne möchte ich sie eben auch wieder weitergeben. Erzählst du nochmal, wie du das entdeckt hast an dir? Ja, gerne. Also ich habe einen 7-jährigen Sohn, der sehr oft erkrankt war in den letzten Jahren. Und ich war natürlich als Mutter ziemlich verzweifelt. Und eine gute Freundin von mir brachte mich dann auf den Gedanken, setz dich doch mal neben das Kind, während es schläft, und sprich mit ihm. Und dann merkte ich, dass ich eine Verbindung zu dieser Person, also sprich da meinem Sohn, aufnehmen kann. Und dass ich mich da hineinbringen kann. Und dass ich ihm allein dadurch, dass ich versuche, meine Kräfte an ihn weiterzugeben, dass ich ihm dadurch helfen kann. Und das war so der Anstoß für die ganze Sache. Und dann habe ich mich immer weiter, durch Ausprobieren ist es dann immer weitergegangen. Wie viele Leuten, wenn du das so sagen kannst, hast du schon geholfen? Also jetzt sind es natürlich ein paar mehr geworden. Also ich würde sagen, dass es jetzt so 50, 60 Leute sind, die ich bislang schon behandeln durfte. Du bist Hausfrau oder hast du auch einen Beruf noch? Ich habe einen Beruf, bin aber zurzeit zu Hause bei meinem Kind. Ja. Bin alleinerziehend. Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, ein solches Gespräch, so war es ja auch vor ein paar Wochen, hat immer eine große Resonanz. Richtig. Und es erweckt natürlich Hoffnungen bei vielen, vielen Menschen, die schwerst krank sind, die die Schulmedizin schon aufgegeben hat. Ja. Kannst du sagen, dass du eben auch mit solchen ganz schwerwiegenden Krankheitsfällen bisher schon Erfolge hast erzielen können? Also ich hatte ja schon beim ersten Gespräch erzählt, dass ich einer Frau mit einem schweren Leberleiden helfen konnte. Auch in den Briefen sind immer wieder wirklich sehr schwer kranke Menschen an mich herangetreten. Und da kann ich es eigentlich nur wiederholen. Ich versuche gerne und ich bemühe mich auch, aber ich verspreche nichts. Also ich versuche gerne zu helfen. Es bleibt abzuwarten, was daraus wird. Könntest du dir eigentlich selbst auch helfen, wenn du eine schwere Erkrankung hast? Nein, das kann ich nicht. Also ich selber bin behindert und kann mir selber nicht helfen. Nein, aber diese Behinderung hat mir auf der anderen Seite geholfen, wesentlich mehr Verständnis für andere Menschen und deren Krankheiten zu haben. Ja. Also Martina, es könnte natürlich sein, dass aufgrund dieses Gesprächs jetzt wieder sehr viele Zuschriften kommen. Dürfen wir die an dich weiterleiten? Sehr gerne, natürlich. Ich bitte nur ein bisschen um Verständnis, dass ich etwas Zeit brauche, darauf reagieren zu können. Okay, das werden die Leute sicher dann auch haben. Ja, okay. Ich danke dir herzlich und wünsche dir alles Gute. Dankeschön und dir auch alles Gute für deine Sendung. Dankeschön, auf Wiederhören. Okay, tschüss. Tschüss. Jetzt geht es weiter mit... Ich frage meine Regie, mit wem es weitergeht, nämlich mit Verena. Und Verena ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, ja, Verena. Verena. Ja, ich bin jetzt total aufgeregt, dass ich endlich mal durchgekommen bin. Und ich gucke deine Sendung wirklich gern. Ich habe sie allerdings die letzten 2 Jahre nicht so sehr verfolgen können, weil ich im Abi-Stress war. Ja. Du, kann ich dir vielleicht zu Anfang mal eine Frage stellen? Bitte, jede Frage der Welt. Und zwar interessiert es mich, ob du vielleicht sowas auch wie so eine Supervision hast. Also, dass du quasi, wenn du das jeden Abend machst, dass du das an jemand anders weitertragen kannst. Weil ich denke mal, für dich selber wird das ja auch belastend sein. Denn also, so richtig eine Supervision ist es nicht. Aber wir haben immer nach den Sendungen noch ein langes Gespräch hier mit dem Team und auch mit dem Psychologen oder der Psychologin, die nachts hier bei mir sitzt. Und wir besprechen dann nochmal alles durch. Das ist so das Einzige, was wir machen, was ich mache. Und naja, den Rest, den nimmt man dann auch mit nach Hause. Ja, gut. Okay, also mein Thema ist mein etwas abschweifendes Sexualleben. Also ich bin zwar eigentlich relativ normal, zumindest bezeichne ich mich so, aber ich weiche von der Norm ab. Mhm. Also ich bin 20, wie gesagt. Mhm. Mein erstes Mal hatte ich mit 16. Mhm. Und das war in einem Abbruchhaus, ein One-Night-Stand. In einem Abbruchhaus? Ja, es war nicht wirklich romantisch und es hat geregnet und es war kalt und nass und der Mann war auch nicht so toll. Aber ich wollte dann unbedingt wissen, wie das ist. Und naja, so pralle war das nicht und da habe ich 2 Jahre ausgesetzt. So, nun bin ich umgezogen in eine große Stadt und bin jetzt von meinen Eltern weg und kann mich natürlich dementsprechend ausleben. Mhm. Und bin jetzt seit einem Jahr mit einem Pärchen liiert, also die beiden sind verheiratet, wir haben so eine Dreierkiste am Laufen. Mhm. Und jetzt habe ich seit 4 Wochen einen Freund. Der weiß allerdings davon. Also du bist richtig, ihr habt quasi eine Dreierbeziehung, du mit dem Pärchen. Ja. Ja, ihr habt, ist das eine reine Sexbeziehung? Nein, wir sind schon Freunde, aber es ist natürlich sehr viel Sex dabei und die Sache ist die, also die beiden sind sehr engagiert im SM-Bereich und das bin ich auch, also ich bin devot, also nicht dominant, sondern nur devot. Ja. Und das heißt, du wirst auch, dass du den eingeladen nach Hause und du bist dann die Sklavin, mal ganz profan ausgedrückt. Ja, sehr profan, also so weit fortgeschritten bin ich nicht. Also bist du denn auch bisexuell? Hast du mit der Frau dann auch was? Ja, aber ich würde mich nicht als bisexuell bezeichnen. Ja. Ich mache bei ihr nur eine Ausnahme. Also ich gucke jetzt keine anderen Frau auf der Straße hinterher. Nun interessiert es uns natürlich alle brennend. Du sagst, du hast eine devote Ader, da ist SM im Spiel und du bist mit einem Pärchen sehr eng befreundet. Das ist ja schon, klingt sehr pikant. Was geht denn da so ab, wenn ihr euch trefft oder wenn du das Pärchen besuchst? Und naja, es ist teilweise schon böse. Also es schwankt. Also wir können die ganz normale Kuschelsexnummer abziehen, also das, was ich auch sehr genießen kann. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich festgelegt bin auf diese SM-Schiene. Mhm. Oder es ist so, dass er sehr dominant ist und mich dann fesselt und dann längere Zeit sich mit mir beschäftigt, wo er mir auf den Arsch schlägt und wo er dann öfters mit mir schläft und mich dann stundenlang mit einem Vibrator bearbeitet. Und so weiter. Ich will jetzt nicht so ins Detail gehen. Und so weiter, genau. Wir können es uns jetzt vage vorstellen. Okay. Dennoch eine kurze Frage zu dieser Szene. Was macht sie denn dann, die Freundin von ihm? Sie hält mich fest, sie streichelt mich, küsst mich. Also sie ist immer dabei. So. Unsere Verena, gerade mal 20 Jahre alt, hat so eine harte Verbindung zu einem Pärchen. Ja. Jetzt hast du auch noch einen Freund. Ja. Hast dich verliebt. Ich verlieb mich recht schnell. Ja. Also, und das eigentlich, also da kann ich drauf wetten, alle 4 Wochen kommt das vor. Ja. Jetzt hat es mal geklappt. Und naja, ich habe allerdings eine Neigung zu älteren Männern. Also auch dieses Pärchen, die sind beide über 40. Mhm. Auch dieser Mann, mit dem ich jetzt zusammen bin, ist auch über 40. Mhm. Und der weiß aber davon, von dem Pärchen. Mhm. Allerdings mit der Option, dass ich die jetzt nicht mehr treffe. Was ich jetzt nicht mehr so schlimm finde. Ach so, das hat er gesagt. Okay, das ist Vergangenheit, aber ab sofort ist Schluss mit lustig. Ja, genau. Oh, das war für dich aber hart, oder? Ja, zumal ich in den 4 Wochen schon fremdgegangen bin. Mit dem Pärchen oder mit anderen? Mit einem anderen. Mit einem anderen. Mensch, Verena, wie bist du drauf? Ja, also ich bin wirklich, ich habe da einfach Spaß dran. Und das Kuriose ist, also ich meine, ich habe ja wirklich seit dem 16. Lebensjahr 2 Jahre abstinent gelebt. Mhm. Und dann war auch nicht mehr viel, weil ich ja zu Hause noch gelebt habe und Abi gemacht habe. Naja, und in dem letzten Jahr jetzt habe ich circa mit 20 Männern geschlafen. Mhm. Und das ist schon reichlicher, muss man sagen. Ja, ja, wie soll das denn jetzt weitergehen? Jetzt hast du einen Freund, einen neuen Freund, der ist etwas über 40, sagst du. Du bist verliebt, ja. Hast dich von offiziell von diesem Pärchen losgesagt, bist ihm aber in den letzten 4 Wochen wieder fremdgegangen. Ja. Wie viel Mal? Einmal? Einmal. Mit wem? Mit irgendeinem Typen aus einer Bar. Das weiß er aber nicht. Nee, das weiß, er nicht. Wie soll das jetzt weitergehen? Das weiß ich alles nicht so genau, weil auf der einen Seite sehne ich mich ja schon nach einer festen Beziehung, mhm, nach Liebe, Partnerschaft, Nähe und Geborgenheit. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Vielleicht hast du noch gar nicht die Sehnsucht nach einer festen Beziehung. Vielleicht bist du noch so in der Austobphase, wo du alles machen möchtest. Ist es so? Es ist ambivalent. Auf der einen Seite wünsche ich mir das schon, auf der anderen Seite kann ich aber nicht Nein sagen. Mhm. Also wenn mich einer anmacht in der Bar und ich finde den einigermaßen passabel, dann... ja, dann passt. Aber in dem Zwiespalt leben ja nun, sagen wir mal, 98% aller Leute, ne? Das war mir nicht bewusst. Ja, doch, natürlich. die gerne eine feste Beziehung haben wollen und die Vorteile genießen wollen einer festen Beziehung. Dennoch aber, wenn sie ganz ehrlich in sich hineinhorchen und gucken, natürlich auch andere Sehnsüchte haben. Ja. Und entweder haben sie eine feste Beziehung und verzichten auf das andere, weil ihnen das wertiger ist, die Beziehung. Ja, oder aber man verzichtet auf eine feste Beziehung und lebt sich so ganz seinen Trieben hin, gibt sich den Trieben hin. Im Mittelweg gibt es nicht. Es sei denn, man hat das große Glück, mit einem Menschen liiert zu sein, mit dem man das so leben kann. Das heißt, eine enge Partnerschaft, aber eben auch so ein ausfransendes Abenteuer-Sexleben. Aber das ist natürlich ganz äußerst selten. Ja, das bestreite ich auch nicht. Zumal ich ja auch nie einen Orgasmus habe mit einem Mann oder mit einer Frau, wenn ich mit denen schlafe. Also ich habe ja nur mit mir selbst Orgasmen. Du hast in all diesen ganzen Zeiten noch nie einen Orgasmus mit anderen Leuten gehabt? Nein. Warum nicht? Das weiß ich auch nicht. Das ist kurios. Und ich vermeide es mittlerweile auch, das Thema überhaupt anzusprechen, wenn ich mit einem Mann zusammenkomme. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn der weiß, okay, Frau kommt nicht zum Orgasmus, dann zeigen wir es ihr richtig und dann wird es richtig schlimm. Also da stehe ich da nicht drauf. Ich genieße das alles und ich genieße die Streicheleinheiten und die Berührung. Und du hast den Orgasmus oder Orgasmen, Mehrzahl, immer wenn du alleine mit dir Spaß hast. Ja, und das ohne Probleme. Ohne Probleme und genießt es auch und kannst dich dir quasi selbst hingeben. Ja. Ja. Möchtest du das vielleicht gar nicht haben mit jemand anderem? Doch, also der Wunsch besteht schon. Mhm. Aber es klappt nicht. Also wenn ich merke, ich bin kurz davor, dann schaltet mein Gehirn irgendwie um und es klappt dann nicht. Das heißt, es ist irgendeine Blockade und letztendlich weißt du nicht, woher diese Blockade kommt. Ist das ein Problem für dich? Für mich nicht, aber die Männer sehen das Problem. Na gut, du musst es, wenn es für dich kein Problem ist, du musst es ihnen ja, vor allen Dingen, wenn du solche relativ unverbindliche Beziehungen hast, musst es denen ja nicht erzählen. Naja gut, aber zum Beispiel mein Pärchen geht auch davon aus, dass ich mittlerweile zum Orgasmus komme. Ich spiele denen noch nicht mal was vor, aber ich meine, was soll ich sagen, wenn am Ende dieser dumme Spruch kommt, na, wie war ich? Super. dann antwortest du? Dann sage ich, es war wunderschön. Es war wunderschön. Dann sagt er, bist du gekommen? Und ich so, nee, und mittlerweile kriege ich schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich immer Nein sage, weil ich mich einfach unter Druck gesetzt habe. Ja, ja, und die denken dann natürlich, der denkt, dass er ein Versager ist, ne, und es nicht richtig gemacht hat und so weiter, und dann verspannt sich eure Pärchen, eure Dreierkonstellation. Genau. Mensch, jetzt reden wir über so viele Themen, Bereiche. Einmal, dass du keinen Orgasmus hast mit anderen Leuten, dann, dass du jetzt fremdgegangen bist, dass du eine Beziehung zu diesem Pärchen hattest. Ja. Was ist eigentlich der Schwerpunkt des Gespräches? Ich wollte dir eigentlich nur davon berichten, wie junge Leute heute vielleicht ihre Sexualität leben. Das denke ich ja immer, wenn ich durch die Straßen gehe und die jungen Leute sehe, was die alles... Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die sind genauso wie vielleicht vor 20 Jahren auch. Es gibt solche und solche. Na du, ich glaube, bei mir ist es also so... Du bist ein Ausnahmefall. Du bist ein ganz schlimmer Finger, glaube ich. Das würde ich noch nicht mehr sagen. Also ich glaube, so laienpsychologisch betrachtet liegt es einfach daran, also ich entspreche nicht dem klassischen Schönheitsideal. Also ich wiege 130 Kilo. Ach, ja, und hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, doch, ist so. Also ich bin... Weißt du, von der Stimme hätte ich jetzt gedacht, 60. Nee, gar nicht. 60 Kilo, ja, 1,75 groß. 1,75 groß, ganz genau. Siehst du? Blonde Haare, hätte ich auch gedacht. Lange blonde Haare. Wow, lange blonde Haare. Ja. Augenfarbe, lass mich raten. Nicht braun. Nein. Es geht ins Bläuliche. Nein. Ah, ins Grünliche. Grün, ja. Ins Grünliche, das ist auch schön. Ja, sehr, ja, toll. Ja, also ich würde mich auch als hübsch bezeichnen, aber eben nicht die klassische Schönheit, ja, von 90, 60, 90. Also lass mich doch noch was Ernstes sagen. Ja. Also zum Thema Orgasmus. Ich finde, wenn du wirklich eine richtige, enge Liebesbeziehung mal haben solltest zu einem Mann, irgendwie klang das ja bisher doch relativ noch unverbindlich. Ja. Ja. Auch mit dem Neuen jetzt. Ja, obwohl ich den schon sehr mag, aber ich habe natürlich schon ein schlechtes Gewissen. Ne? Ja, also da finde ich schon, dass du das dem Mann, deiner Liebe, dem musst du das sagen. Das, ja, das muss man machen. Das ist, das, so viel Ehrlichkeit muss in der Beziehung da sein. Und dann wird das gemeinsam, bin ich hundertprozentig überzeugt, wird das auch funktionieren. Das zu dem. Jetzt zu deinem Geliebten und dem Fremdgehen. Mhm. Das geht natürlich nicht. Entweder musst du dich jetzt entscheiden für den, wenn du den wirklich vielleicht liebst, oder für erst nur noch ein paar Jahre dein Abenteuerleben. Ja, das ist natürlich schwer jetzt, ja, zu sagen. Aber das ist ja kein Ding. Ja, also ich bin mir einfach unsicher, ob er das wirklich so ernst sieht, ob er wirklich so sehr auf Treue pocht oder so, nicht. Ganz einfacher Test, dann erzähl ihm, dass du fremdgegangen bist und mal gucken, wie er reagiert. Vielleicht könnt ihr ja sogar irgend so einen Modus finden, dass du sagst, okay, komm, wir erzählen es uns immer, mal gucken, ob wir dann eine nähere Beziehung eingehen können. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Ja. So. Und wenn die Großliebe kommt, die wirst du nicht belügen, dem erzählst du, dass du bei ihm keinen Orgasmus hattest. Vielleicht hast du ja direkt beim ersten Mal einen dann. Ja, das wäre natürlich mal schön. Das wäre natürlich ein Knaller, ne? Ja, dann komme ich nicht mehr von dem los. Und dann rufst du mich wieder an. Das mache ich dann. Die blonde Verena mit 130 Kilo. Ja. Der heiße Zahn. Alles klar. Verena, alles Gute. Ja, ich wünsche dir auch alles, danke, Gute. Viel Erfolg für deine Sendung. Jo, danke schön. Tschüss. Hans Werner ist bei mir und Hans Werner ist 49 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, Hans Werner. Hallo. Ja, grüß dich. Domian, bedanke mich erstmal, dass ich überhaupt auch durchgekommen bin zu euch und freue mich, dass ich dich auch mal was fragen kann. Ich habe eigentlich zwei dicke Probleme. Ja. Das Problem eins ist, dass meine Frau ist vor 12 Tagen gestorben mit 51 Jahren an einem Knochenkrebs und sie hatte das ungefähr jetzt 2 Jahre lang. Besonders erschwerend kommt hinzu, 3 Tage später hat eine Silberhochzeit. Mhm. Silberhochzeit ist natürlich auch ins Wasser gefallen und es kommt noch dazu, ich werde jetzt gleich Anfang Juni 50 Jahre alt. Mhm. Ja, und habe das da halt sehr schwer. Ja, das glaube ich. Ich meine, du bist ja noch in der ganz, ganz frischen Trauerzeit, ja, von Trauerphase. Also vor 12 Tagen sagst du, ist sie gestorben. Ja, ist vor 12 Tagen gestorben. Nach einer sehr, sehr schlimmen Krankheit. Ne? Ja, sie hatte seit 1996 eine Brustkrebserkrankung, war bis zum Sommer 2000 eigentlich, ja, schien als verheilt, hatte nichts mehr, hat auch ganz normal gearbeitet. Und dann plötzlich im Sommer 2000 traten dann Ausfallerscheinungen auf. Sie konnte also sehr schlecht noch laufen. Und dann hat man dann festgestellt, dass sie also Knochentumore hat, Brustkörper zerbrochen war und dergleichen mehr. Hat sie in der letzten Zeit sehr leiden müssen? Eigentlich nicht. Das heißt, nur, sagen wir mal, in den letzten 4 Wochen. Mhm. Und zwar, sie hatte im Februar jetzt, sie hatte Ende Februar Geburtstag, haben wir noch ihren Geburtstag gefeiert, sie konnte aber schon schwieriger aufstehen. Und ja, dann sind wir im Krankenhaus wieder, wurde ein Knochenzyndigramm gemacht Und dann sah man eben, dass das erheblich weitergegangen war und dass ihre beiden Oberschenkelhälse gebrochen waren. Und sie musste sich dann eine Operation unterziehen, war sehr mutig, hat auch den Ärzten gesagt, operiert mich mal. Und ist auch alles wieder in die Gänge gekommen. Sie hat auch wieder laufen gelernt, konnte auch wieder laufen. Ja, und dann kam eben die Bestrahlung, die musste sein, weil sonst die Knochen gegebenenfalls wieder brechen konnten, auch im Beckenbereich. Das hat man gemacht und damit hat man ihr aber die Tür zugeschlagen. Inwiefern? Weil durch diese enorme Bestrahlung, die sie dann nochmal bekommen hat, im Beckenbereich, Oberschenkelbereich und auch im Schulterbereich, sind ihre Blutwerte total in den Keller gesaust. Dann war eine Chemo nicht mehr möglich. Dann kam noch Mitte März noch diagnostiziert eine Lebermetastasierung dazu, die vorher nicht bekannt war. Das hört sich das doch auch sehr großer Und dann ist es mit Vollgas in den Abgrund gegangen. Hm. Aber richtig mit Vollgas. Ja. Also ich sag halt, das hört sich das doch noch sehr großer Quälerei an. Ja. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Und jetzt kommt noch dazu, die zweite Sache ist die, und das ist mir eigentlich sehr wichtig, meine Tochter ist eben gerade wiedergekommen. Sie war das erste Mal, ja, jetzt seit einer geraumen Zeit, überhaupt erstmal wieder mit Freunden aus. Mhm. Wie alt ist die Tochter? Die Tochter Katrin, die ist 21 Jahre alt. Die würde vielleicht, wenn es ginge, auch mit dir mal ein paar Worte nachher ganz kurz reden. Und zwar, die Katrin hat insofern Probleme damit. Damals im Sommer 2000, da hatte sie gerade 3 Wochen Abitur hinter sich, Abiturfeier. Ich mach mal einen Vortrag, kannst du ja. Die Diagnose bekannt. Ja. Und da hat sie gesagt, Mutti, du warst für mich jetzt 19 Jahre da, sie war damals 19 Jahre alt. Mhm. Und es ist seit der Zeit komplett bei ihr geblieben, hat alle ihre persönlichen Belange hinten angestellt, auch einen Freund nicht mehr gehabt. Und da muss ich mich jetzt an Parallelen entsinnen, so ungefähr 1:30 hat auch ein junges Mädchen angerufen auch, die in ihren Lehrer verliebt war und die dann auch Probleme hatte, nach außen raus. Irgendwie rauszukommen und so weiter. Und dieses Problem hat sie auch. Ja. Also, da kommt jetzt aber auch alles zusammen bei dir, ne? Und warst du zur Todesstunde bei deiner Frau? Ja, wir haben noch einen Sohn, der ist 17 Jahre alt und der war auch mit dabei. Hm. Wir haben also bei ihr gestanden. Sie ist im Krankenhaus verstorben. Bitte? Sie ist im Krankenhaus verstorben. Nein, sie ist zu Hause gestorben. Sie ist zu Hause gestorben. Wir haben also äußersten Wert darauf gelegt, dass sie zu Hause auch sterben kann. Mhm. Weil die Ärzte haben uns also in der ganzen Zeit keine Hoffnung mehr gemacht. Hast du mit deiner Frau sehr eingehend vorher über ihren bevorstehenden Tod reden können? Nein. Ich habe es gerade noch so erreicht, 3 Tage vorher, dass unser örtlicher Pfarrer nochmal hier ins Haus gekommen ist. Mhm. Und aber eigentlich nur durch Umwegen auch. Ich wusste auch 3 Tage vorher nicht, wie sie mal beerdigt werden wollte, ob sie verbrannt werden wollte oder... Das heißt, darüber habt ihr nie geredet? Nein, das war mir nicht möglich. Mhm. Ich habe das nur über sozusagen durch indirekte Befragung über den Pfarrer... Das heißt, ihr habt überhaupt gar nicht... ...eben normal beerdigt werden wollte, nicht verbrannt werden wollte. Das heißt, ihr beide habt überhaupt gar nicht über den Tod geredet? Nein, war sehr schwierig. Ich konnte da nicht mit ihr klarkommen. Ist das für dich jetzt so im Nachhinein... Bedauerst du das, dass ihr darüber nicht habt reden können? Ja, eigentlich ja. Mhm. Ich habe schon versucht, sagen wir mal, alle Dinge in unserem Leben vielleicht doch so zu regeln. Mhm. Weißt du denn, auch später alles zu besprechen. Mhm. Dann weißt du auch eigentlich gar nicht, ob sie große Angst hatte vor dem Sterben, vor dem Tod? Nein, das weiß ich eigentlich nicht so. Mhm. Ja, ich weiß aber von ihr, sie hat bis 3 Tage vor ihrem Tod wirklich noch daran geglaubt, dass man ihr noch helfen das kann, gegebenenfalls. Ich habe ihr auch, muss auch dazu sagen, ich bin in einer großen Firma eigentlich beschäftigt und die Firma hat mir es ermöglicht, dass ich jetzt an einem Stück 12 Wochen zu Hause bleiben konnte. Das heißt, seit ihrem Geburtstag Ende Februar bis dato bin ich zu Hause. Bin natürlich jetzt im Moment platt, hoch 3. Natürlich. Muss ich ständig weinen und habe mit mir Probleme. Hast du Menschen, mit denen du über deine Trauer sprechen kannst? Nein. Mit den Kindern geht das nicht? Wir haben bei uns hier im Ort, also ich wohne in einem kleineren Dorf in der Nähe von in Nordhessen, kann man sagen. Mhm. Und hier im Ort sind noch 2 Frauen auch davon betroffen. Mhm. Davon eine gute Freundin, deren Mann ist gleichaltrig wie ich, der ist im Januar verstorben, auch an einer Krebserkrankung. Mhm. Und die hat auch, weil die Krankenschwester ist auch meiner Frau sehr geholfen. Kannst du dich damit der Frau schon mal zusammensetzen? Ja, ich war gerade heute Nachmittag, bin ich zurückgekommen, auch von einem anderen Gespräch noch. Das hilft, ne? Ja, wir haben zusammen dann mal geweint. Mhm. Also ich möchte dir mein herzlichstes Beileid aussprechen. Ja. Das war das ganz schlimm, was du erzählt hast. Es ist so frisch noch. 12 Tage gerade erst. Ich weiß auch gar nicht über meine Zukunft überhaupt. Ich bin jetzt, wie gesagt, ich werde jetzt Anfang Juni gleich 50 Jahre alt. Ich will auch wegfahren, dass ich überhaupt nicht erreichbar bin. Ich finde es immer ganz wichtig, dass du Ansprechpartner findest, dass du über deine Trauer und deinen Schmerz reden kannst. Mit den Kindern geht es ja nicht. Es ist schwer, die Kinder haben selbst. Die haben selbst das Problem damit. Ja, auch mein genau, Sohn, jetzt ist er 17. Ja. Wir haben also kurz bevor meine Frau starb, hat er uns rausgeschickt und hat gesagt, lass mich bitte jetzt mal alleine. Mhm. Das hat sie also noch bei vollem Bewusstsein gesagt. Wir sind dann rausgegangen, einen Moment später reingekommen und da hat uns nur noch bloß angeschaut und ist dann verstorben. Mhm. Und das ist so frisch in uns. Mein Sohn, der hat stark geweint und wir alle zusammen und haben dann gebetet. Hans-Jana, ich würde mal Folgendes vorschlagen. Ja. Ich habe ja, du weißt es wahrscheinlich, eine Psychologin hier im Hintergrund. Ja, ich weiß. Dabei. Ich möchte, dass du jetzt in Ruhe, wir können ja nicht so ganz lange reden hier in der Sendung, mit der Psychologin redest, mit der Petra. Ja. Ich finde wichtig, ich sag's nochmal so zum Abschluss, dass du über deine Trauer redest, dass du Menschen findest, mit denen du darüber sprechen kannst. Ja. Es ist, glaube ich, nichts schlimmer, als das in sich hineinzufressen. Die letztendliche Trauer hast du natürlich für dich alleine, die musst du alleine irgendwann bewältigen. Ja. Aber das Sprechen hilft schon sehr, das Weinen, das Herz ausschütten. Und ich hoffe, dass die Petra dir auch noch ein paar Tipps geben kann. Dann könntest du mir vielleicht nochmal für meine Tochter Katrin vielleicht nochmal einen Tipp geben, weil das Mädchen, sie ist eben gerade erst gekommen wieder und sie steht jetzt auch vor Entscheidungen, sie hat zwar nach dem Abitur offiziell ein Studium angefangen, das hat sie also eigentlich nicht weiterverfolgt. Und hängt natürlich jetzt total in der Saal jetzt. Also ich will jetzt nicht leichtfertig sein und in 30 Sekunden, in einer Minute irgendwas zu sagen. Genau das besprichst du mit der Petra jetzt auch noch. Mhm. Machen wir das so? Gut. Okay. Dann danke ich ganz herzlich bei dir. Ne? Legst du bitte auf und die Petra ruft dich gleich an. Ja, ist gut. Alles Gute. Danke. Tschüss. Auf Wiederhören. Jetzt haben wir 3.05 Uhr und 50 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 55 Sekunden, das habe ich noch nie angesagt, so eine späte Zeit hier in der Sendung. 3:07 Uhr ist es jetzt. 3:07 Uhr. Hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian, lange Domianacht, die geht bis 4 Uhr heute, also noch eine knappe Stunde. Und wenn ihr euch mit mir noch unterhalten wollt, egal über welches Thema, dann ran ans Telefon. Das hier ist meine heiße Nummer hier ins Studio, noch hier in die tiefe Nacht hinein. 0800 5678 111 und ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Sebastian ist bei mir. Hallo Domian. Ja, Sebastian ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Sebastian. Hallo. Dein Thema? Mein Thema ist, dass ich ein extrem übersteigertes Sicherheitsbedürfnis habe. Ein extrem übersteigertes? Ja. Ja. Also das beschränkt sich nicht nur darauf, dass ich halt irgendwo darauf achte, dass der Wagen abgeschlossen ist oder dass man die Wohnungstür abschließt, wenn man rausgeht, sondern dass ich also permanent eigentlich irgendwo damit rechne, dass mir jetzt irgendwas Schlimmes passiert. In der Form, dass zum Beispiel jetzt im Moment, was könnte Schlimmes passieren? Ja, jetzt im Moment zum Beispiel, dass, keine Ahnung, bei mir eingebrochen wird. Du bist in deiner Wohnung? Ich bin in meiner Wohnung. Es könnte vielleicht auch das Telefon explodieren. Denk, das wäre möglich, müsste ich eigentlich noch einen Bombenentschärfer anhaben. Also ein extremes Sicherheitsbedürfnis. Ja. Und du hast immer Angst, dass irgendetwas passieren könnte. Immer was passiert und ich bemühe mich also, mich dagegen bestmöglich abzusichern. Erzähl mal, wie du dich beispielsweise schon zurzeit absicherst. Also beispielsweise gegen Einbruch in der Wohnung. Über meiner Wohnungstür ist so eine Mini-Videokamera installiert, die also den Bereich von meiner Wohnungstür abdeckt. Die springt einerseits an, wenn also geklingelt wird, und andererseits kann ich ja also halt auch zuschalten. Könnte jetzt auch auf dem Fernseher gucken, ob da vorne irgendwas ist. Achso, du hast eine große Wohnung? Eine ganz normale Zwei-Zimmer-Wohnung. Ja, also du kannst dann in dem Einzimmer sitzen und gucken, was in der Tür, an der Tür passiert. Ja, genau. Ein paar Meter weiter quasi. Genau. Ja, nun gut, was nutzt dir die Kamera, wenn da jemand einbricht? Da muss ja noch mehr passieren. Ja, könnte ich entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen. Habe ich also in meinem schönen Schrank, also meine gesamte Selbstschutzausrüstung klar, da habe ich hier so einen schönen Elektroschocker drin, abfeuern kann auf 5 Meter Distanz. Der bringt also Leute tot sich auf den Boden runter. Weil wir wollen nicht auf den Tod, sicher. Die Tür, nee, ist die... Nicht, aber ja, ich weiß. Die Tür, ist die denn besonders abgeschottet auch? Besonders abgeschottet. Das ist also nicht normal das Schloss, was drin ist, sondern ein Schloss, was also auf jeder Türseite 3 Sperrriegel in den Türrahmen reinfährt. Also die ist aufbruchsicher bis zu einer Kraft von 2400 Kilogramm. Also die Tür sollte man nicht versuchen aufzubrechen. Hätte wahrscheinlich auch schon ein SEK-Kommando spielen können. Selbst wenn es dann jemand geschafft hat, dann schaltet sich ja die Kamera ein. Dann schaltet sich die Kamera ein und... Und dann holst du deine Elektro... Alarm durchgehen in der Wohnung. Ach, der Alarm auch noch. Was für ein Alarm ist das? Wie klingt das? Ja, das sind 420 Dezibel, so ein schriller Heulton ist das. Ja. Wohnst du in einem Mietshaus? Ich wohne in einem Mietshaus. Im Mietshaus, ja. Was hast du denn in deinem Schrank da noch? Also Elektroschocker, sagst du? Ja, also so die gesamte, also einmal so ein Gürtel, den ich also auch nachts im Bett liegen habe, Elektroschocker, Pfefferspray dran, hätte Taschenlampe, Handfesseln, Reservemunition für den Elektroschocker. Handfesseln auch noch? Und ein Tonfa. Und was? Und ein Tonfa. Das ist so ein Schlagstock mit einem Seitengriff. Ach so. Mein Gott. Und wenn ich rausgehe, habe ich also prinzipiell einen zusammenfahrbaren Schlagstock und einen Teleskopschlagstock dabei. Ja. Auch noch Pfefferspray und auch noch einen Elektroschocker. Allerdings keinen, den man abschicken darf. Den darf man draußen gar nicht führen. Das ist ja unglaublich. Jetzt lass mich noch was zu der Wohnung fragen. Die Fenster sind ja ein heikles Thema, wenn es um Sicherheit in der Wohnung geht. Ja, das ist richtig. Ne? Das sage ich an Fachmann. Wie sind deine Fenster gesichert? Ja gut, also das Erste, was man natürlich machen sollte, ist, dass man diese üblichen Fenstergriffe austauscht gegen welche, die absperrbar sind, dass man so bei gekippten Fenstern nicht so rumgreifen kann und die aufdrehen kann. Dann sollte man auch mindestens Aluminiumrahmen, Aluminiumfenster haben, die dann, ja, wird so angeraten, bis zu einer Kraft von 500 bis 600 Kilogramm Druck standhalten. Ja, und eigentlich müsste man ja auch Panzerglas haben. Eigentlich müsste man dann auch Panzerglas haben. Ja. Ich habe jetzt so ein spezielles Sicherheitsglas nicht, sondern ich habe Kunststoffglas dran. Das hast du dir nachträglich einbauen lassen, obwohl du in einem Mietshaus wohnst und das eigentlich wahrscheinlich gar nicht darfst, oder? Also ich sag mal so, das mit der Tür ist mit dem Hausverwalter abgesprochen. Der weiß nicht ganz genau, was das für eine Tür ist. Ja, mit den Fenstern? Das mit den Fenstern, das gab eigentlich keine Schwierigkeiten. Das gab keine Schwierigkeiten. Haben die anderen denn auch Aluminiumfenster oder nur du? Nö, die haben ganz normale Fenster. Dann sieht das doch von außen, sieht man das doch, oder nicht? Ja, die glänzen ja nicht so Aluminium. Die anderen Fenster sind weiß gestrichen und die ebenfalls dann auch weiß. Ach so, ich verstehe. Also das ist ja schon völlig verrückt, was du da machst. Seit wann bist du so drauf? Du bist erst 22. Ja, seit 18 eigentlich, seitdem man sich solche Sachen besorgen kann. Kurz vorher angefangen, dass ich da so überfallen worden bin. Ah, es gab ein Ereignis. Es gab ein Ereignis, ja. Nachts überfallen worden bin. Da war ich also noch komplett unbewaffnet. Bin dabei durch einen Messerstich am Arm leicht verletzt worden, aber wirklich nur angekratzt. Wie viele Leute haben dich überfallen? Einer. Und dann habe ich mich also ein bisschen angefangen, da Selbstschutz zu interessieren. Hatte mich ja vorher schon theoretisch für Waffen interessiert. Und habe mir dann also entsprechende Sachen zugelegt. Und bin dann also noch ein zweites Mal überfallen worden. Das hat Gott sei Dank dann für den Angreifer alles schlecht ausgesehen. Den habe ich erstmal Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Dann auch ein paar Mal mit dem Schlagstock draufgehauen. Dann Handfesseln angelegt und dann in der Ruhe konnte ich auch Polizei anrufen. Handfesseln angelegt? Das heißt, du hattest da auch Handfesseln bei dir? Ja, solche Kunststofffesseln. Ja. Also... Also bei allem Verständnis, dass wenn man mal sowas erlebt hat, dass man da sensibler ist oder vielleicht ein bisschen ängstlicher. Aber wenn ich so ganz vernünftig mit dir rede, siehst du auch, dass das alles eine Nummer übertrieben ist? Ja, aber das wohl, ich komme davon irgendwie nicht weg. Also es ist auch so, ich sichere mich auch prinzipiell zum Beispiel in Restaurants oder so ab, wenn ich mit Freunden hingehe, dass ich prinzipiell so sitze, dass ich alles im Blick habe, sehe, wer reinkommt, dass ich auch mit dem Rücken immer zu einer Wand sitze, dass also keiner von hinten an mich rankommen kann, dass ich es mitkriege. Das ist ja dann richtig ausgeweitet zu einer regelrechtigen, also richtigen Marotte, ne? Ja, kann man so sagen. Auch einer Phobie, ja. Ne? Ist das auch eine Phobie, kann man sagen, glaube ich. Wenn mich irgendwann auf der Straße anspricht und irgendwas wissen will, zum Beispiel die Uhr, zeige ich automatisch einen Schritt zurück und habe automatisch die rechte Hand in hinten sofort an der Wache. Aber Sebastian, kommt das wirklich nur, ich sag jetzt mal, nur von diesen zwei oder von diesem einen Überfall damals? Hat das so eine Schockwirkung ausgelöst bei dir, dass sich das alles so aktiviert hat? Es wird schwierig zu sagen, also mit Sicherheit pflege ich das auch in Anführungsstrichen so. Aber nochmal, wenn man das noch weiter zurückblättert, vorher, vor diesem Überfall, warst du ein ganz normaler junger Mann, der diesbezüglich nicht besonders irgendwie orientiert war? Ja, also nicht nur in dem Ausmaß. Ich habe auch schon meine Waffenmagazine gelesen und so weiter. Aber naja, also ein bisschen schon Affinität war da. Ja. Mhm. Was sagen deine Freunde, die Menschen, die dich nah in deiner nahen Umgebung leben, was sagen die dazu? Ja, die nervt das auch schon ziemlich langsam, weil also dass ich also irgendwo auf der Straße dann nicht geradeaus gehe, sondern einem Leute einen großen Bogen mache, die mir entgegenkommen oder auf die Straßenseite wechsle, dass ich also jeden so misstrauisch angucke, dass ich das uns halt im Restaurant irgendwo nicht da sitzen können, wo wir gerne möchten, sondern zu richten haben, dann stell dir mal vor, du wärst ein prominenter junger Mann. Dann würdest du ja völlig durchdrehen. Ja, dann hätte ich wahrscheinlich eine kugelsichere Weste und eine Maschinenpistole unter der Jacke. Und wahrscheinlich 10 Bodyguards um dich herum. Hast du eine Freundin? Nein. Nein. Liegt das vielleicht auch daran? Das kann gut sein. Dass du doch ein wenig eigenwillig bist? Weil ich prinzipiell ja eigentlich jeden Kontakt mit Fremden vermeide. Ach so, so schlimm ist es? Ja. Ja, das ist ja heftig. Da fühle ich mich, also, sobald mich jemand anspricht, klingt also automatisch so eine Bedrohungslampe. Also du meinst, was passieren. In dem Moment, wo jemand Fremdes auf dich zukommt, da ist Risiko angesagt. Ja. Das könnte auch bei einer Frau so sein. Ja. Risiko, dass dir irgendjemand an die Wäsche will. Ja, in die Wäsche nicht unbedingt. Naja, nicht in die Wäsche im sexuellen Sinne, sondern an Leib und Leben will. Ja. Ach. Wie viele Freunde hast du denn überhaupt noch? Das sind jetzt, ja, so, sag mal so, Bekanntenkreis erstreckt sich auf so rund 15 und, gute Freunde, glaubt man gar nicht allzu viele, so zwei. Mhm. Und die sind aber auch völlig informiert über alles. Ja, also im Bekanntenkreis ist das eher so ein Nee, die Freunde meine ich jetzt. Witz und die Freunde, die kriegen das alles voll mit. Was machst du vom Beruf? Ich bin Hotelfachmann. Was ist du? Hotelfachmann. Ich bin in Rezeption beschäftigt. Mhm. Vermisst du es denn nicht, dass du keine Beziehung hast, keine Sexualität leben kannst? Nö, eigentlich nicht so. Ehrlich? Nee. Keine Bedürfnisse? Nee. Keine Sehnsüchte? Nee. Befremdet mich ein bisschen. Weißt du, weil ich habe so ein bisschen Sorge bei dem, was du da erzählst, dass du dich da immer noch mehr reindrehst in diese Welt und irgendwann völlig isoliert und einsam dastehst und irgendwie paranoid bist. Das ist ja jetzt schon so ein bisschen seltsam, dass du hinter jeder Ecke irgendwie eine Bedrohung siehst. Und wenn du jeden fremden Menschen schon als potenziellen Bedroher ansiehst, ist das ja eigentlich schon ein großes Warnsignal. Ja, könnte man so. Doch, ist so. So sehen, aber ich sehe das halt so, ich meine, man liest ja auch einiges immer so in der Zeitung, dass ja, also das ist ja klar. Ich ein Schutzbedürfnis habe. Ja klar, aber es ist wirklich objektiv gesehen völlig überzogen. Und in dem Moment hört es auf, wirklich dann irgendwie spaßig zu sein oder irgendwie nur als Schrulle das darzustellen, wenn du sagst, ich will gar keine neuen Leute mehr kennenlernen, weil jeder neue Mensch kann mir was wollen. Und auch eine Frau. Ja, das ist richtig. Also da bin ich mit Sicherheit dann ein bisschen eingeschränkt im Bekanntenkreis, aber fühle mich dadurch dann halt auch wieder sicher. Und das ist halt dieses Sicherheitsgefühl, dass ich weiß, dass ich mich so gut ich möglich mich abhole. Aber hast du nicht auch die Sorge, dass ich das immer höher schraubt und immer verrückter und immer differenzierter alles wird? Ja, so ein kleines bisschen. Manchmal, wenn man so in sich reinhorcht, schon mit Sicherheit. Mhm. Aber dann im nächsten Moment zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwo mal den Versuch macht und mit Freunden weggeht und man hat keine Waffe mit, überhaupt keine, dann kommt mit Sicherheit irgendeine Situation, das kommt nur versucht zu sein, dass irgendeiner in der U-Bahn komisch anguckt. Ja, dann daraus entstehen aber nicht... Und automatisch denke ich mir, mein Gott, wenn ich gestern eine Waffe dabei hätte. Also es wäre eine schöne Therapie, wenn wir beide uns kennen würden. Dann würde ich sagen, heute Abend gehen wir aus, hier in Köln. Du nimmst nichts mit und wir beide treiben uns die ganze Nacht in der Stadt rum. Das wäre für dich wahrscheinlich der Horror, ne? Das wäre für mich der Horror. Also, nochmal, ich habe die Sorge, du bist 22 Jahre alt schon und das klingt schon sehr speziell, dass wenn du das weitermachst und vielleicht wenn du 32 mal bist, dass du völlig eingebetoniert bist in deiner Welt und dass das wirklich sehr paranoid wird, was du da machst. Ich sag's nur mal so als Warnung an dich. Ich werde dir auch nicht anbieten, mit meiner Psychologin zu sprechen. Ich glaube, das willst du gar nicht, ne? Nö, also irgendwo. So habe ich das gerade auch schon aus dem. Irgendwo im Moment fühle ich mich so noch, sagen wir mal, so noch wohler als ohne. Gut, aber das ist was sehr, sehr Zwiespältiges, weil viele, die so etwas haben, fühlen sich eine Weile oder immer wieder wohl damit und irgendwann sind sie gefangen in sich selbst. Wie auch immer, ich sag dir so diese Warnung von meiner Seite aus und ich hoffe, dass du nicht völlig vereinsamst in deiner gepanzerten Welt. Irgendwann wohnst du im Panzerschrank. Ja, das, wenn es sowas gibt zum Wohnen, dann hätte ich das natürlich gerade mit als einer der ersten. Sebastian, alles Gute. Jo, dir auch. Tschüss. Tschüss. Michaela, 29 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Ja, Michaela. Ja, um was geht's? Ich weiß nicht, ob du deine Redaktion gesagt hast, aber ich rufe aus New York an. Nein! Ich auch immer verfolge. Nein! Du rufst aus New York an? Ja, also ich bin von der Redaktion zurückgerufen worden, weil sonst wäre ich ja nie durchgekommen, glaube ich. Ich wohne seit 3 Jahren schon in New York, bin ursprünglich aus Österreich, wo ich auch schon verfolgt habe, also deine Sendung eben auch schon verfolgt habe. Ja. Und jetzt, höre ich halt immer übers Internet und so. Und, ja, das ist ja abgefahren. Ich bin ein Fan von der Sendung. Das freut mich ja sehr. Man hört uns in New York. Wie spät ist es bei euch in New York im Moment? Jetzt ist es ja kurz 9:30, also es ist, abends. Hallo? Ja, hallo? Ich habe leider, mein Handyleitung ist irgendwie nicht so gut. Höre ich auch. Ja, ich hab's gehört. Also abends 9:30 ist bei euch. Ja, genau. Mhm. Das heißt, normalerweise, wenn Dosen läuft, dann dann tue ich gerade meistens abbrechen. Das ist ganz gut. Du kannst es im Internet hören, ne? Man sieht es ja nicht im Internet. Nein, also ich sehe auch diese Webcam-Bilder, aber das ist ja nicht so. Was machst du in New York? Ich unterrichte Mathe an einer Public High School in Brooklyn. Aha, wie anspruchsvoll. Ja. Wie kommt man als Österreicherin dazu, Mathe in Brooklyn zu lehren? Das ist schon sehr, sehr schräg. Naja, das war so, dass vor ein paar Jahren hat es eben so ein Programm gegeben von Österreich aus, weil es doch relativ viele arbeitslose Lehrer in Österreich gegeben hat. Mhm. Und da hat es geheißen, naja, bringen wir die ganzen Mathe-, Physik- und Chemielehrer nach New York, weil dort herrscht eben akuter Lehrermangel, vor allem in den Fächern. Mhm. Und ich habe gar nicht, also ich war da gerade mit dem Studium fertig und habe mich da gar nicht erst bemüht, irgendwie in Österreich eine Arbeit zu suchen, haben wir gedacht, das ist eine tolle Sache. Ja, eine wunderbare Sache. Wie gefällt es dir in New York? Ja, also an sich gefällt es mir gut, nur jetzt ist halt so, ich meine, jetzt bin ich halt doch schon 3 Jahre hier und es stellt sich halt jedes Jahr um die Zeit die Frage, was mache ich, bleibe ich oder fahre ich wieder heim oder... Und das ist halt, das ist momentan auch mein größtes Problem, also was mich momentan auch am meisten beschäftigt. Also die Sehnsucht nach Hause ist schon da. Ja, schon, weil ich irgendwie dann auch nicht wieder also in die Stadt zurück möchte, wo ich eigentlich ursprünglich her bin, weil das ist mir mittlerweile einfach zu klein. Also das ist irgendwie. Naja, also du wirst nichts Adäquates in Österreich finden, ne, was mit New York mithalten kann. Wenn, dann musst du es ganz krass machen und in ein Dorf ziehen, dann ist es was ganz anderes. Genau, ja. Na, ich habe mir eh schon überlegt, wenn ich mich gar nicht entscheiden kann, dann muss ich mal einfach ganz woanders hin wieder. Aber ich glaube, dann werde ich endgültig heimatlos, glaube ich. Sag mal, Michaela, dann warst du letztes Jahr, am 11. September, ja wahrscheinlich auch in New York. Ja, genau, Wie hast du den 11. September erlebt? Ja, schlimm. Also ich war natürlich also um die Zeit in der Schule. Was Gott sei Dank für meine ganzen Freunde in Österreich halt so, die haben sich halt keine Sorgen machen müssen, weil sie halt gewusst haben, dass ich um die Zeit arbeite, wahrscheinlich halt in Sicherheit bin. Ja. Also unsere Schule ist rein von der Luftlinie nur ungefähr 5 Kilometer von World Trade Center entfernt, obwohl es halt in Brooklyn ist, aber es ist halt also relativ nahe halt bei Manhattan. Und ja, ich habe gerade supplieren müssen für eine andere Kollegin. Normalerweise hätte ich 3 Stunden gehabt um die Zeit. Und ich kann mich noch erinnern, ist es plötzlich ein Schüler reingekommen, einer von unseren also ganz schlimmen Schülern irgendwie, und der hat gesagt, ja, also der hat auf Englisch was gesagt, was übersetzt heißt, so wie, ja, die Twin Towers sind in die Luft gesprengt worden, ja, und ich habe zu ihm gesagt, ja, ich meine, bitte setz dich hin und sei still, ja, weil ich... Du hast es gar nicht geglaubt. Bitte? Du hast es gar nicht geglaubt. Nein, okay. Überhaupt nicht, weil das überhaupt keinen Sinn für mich gemacht hat. Außerdem war das so und so ein Schüler, der normalerweise nur Blödsinn redet. Und dann ist aber schon eben eine Kollegin vorbeigekommen und hat uns eben so einen Zettel von der Direktorin gegeben, wo drauf stand, ja, es sind halt zwei Flugzeuge in die Twin Towers geflogen und wir sollen halt Ruhe bewahren und den Kindern halt nichts sagen. Und dann hatte ich das aber doch rumgesprochen bei den Kindern und dann sind halt schon die ersten Kinder hysterisch, hysterisch zum Weinen begonnen, weil halt zum Teil Eltern oder so. Was für eine schwierige Situation für dich, dann mit der Klasse zurechtzukommen und die Kinder zu beruhigen, wo du selbst gar nicht genau wusstest, was ist passiert, was ist der Hintergrund und du selbst wahrscheinlich auch sehr emotional betroffen warst. Ja, also ich muss sagen, Gott sei Dank habe ich mir persönlich um niemanden Sorgen machen müssen. Also es war nur eine Freundin, die zu dem Zeitpunkt gerade so Sightseeing gemacht hat und da habe ich Angst gehabt, eben, dass die vielleicht an dem Tag dort sein konnte. Wie dann später herausgestellt hat, war sie am Montag genau um die Zeit, also am Tag davor am World Trade Center oben. Ja. Und es war halt... Für mich war es irrsinnig schlimm, dass ich nichts gewusst habe. Also einfach die fehlende Information. Wir haben auch die Order bekommen, keine Radios aufzudrehen. Die Schüler durften nicht Radio hören, durften nicht fernschauen. Und ich habe eigentlich dann 3 Stunden durchunterrichten müssen. Und als ich dann meine erste Freistunde gehabt habe, ich habe es überhaupt nicht glauben können. Ich bin dann in den 3. Stock zu uns in der Schule hinaufgegangen und habe bei dem Fenster rausgeführt, von wo man halt eben früher Twin Towers sehen konnte. Und da war natürlich nur Rauch. Und Michaela, wann bist du dann zum ersten Mal dorthin gegangen, wo es geschehen ist? Ziemlich bald danach. Also am Abend selber bin ich auf die Brooklyn Heights Promenade gegangen. Das ist dort, wo man direkt die Skyline von Brooklyn aus sieht. Und weil ich das einfach begreifen wollte. Und das waren irrsinnig viele Menschen, derzeit war doch wahrscheinlich auch alles noch voller Staub und Nebel, ne? Nebelstaub. Ja, es war eine riesige Rauchwolke über das Skyline und alle Leute sind dort nur gestanden. Also da waren wirklich hunderte Menschen, alle nur gestanden, alle nur fassungslos auf die Skyline gestartet. Das war so ruhig, habe ich die Stadt überhaupt noch nie erlebt an dem Abend. Das war wirklich gespenstisch. Nach dem 11. September hast du mit größerer Angst in New York gelebt? Ja, schon, ja. Ist das bis heute so? Nein, es ist schon besser geworden, aber ich weiß am Anfang, da habe ich geglaubt, wenn ein Gewitter ist oder so, oder irgendein lautes Geräusch, habe ich gleich geglaubt, ja okay, jetzt fliegt irgendwas in Brooklyn hoch oder so. Jetzt ist schon besser, aber dadurch, dass jetzt ja gleich immer bekannt gegeben wird, wenn wieder irgendwie Gefahr von weiteren Attacken ist, ist man es doch irgendwie bewusster und erlebt das halt bewusster. Oder es sind auch irrsinnig oft, wenn irgendein Verdacht ist, dann werden gleich alle Brücken gesperrt. Das heißt, die Unbefangenheit und die Leichtigkeit, die es früher in New York gab, die ist vorbei, ne? Ja, schon eigentlich, ja. Also Michael, es hat mich sehr gefreut, mit dir geredet zu haben, so weit weg. Ja, nein, ich freue mich sehr, dass ich durchgekommen bin. In New York, das ist ja wirklich verrückt. Also, schöne Grüße nach New York. Und dir alles Gute, auf dass du dich gut entscheiden wirst, ob du in den Staaten bleibst oder nach Österreich zurückgehst oder wo auch immer hin. Okay. Alles Liebe. Tschüss. Okay, tschüss. So, Freunde und Freundinnen draußen im weiten Nachtland. Wir haben jetzt noch eine kleine Aufzeichnung vorbereitet. Und zwar ist das die Sendung vom 22.11.1999. Und zu Gast bei mir in der Sendung war Stefan Raab. So, jetzt kommt Sascha dran. Und Sascha ist 26. Ja, hallöchen Stefan, hallo Jürgen. Oh, ich merke, da hat er einen richtigen Spaßvogel an der... Hey! Hallöchen! Ja. Sascha. Was ist deine Frage? Jo, ich möchte den Stefan mal fragen, also die Sache mit dem Maschendrahtzaun, so, warum wird die so riesig groß vermarktet und warum muss das schon wieder jeder mitkriegen, genauso wie damals die Öla Palömer wollte, also die Schoten beim Grand Prix und die Schote, die jetzt mit dem Grand Prix beim Volksmusik vorhat, finde ich super cool. Aber diese riesen Vermarktungsaktion, die machen die ganze Sache doch irgendwie kommerziell. Das ist deine These ist hochinteressant, ja, aber ich meine, wir leben in einem freien Land und da kann man glücklicherweise machen, was man gerne möchte. Aber ich kann dir mal erzählen, wie die Geschichte gelaufen ist. Das war bei den Öla Palömer Boys natürlich genau die gleiche Geschichte. Wir haben die Jungs irgendwie im Fernsehen entdeckt, haben die Ausschnitte gezeigt und das war eigentlich wieder, also weniger eigentlich unsere Idee als die Idee von unseres Zuschauers. Der Punkt an der Sache ist ja, wir zwingen ja keinen ins Plattengeschäft zu gehen, das zu kaufen. Mein Job ist Unterhaltung. Ja, sonst brauche ich dann sagt, dann kannst du auch sagen, mach kein Fernsehen. Ja, weil natürlich mache ich mein Beruf ist halt eben das zu machen, was ich mache. Ja, wenn ich Metzger bin und eine Wurst herstelle, dann sagst du da auch nicht, das ist ja riesen kommerziell, sie verkaufen da die Würste. Ja, sie schreiben da draußen an den Laden, dass 500 Gramm nur, weiß ich was, 1,25 Mark kosten. Ja? Wieso kommerzialisieren sie die Leberwurst so? Das sagst du ja auch nicht. Ja, und das ist mein Job. Das ist mein Job, das zu machen, die Leute zu unterhalten. Und wenn die Leute das Produkt haben wollen, die Leute sind ja nicht doof. Ja? Ich glaube doch, ein bisschen sind sie doch doof, wenn sie die Ölapalumba-Wurst kaufen. Nein, das glaube ich nicht. Nein, ich meine, du musst mal schauen, sie kaufen sich das wahrscheinlich, weil sie sich das anhören wollen auf einer Party und weil sie damit Spaß haben wollen. Insofern ist das natürlich eine Berechtigung. Wir zwingen niemanden. Warum lässt das über Oli P? Die nette... Was? Warum du über Oli P lässt das? Der macht das selber. Ich lässt da über jeden. Nein, du lässt das nicht, Entschuldigung. Nein, das ist schon richtig. Ich lässt da über jeden. Ja? Aber ich habe Oli P zum Beispiel heute Abend gesehen und wir stehen uns bestens. Da gibt es überhaupt kein Problem. Ja? Sag mal, die nette Sechsin kriegt ja auch noch ein bisschen ein paar Pfennig ab, ne, von der Platte. Ja, das finde ich auch einen netten Zug von euch. Ja gut, also auf der einen Seite muss man natürlich sagen, das Opfer ist im Prinzip eigentlich der Nachbar, aber das Leben ist manchmal ungerecht. Ja? Also ich finde, erstmal hat jemand von mir eigentlich kein Mitleid verdient, ja, der unser Rechtssystem belastet, wegen eines lächerlichen Knallerbsenstrauß, der in einen Maschenbrauzerl reinwächst, ja, und das Objekt, der Corpus Delicti, ist wirklich so ein Scheißdreck, wenn man das mal so sagen muss, dass das eigentlich ein völliger Quatsch ist, ja. Da sie natürlich ein Persönlichkeitsrecht an ihren Bildern hat, hat sie natürlich auch ein Recht darauf, da was mitzubekommen, und das war uns auch wichtig, dass ihr einfach was mitzugeben. Dann soll sie sich von mir aus einen neuen Nirosta Maschenradzaun kaufen, dann ist das Problem. Wie wär's denn mal, wenn du den Maschenradzaun live mit ihr in der Sendung singst und nicht mit Treibstoff? Ich wäre begeistert. Ja, wir haben auch schon darüber nachgedacht, aber weißt du, ich möchte auch persönlich einfach eine Distanz haben. Also nachher werde ich noch angeklagt wegen eines Staubkörnchens, was von meinem Sofa bei mir in der Sendung auf ihren Schoß gefallen ist. Aber nein. Wie wär's denn einfach, wenn du vielleicht jetzt mal live das Stück singen würdest? So, ich habe mir extra noch eine Gitarre bringen lassen, weil ich schon vermutet habe, dass der Sascha war das, ja? Ja. Sascha. Dann musst du aber die Frau ersetzen. Ja, gar kein. Geil. Ja. Kannst du das Wort schon ungefähr in der Qualität aussprechen, wie sie das getan hat? Ich werde es versuchen. Also ich mach's mal vor. Maschendrahtzaun. Maschendrahtzaun. Nicht Draht. Draht. Draht. Draht. Draht. Ein bisschen wie Drahtzaun. Maschendrahtzaun. Zaun. Maschendrahtzaun. A-O-U. N. Zaun. Zaun. Probier mal, pass ab. Ich spiele jetzt, ja, und okay, wenn das. Du haust rein jetzt, okay. Wenn das Wort kommt, ja. Okay, wir werden es mal versuchen. Wenn das Wort kommt, dann sagst du das, okay? Okay. I'm a lonesome rider. I'm a real tough guy. I tell you, living ain't easy, but every day I try. I've seen a million places, baby, I get around with a six-pack of beer and a... Maschendrahtzaun. Sehr gut. I'm a hard-working nigga, and all the ladies want to have me. I'm a handsome boy, and all the boys want me too, and especially Siegfried and Roy. I'm a sex machine, baby, I had more girls than James Brown, and I fucked them all on the... Maschendrahtzaun. Sehr gut. Now come Maschendrahtzaun in the morning. Und jetzt du... Maschendrahtzaun. Late at night. Maschendrahtzaun in the evening. Machen Sie schneller. Knauerbsenstrauß. Nein, Maschendrahtzaun. Okay, pass auf, jetzt haben wir noch was Spannendes. Das ist eine andere Strophe. Die ist extra für dich geändert. Nein. Ja. Das ist ja fulminant. Die muss ich mir jetzt aber erstmal aus den Fingern saugen. Sascha? Okay, pass auf. Extra für dich geändert. Alles klar. Okay, Hau rein. Der Sascha ist cool und der Sascha ist cool und abends stürzt er sich ins Getümmel und dann schreien alle Mädels. Guck mal, das ist ja wieder der mit dem kleinen Bimmel. Richtig. Ja. Ach, nicht geschaltet. So. Großartig, oder? Ja. Und dann natürlich Bimmel in Morning. Und jetzt du wieder. Geil. Pimmel, ja geil, auch wieder auch. Late at night. Nochmal. Pimmel, wir waren bei Pimmel. Ach, Pimmel. In the evening. Pimmel. makes me feel alright. And if I ever be a king and I get a crown, then it will surely be made of Maschendrahtpimmel. Wunderbar. Ja. Du hast mir großartig geholfen. Sascha, danke für deinen Anruf. Stefan Raab, 1999 hier bei mir, bei Domian zu Gast. Weiter mit der Live-Sendung, weiter mit Sven und Angela. Die beiden sind 18. Nee, Angela ist 18 Jahre alt und Sven 23. Stimmt's? Ja, heißt mir. Ich habe jetzt zuerst den Sven. Ist das richtig so? Ja. Hallo Sven, um was geht's? Ja, es geht darum, dass meine Freundin mal den Gedanken gehoben hatte und gesagt hatte, sie würde mal gerne so einen Dreier machen, sprich also noch eine zweite Frau dazu holen, um einfach auch mal zu sehen, wie das ist, Sex mit Gleichgeschlechtlichen. Und das sollte dann schon eine Frau sein, also ein Mann sollte es nicht sein. Im Gegenzug, da kommen wir aber später zu, würde ich sagen. Eins am anderen, du hast recht. Eins am anderen. Genau. Also es geht jetzt darum, dass sie also Sex mal mit einer Frau haben würde, einfach nur um Erfahrung zu haben. Genau. Und so ein flotter Dreier, gut, als Kerl sagt man ja immer so schön, eine zweite Frau ist nicht schlecht. Ja, sagt man so. Sagt man so. Ja. Und es geht einfach nur darum, dass sie sagte, eine zweite Frau mitmachen, ja, ich darf sie streicheln, aber ich darf keinen Sex mit ihr haben. Das heißt, mit anderen Worten eigentlich nur mehr zusehen. Ach so. Und das ist so ihre Bedingung, wenn dann so. Ja, und dann würde ich mich ja mehr als fünftes Rad am Wagen fühlen. Ja. Im Gegenzug sagt sie aber, wenn ich mit einem zweiten Kerl schlafen würde, würde sie auch nichts dagegen haben, einfach nur zugucken zu müssen. Aha. Das würde sie also akzeptieren. Ja, aber für dich ist das nicht so ein reizvoller Deal, ne? Nein, irgendwo sehe ich das, wie gesagt, ich fühle mich dann als fünftes Rad am Wagen, da kann ich auch gleich irgendwo woanders hingehen. Ja. Dass die beiden dann schmusen. Ja. Jetzt muss ich mit Angela. Gib mir mal die Angela. Sven, wir reden gleich weiter. Gib mir Angela. Ja, Moment. Die muss es jetzt erklären. Ja, hi. Hallo Angela, ich grüße dich herzlich. Ja. Du bist noch wach und fit? Ja, sicher. Na, das ist gut. Also, die Grunddaten hat ja schon der Sven erzählt. Mhm. Dreier, gerne. Eine dritte, eine Frau. Mhm. Und er darf aber dann nicht richtig ran und nicht richtig mitmachen. Warum nicht? Ja, ich glaube wohl mehr, dass ich ein bisschen mehr unterscheidet vielleicht zwischen Mann und Frau, denke ich mal. Das also ich denke mir, eine Frau ist ja was anderes als ein männlicher Körper irgendwie. Und kann man so klar, glaube ich, sagen. Aber dennoch ist das nicht so die Antwort auf meine Frage, warum er denn nicht auch ran darf, wenn du mit der Frau auch was machen darfst. Ja, das würde mich halt irgendwie stören. Was? Warum stört dich das? Dass er jetzt mit einer Frau dann. Aha, also dann wärst du doch eher eifersüchtig. Ja. Also ich sehe auf dem Standpunkt Angela, wenn man sich schon auf so ein Abenteuer einlässt, von wegen Dreier, egal ob Mann oder Frau, dann ist es doch auch ziemlich toll, wenn alle mit allen und jeder mit jedem und alles durcheinander läuft. Ja. Andererseits muss natürlich auch gewährleistet sein, dass alle drei auch wirklich Spaß dran haben und dass nicht etwas gemacht wird, was einer nicht will. Ist klar, ne? Ja, das ist klar, sicher. Ja, es war auch halt nur so meine Überlegung aufgekommen. Mhm. Wenn er dann aber mit einem Typ Sex hätte, wie auch immer, das wäre für dich okay und du würdest auch gerne zugucken. Ja, ich könnte schon verstehen, wenn er sagen würde, er hat noch nie mit einem Mann geschlafen, dann möchte er gerne mal kennenlernen. Mhm. Mhm. Ja, aber jetzt haben wir ein ganz großes Problem, ein Dilemma. Er möchte gerne auch an die Frau ran, an die dritte, du möchtest das nicht. Was machen wir jetzt? Ist einfach so lassen wie bisher? Ich weiß es nicht. Gib mir das dann nochmal. Wir reden auch gleich nochmal, Angela. Okay. Will ich wieder. Also Sven, sie kann es ja nicht richtig begründen. Es ist irgendwie, glaube ich, so eine Eifersuchtsgeschichte. Und das wiederum kann man auch verstehen. Das kann man niemandem aufzwängen. Ja, das stimmt schon. Ne? Sie hat auch mal so schön gesagt, ab wo beginnt das Fremdgehen? Fremdgehen beginnt erst dann, wenn ich mit einem andersgeschlechtlichen Sex haben würde. Das heißt also, wenn ich mit einem Mann Sex haben würde, wäre es kein Fremdgehen. So hat sie es mir auch gerade erklärt. Ist jetzt ein bisschen theoretisch alles. Denn ihr geht ja nicht fremd, denn ihr macht das ja zu dritt. Ihr seid ja ihr seid ja zusammen. Dann wäre es ja nicht so schlimm. Ja, natürlich. So, jetzt ist die Frage, würdest du dich darauf einlassen, zu sagen, okay, dann Angela, dann machst du es halt mit der Frau und ich streiche halt so ein bisschen und den Rest mache ich mit mir selbst dann. Ja, ich dürfte ja bei dem Dreier, ich dürfte ja mit Angela selber, dürfte ich ja Sex haben. Ja, das habe ich auch so verstanden. In der Dreierbeziehung. aber... Also könntest, sagen wir es so, du könntest dir das angucken, das könnte dich auch in eine gute Stimmung bringen und dann würdest du mit Angela schlafen, Alter. Ja, natürlich, das kann ich mir auch gut auch vorstellen. Ja, dann mach es doch. Ist doch ein Kompromiss, Mann, dann darfst du halt nicht an die andere ran so richtig, aber so ist es doch auch schon mal ganz schön. Ja, klar, ein bisschen streicheln, das macht ja auch einen irgendwo heiß, auch genau. Wenn zwei Frauen miteinander schmusen. Ist auch wunderbar. Ich meine, wer sieht das nicht gerne mal live davon so, ab? So, genau. Also hätten wir doch schon fast eine Lösung gefunden. Du bist jetzt nicht weiter bockig und sagst, ja, ich will aber auch, sondern du sagst, okay, ich akzeptiere die Spielregel von Angela und dann versuchen wir es halt mal. Ja, es ist halt aber auch so dieser Versuch, mal zu sagen, gut, wie ist nochmal Sex mit einer anderen Frau sozusagen? Mhm. Tja, das will sie nicht. Ja. Aber vielleicht entwickelt sich das ja auch, wenn ihr einmal das mit den Spielregeln gemacht habt, wie gerade besprochen, und das gefällt allen, vielleicht löst sich das ja auch ein bisschen weiter auf, wenn ihr das noch ein paar Mal dann macht. Kann ja auch sein. Ja klar, sie kam auch schon mal mit der Idee mit dem Swingerclub. Mhm. Nur, ich denke mal, mit dem Swingerclub ist ja gerade dieser Sprungbrett dazu, dass man auch mit anders geschlechtlichen Sex hat. Ja. Und das wäre ja dann letztendlich auch wieder ein Fremdgehen. Also, ich würde vorschlagen, wenn die Angela das so möchte, wie sie es gerade beschrieben hat, dann macht es doch mal, versucht es doch, probiert es mal aus. Du hältst dich halt ein bisschen zurück. Vielleicht ergeben sich irgendwann andere Konstellationen, wo du es nicht mehr musst. Jetzt aber noch die andere Frage. Du wärst aber auch so ein bisschen bisexuell interessiert und könntest dir auch vorstellen, mit einem jungen Mann was zu machen. Ein bisschen was also, zu machen. Das Interesse wäre schon mal da, zu sehen, wie wäre es. Mhm. Also Bisexualität, ich denke mal, das steckt in jedem irgendwo drin. Ein bisschen schon, nicht in allen Leuten, aber in vielen schon, ja. Ja gut, ja. Es gibt viele, die widern das einfach an. Mhm. Aber das ist dann irgendwo im Ego drin. Mhm. Also du würdest dich darauf einlassen. Ja, natürlich. Ja. Und dann würdest du aber auch sagen, okay, Angela darf dann mit diesem anderen Mann auch schlafen. Ja, also in dem Bereich, wenn es wäre, dass wir einen flotten Dreier machen, ja, wäre es okay, wenn ich auch dabei bin. Gut, also wir haben alles geregelt, würde ich sagen. Sven, ich sag zu dir schon mal Tschüss, gib mir die Angela nochmal bitte. Ja, ich schreibe nochmal rüber. Mhm. Tschüss, du mir. Jo, tschüss. Ja. Also Angela, wir haben gerade einen Beschluss gefasst. Ich hab's schon gehört. Wir machen es genauso, was heißt wir? Ich bin ja nicht dabei. Also ihr macht es so, wie du es vorgeschlagen hast. Ja. Ist doch gut, ne? Ja. Also stehst du fein da, er wird es verkraften und ihr habt eine neue Erfahrung und könnt gucken, ob euch das gefällt. Vielleicht gefällt euch das auch gar nicht. Und kommt dann doch wieder zurück zu euch, zu eurer Zweiersexualität. Kann ja auch sein. Ja. Ne? Ja. Ja. Also ihr könnt mich aber anrufen, wenn es passiert ist und mir davon erzählen. Aber sicher. Ja. Dann wünsche ich eine gute Nacht. Schlaft schön aus. Ja, wünsche ich dir auch viel Spaß. Ne? Und bis irgendwann mal. Tschüss, Angela. Tschüss. Die Angela. André, 30 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian, einen schönen guten Morgen. Hallo André. Es wird ja bald schon hell da. Bitte? Erstmal mein Kompliment zu deiner tollen Domian-Nacht. Du machst wirklich eine super Sendung. Ich danke dir herzlich. Hallo. Um was geht's denn? Also mein Thema ist die erfolgreichste Serie im deutschen Fernsehen. Die heißt? Die Lindenstraße. Die Lindenstraße. Ich bin also Fan der ersten Stunde, seit dem 8. Dezember 1985. Und ich kann nicht mitreden. Jetzt sag nicht, du guckst keine Lindenstraße. Nee, ich guck keine Lindenstraße. Domian. Mann, ich hab's noch nie richtig geguckt. Ich hab vielleicht in meinem Leben, in all diesen 300 Jahren, wo diese Sendung läuft, habe ich vielleicht, wenn's hochkommt, zwei ganz gesehen. Da habe ich dich aber falsch eingeschätzt. Ja. Ich bin nicht so ein Seriengucker, muss ich sagen. Aber ich hoffe, es ändert sich nach der heutigen Sendung. Bestimmt gucke ich jetzt immer Lindenstraße. Ich kenne so die Schauspieler, einige von denen, sehr gut, sind nette Leute. Aber ich glaube, du hast auch schon mal jemanden in deiner Sendung. Ja, der Georg Uecker war hier. Georg Uecker. Ja, genau, ja. Einer meiner Lieblingsschauspieler. Ja, ist ja auch ein netter. Ja, kann man nicht anders Warum sagen. Bist du denn so verrückt auf Lindenstraße? Warum bin ich so verrückt auf Lindenstraße? Ja. Ja. Also Lindenstraße ist für mich deshalb die beste Serie im deutschen Fernsehen, weil sich eigentlich fast jeder mit den Figuren identifizieren kann. Mhm. Und die Lindenstraße keine heile Welt darstellt. Das stimmt, ja. Das ist richtig. Ja, also sie zeigt... Ja. Es werden immer aktuelle Probleme eingearbeitet und in Stimmungen, gesellschaftliche Stimmungen kommen zum Tragen und so weiter. Genau. Weil es gibt immer Menschen, die sagen, ach, die Lindenstraße, die letzte Folge war aber wieder langweilig oder die letzte Folge, da ist ja viel zu viel passiert. Gibt es denn einen Schauspieler, mit dem du dich, oder eine Rolle, nicht ein Schauspieler, sondern eine Rolle in der Lindenstraße, mit der du dich sehr identifizierst? Die Frage kriege ich oft gestellt, da muss ich ehrlich gesagt sagen, nein. Nein. Das liegt aber vielleicht daran, weil ich die Lindenstraße mit anderen Augen sehe als andere Zuschauer. Mhm. Weil es ist also keine Seltenheit, dass ich also wirklich, ich sage jetzt nicht jede Folge, aber einzelne Folgen mir bis zu fünfmal anschaue. Bis zu fünfmal. Um wirklich die einzelnen Folgen zu interpretieren, auseinanderzunehmen. Mhm. Und mir wirklich zu überlegen, was haben die Autoren sich dabei gedacht. Also das klingt aber schon sehr nach Profi. Und auch Profi-Zuschauer. Auch halt mal sehe, was hätte man besser machen können, können oder welche Fehler sind dem WDR unterlaufen. Ja, dem WDR unterlaufen keine Fehler. Nein, ich sag mal, der Lindenstraße unterlaufen so gut wie keine Fehler. Aber so. Ich denke, jeder macht Fehler. Ja, kleine. Aber bei der Lindenstraße halt sich sehr, sehr, sehr engrenzt. Höre, dann hast du die auf Kassette, ne? Die Folgen. Ja. Wie viele Folgen hast du aufgezeichnet schon? Also, das ist mein kleiner Stolz. Ich habe also die größte Lindenstraßensammlung Deutschlands, bin damit auch im Guinness-Buch der Rekorde 2001. Wow. Ich habe also alle 860 Folgen auf 30-Minuten-Kassetten aufgenommen. 860 Folgen? Jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, 860 einzelne Videokassetten. Wie viele Kassetten sind das? 860. 860 Kassetten. Am letzten Sonntag lief die 860. Folge. Ja. Und ich weiß nicht, wie viele Kassetten du zu Hause hast, vielleicht 50. Nee, gar nicht mal so viel. Oder 30, aber wenn du dieses Volumen siehst, ja, überlegst du mal 860. Wo stapelst du die alle? Also ich muss sagen, ich habe sie momentan nicht zu Hause aufgebaut. Sondern? Erstens, weil es nicht aus Platzgründen nicht geht, weil wir also wirklich eine ganze Wand einnehmen würden. Und zweitens mache ich es auch ein bisschen aus Sicherheitsgründen. Aus Sicherheitsgründen? Du meinst, die werden gestohlen? Ja, weil es ist also des Öfteren, dass ich schon mal in der Zeitung mit den Kassetten oder im Fernsehen. Ach so. Und die haben einen gewissen Wert wahrscheinlich schon, ne? Einen Sammlerwert. Ich habe also schon ein paar böse Reaktionen darauf hingekriegt. Dann wollen wir nicht verraten, wo du sie momentan... Nee, da möchte ich ehrlich gesagt im Moment nicht drüber gestapelt hast. Weil es kommt also... Kann es denn auch schon mal vorkommen, dass du dorthin gehst, wo du sie aufbewahrst, und guckst du so die Wand an oder wo immer sie auch stehen und denkst, ach, jetzt habe ich so richtig Lust mal auf die Lindenstraßenfolge Nr. 17. Damals, 1923 oder wann? Also auf jeden Fall vor, dass ich mir also schon mal... Und dann machst du es dir rechtschaffend gemütlich zu Hause und guckst dir so eine alte Folge an. Ja, das kommt also vor, dass ich auf jeden Fall mal öfter schon alte Folgen angucke. Und dann denkst du, Mann, sind die auch alle älter geworden, die Schauspieler. Ja. Da sind ja manche so richtig von Kind... Gerade wenn ich mir so die ersten Folgen angucke mit Moritz Sachs, der den Klausi Beimer gespielt hat, ja, waren also wirklich mit die schönsten Folgen. Sag mal, wenn du so ein großer Fan bist, dann warst du doch bestimmt auch schon mal hier in Köln und hast dir die Produktionsstätten angeguckt, oder? Ja, ich durfte also schon einmal mitspielen. Ich habe also in Folge 603 eine Sprechrolle gehabt. Hey. Da durfte ich also bei Hans Beimer im Wohnzimmer einen Architekten spielen und einige Worte sprechen. Das stelle ich mir schön vor, wenn man so ein Fan von einer solchen Serie ist und die ganz oft gesehen hat und sich damit beschäftigt und dann diesen Menschen leibhaftig gegenübersteht. Ist also eine tolle Erfahrung. Ja. Waren die dann so, auch wie du sie dir vorgestellt hast, die Schauspieler? Auf jeden Fall. Also keine Enttäuschung. Ich kann also wirklich nur sagen, sämtliche Mitarbeiter des Westdeutschen Rundfunks, der Geisterhofer Film- und Fernsehfunktion, egal ob es jetzt Schauspieler sind oder das Team, es ist also wirklich unvorstellbar, es sind alles sehr nette Menschen, Also alles wie eine Großfamilie. Du hoffst wahrscheinlich, dass es die Lindenstraße immer geben wird? Das ist natürlich mein größter Wunsch. Dass die nie eingestellt wird? Im Jahre 2005 steht die 1000. Folge an. Ja. Und ja, es steht jetzt fest, dass es die Folge geben wird. Mhm. Und da freuen wir uns natürlich alle drauf, wir Fans. Mhm. Und man kann dem Geißendörfer einem so wirklich nur dazu gratulieren, dass er so eine Serie erschaffen hat. Ein ganz großer Lindenstraßen-Fan hat in tiefer Nacht mit mir gesprochen und hat die Serie in alle Himmel gelobt. Und so soll es ja auch sein. Und dank der Lindenstraße habe ich auch schon mal dein Studio kennengelernt. Hier warst du schon mal? Ja, ich war nämlich bei der Noah So, bei deiner Kollegin, meiner Sendung. Ja. Das war im Jahre 2000, am 16. April. Aha. Und ja, da hatte ich auch mal das Vergnügen, dein Studio zu sehen. Dann weißt du, wie nett wir das hier eingerichtet haben. Ja. Hab nur deinen Elch damals ein bisschen vermisst. Ja, der steht tagsüber nicht hier. Ja. Weil tagsüber ist das ja ein ganz normales Radiostudio und die Kollegen arbeiten hier und haben tausend Sachen zu tun und da wird der Elch ein bisschen stören. Ja. So ist das. Lieber André, viel Spaß beim Lindenstraßen gucken. Dir und weiterhin viel Erfolg bei deiner Sendung. Mach weiter so. Ich danke dir. Du bist unschlagbar. Dankeschön. Und gute Nacht. Gute Nacht wünsche ich auch. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Charlie, 52 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, morgen Domian. Ja, dein Thema. Jetzt sage ich nämlich auch Domian, weil ich eigentlich gar nicht sagen wollte. Wenn du nämlich Schmidt hießest, hätte ich jetzt gesagt, morgen Schmidt. Nein, du kannst ruhig Domian sagen. Domian, das hört sich ja immer noch gut an. Ja, ich finde das auch gut. Also ja. Sag's ruhig. Mein Thema ist Jürgen Domian. Jetzt möchte ich nämlich mal Fragen stellen, die du dann beantwortest. Ja, bitte, gerne. Es geht einmal darum, und zwar in dem Vorspann. Ja. Ist ein wunderbares Taxi. Ein saugutes Taxi. Ist das dein Eigentum? Nein, leider nicht. Das ist ein Wagen, den wir geliehen haben. Das ist ein Original New Yorker Yellow Cab Taxi, das wir für diesen Vorspann damals geliehen haben. Und wir haben schon ein paar Mal überlegt, den Vorspann zu verändern. Aber das ist so schön mit diesem Taxi. Ja, und so schön geworden, dass ich überlegt habe, wir behalten den noch eine Weile. Das meine ich auch. Also der Vorspann ist wunderbar. Aber ich habe dieses Taxi während der Dreharbeiten selbst gefahren. Nicht, dass du denkst, da liegt jemand unter mir und hat das da alles. Nein, nein. Ich habe das selbst gefahren und man fährt verdammt gut mit dem Ding. Ja, weil du denkst gut. Wirklich, du sitzt in so einer Riesenwanne und schwebst da so über die Kölner Straßen. Ja, der hat noch so ein bisschen so die Form, sag ich mal, wie früher der alte Opel Kapitän. Der alte Opel Kapitän, an den erinnere ich mich auch noch. So, ja. Und da habe ich nämlich, da war ich mir nie ganz sicher, weil der ziemlich knapp ist, der Vorspann. Ja. So diese Einblendung, konnte ich nie erkennen, was das genau für ein Fahrzeug war. Jetzt frag mich nicht, irgendeine Ami-Marke, ich weiß ja, nicht. Ja. Ich weiß nicht. Ja, ja. Also es war nicht der Opel Kapitän. Nein, der Opel Kapitän nicht. Nein, nein. Viel größer als der Opel Kapitän. Ja. Ja. So, und dann habe ich mal dazu eine Frage, und zwar, du hast studiert. Ja. Was hast du studiert? Germanistik, Philosophie und Politik. Aha. Mhm. Und wie kamst du zu dieser Sendung? Ach, das hat sich irgendwie so ergeben. Ich hatte so eine ähnliche Sendung nur im Radio, früher im WDR. Auf WDR 1 am Nachmittag. Und die war sehr gut, sehr erfolgreich. Und dann gab es Radio 1 live. Und dann hat der damalige Hörfunkdirektor und jetzige Intendant des Westdeutschen Rundfunks, Fritz Pleitgen, gesagt, das ist eine tolle Sache, das ist erfolgreich, das nehmen wir mit zu 1 live. Und Herr Domian, überlegen Sie sich mal, wie wir das noch ein bisschen interessanter gestalten können. Und ich kannte diese Sendeformate aus Amerika und dann habe ich ihm das vorgeschlagen, habe gesagt, wir könnten das ja im Fernsehen machen und im Radio, also bimedial, und das jede Nacht senden. Und wir versuchen es einfach mal. Und dann sagte er, okay, das ist eine ganz gute Idee. Vielleicht funktioniert es, vielleicht funktioniert es nicht. Wir waren alle sehr skeptisch, weil es ja sehr spät ist in der Nacht. Und wir haben nur eine Kamera und es ist halt kein großes Fernsehtheater findet hier statt. Ja, und dann hat es aber direkt in der ersten Woche gleich geklappt. Und nun mache ich das schon über 7 Jahre und habe 12.000 Gespräche hier geführt. Ja. Ja, das ist natürlich ein toller Erfolg. Ja. Der natürlich auch nicht nur du alleine, auch das ganze Team. Absolut. Seid ihr als Team auch schon so lange zusammen? Absolut. Ja, das hat immer wieder mal gewechselt, aber... Wie groß ist das Team? Also das Team, insgesamt sind 30 Leute, aber bei der Sendung dabei sind 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6 Leute. Also ein kleines Team, immer nachts. War es das, Charlie? Ja, im Großen und Ganzen eigentlich ja. Ja. Das war das, was mich jetzt mal interessierte. Dann danke ich für dein Interesse. Ja. Bleib mir und uns treu. Ja, das auf jeden Fall. Ich habe den Videorekorder, der läuft bei mir jede Nacht mit. Aha. Falls ich nämlich mal übermüdet bin und einschlafe, man muss vorsorgen. Kann ich morgens beim Frühstück den Rest weitergucken. Ich verstehe. Ja. Ich verstehe. Dann wünsche ich eine gute Nacht. Dir auch, Domian. Und auf bald und bis bald. Jo, danke. Ciao, ciao. Tschüss. Mike, 34 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Mike. Dein Thema. Du klingst aber sehr bedrückt. Ja, ich habe letzten Donnerstag, also heute von der Woche, von meiner Frau ein paar SMS gelesen von meinem Nebenbuhler. Mhm. Und ich bin seit 13. Oktober 95 mit ihr verheiratet. Mhm. Wir haben auch 3 gemeinsame Kinder von 5, 4 und 2,5 Jahren. Mhm. Und jetzt habe ich das halt erfahren und es hat mich natürlich schon mal etwas die Füße weggezogen. Was? Du hast die Füße weggezogen? Mir hat die Füße weggezogen, wo ich das eben erfahren habe, dass es da noch einen anderen gibt in dem Leben meiner Frau. Du hast das erfahren vorige Woche Donnerstag? Ja, genau. Zufällig über SMS. Du hast ihre SMS gelesen, oder was? Ich habe ihr Handy in die Hand gekriegt und habe dann halt mal Neugierde halt ein bisschen geguckt und gestöbert. Ja. Und dann bin ich plötzlich auf ein paar SMS gestoßen. Verstehe. Von einer angeblichen Nadja, was eigentlich gar keine Nadja ist, sondern eben... Was heißt jetzt genau Nebenbuhler? Du hast gerade gesagt Nebenbuhler. Der macht ihr halt Avancen, beziehungsweise der ist angeblich der neue Freund und der neue Partner. Und hat sie das dir so erklärt? Nein, sie hat erstmal geleugnet. Sie hat gesagt, sie weiß von gar nichts. Dann habe ich gesagt, sie soll aufhören. Dass ich das eben wüsste. Ja. Dann hat sie nur gemeint, das ist ein guter Bekannter und mehr nicht. Und was hat sie denn zugestanden oder eingestanden bis heute? Ja, jetzt mittlerweile hat sie gesagt, das ist doch ihr Freund, sie wollte mir noch nicht wehtun. Und wie lange hat sie diesen Freund schon? In einem Zorn mal oder in der Wut gesagt, dass sie den irgendwann sogar mal heiraten wird und es der Stiefvater meiner Kinder wird. Oh. Den natürlich was anwollen. Wie lange hat sie denn diesen Freund schon? Ja, das geht angeblich erst seit 4 Wochen. Kennst du den? Nein, persönlich nicht. Hat sie das gesagt? Ist sie verliebt in den? Ist das eine Herzgeschichte? So äußert sie sich nicht. Angeblich ist das ja nur ein guter Bekannter, aber so wie er halt die SMS geschrieben hat und ich gelesen habe, kann ich da nicht sagen. Da scheint er mehr zu sein. Und außerdem, wenn sie ihn ja heiraten will, das hat sie vielleicht auch nur in der Wut gesagt, aber wenn sie natürlich zu mir sagt, ja, natürlich. Vater der Kinder. Und kann natürlich sein, wirklich, dass sie das in der Wut nur gesagt hat, aber irgendwas ist im Busch, ne? Und irgendwie muss man da jetzt klar Schiff machen. Und genau deswegen habe ich jetzt bei dir auch angerufen, weil ich da halt einfach mal einen Tipp oder mal einen Ratschlag haben wollte. Habe ich das jetzt richtig gehört, dass ihr da gar nicht so ganz entspannt, was entspannt geht es natürlich nicht, aber ganz normal drüber reden könnt, dass ihr euch gleich dann in Jahre kriegt und gegenseitig Vorwürfe macht? Ja, richtig. Also wichtig zu wissen wäre ja jetzt, einmal, was ist genau mit diesem Mann los, was empfindet sie für diesen Mann? Hat sie mit dem schon geschlafen? Und das andere ist, was auch genauso wichtig ist, was empfindet sie für dich? Was empfindet sie für dich noch? Ne? Also wie ist der Zustand eurer Ehe? Das sind die Grundfragen, die geklärt werden müssen. Und wenn da Antworten gefallen sind, muss man sehen, was man daraus macht. Nee, Antworten gibt sie mir darauf irgendwie einfach nicht. Sie spielt halt irgendwie ein bisschen runter, sie zieht halt auch irgendwie das Lächerliche. Und ja, aber ich finde, Mike, dass du ein Recht darauf hast, auf solche Antworten. Nee, das ist eure Ehe, das ist eure Beziehung. Ihr habt Kinder, ihr habt 3 Kinder, hast du erzählt. Richtig. Da muss sie schon sich jetzt so zusammenreißen und zumindest eine ehrliche Antwort dir geben, damit du weißt, woran du bist. Oder damit ihr beide auch zusammen die Chance habt, vielleicht etwas zu verbessern oder zu verändern. Ja, wir haben auch 2 getrennte Wohnungen. Also ich wohne auch alleine in meiner eigenen kleinen Wohnung und ich komme halt, sie wohnt ja nicht allzu weit weg von mir. Warum wohnt ihr getrennt? Ja, weil das halt besser ist, weil wir sind uns halt teilweise ein bisschen auf den Sack gegangen, wenn man es so schön ausdrückt. Es ist halt teilweise nicht so doll gelaufen. Ja. Und jetzt habe ich halt irgendwann für mich gesagt, ich muss da raus und da haben wir halt nach einer Lösung gesucht und haben gesagt, wir bleiben zurück. Verstehe. Das heißt also, in der Ehe sind schon Spannungen und Probleme. Ja. Das ging schon so weit, dass wir uns mit irgendwelchen Ausdrücken schon betitelt haben und uns gegenseitig angeredet haben. Liebst du denn deine Frau noch? Ja, ich habe noch sehr starke Gefühle und ich liebe sie nach wie vor. Schlaft ihr auch noch miteinander? Das ist jetzt seit Ende Februar nicht mehr geschehen. Aber vorher hatten wir das noch, ja. Ich würde euch ganz dringend empfehlen, Mike, dass ihr zu einer Eheberatung geht. Ganz, ganz dringend, ja. Ich glaube, dass es nur so lösbar ist, das Problem. Ja, ich schätze es auch, aber... Und wenn sie nicht mitgehen will, gehst du alleine. Dann gehst du alleine. Ich kann sie ja nicht zwingen. Ja. Nee, aber du kannst dich ja dazu überreden, selbst hinzugehen. Und das hat auch schon eine Wirkung, dass du da zumindest mit jemandem sehr ausführlich drüber reden kannst. Und er ist halt aus allen Wolken gefallen, weil ich habe ihm natürlich dann eine SMS geschrieben und habe mich halt mal vorgestellt und habe dann halt gesagt, wer ich denn bin und was ihm denn überhaupt einfällt. Dann kam erstmal zurück, wer bist du? Dann habe ich geschrieben, ich bin der und der, ich bin der Ehemann und ich bin der Vater der 3 Kinder. Verstehe. Und dann kam erstmal nichts mehr und dann habe ich ihm halt auch gesagt, dass ich seine Telefonnummer von der Arbeit habe. Hat er auch was am Boden gefallen? Ja, also um den geht es jetzt erst gar nicht mehr. Es geht ja um euch beide, dass ihr eine Klarheit findet. Du legst jetzt mal bitte auf, meine Psychologin ruft dich an und wird dir eine Adresse von einer guten Eheberatung in deiner Umgebung nennen. Okay? Alles klar. Danke. Alles Gute. Tschüss, Mike. Gute Nacht. Tschüss. So, jetzt habe ich, darüber freue ich mich sehr, nochmal die Marianne am Telefon von der Domian-Party, die ganz am Anfang gerade angerufen hat. Hallo Marianne. Ja, hallo. Hallo. Ich bin die Schwiegertochter. Ach, du bist die Schwiegertochter. Ja. Wie heißt du denn? Ich bin die Eva. Die Eva. Wo ist denn die Marianne? Schläft die schon? Nee, die ist aber schon ziemlich K.O. Sagen wir, sie hat ein Bierchen zu viel getrunken wahrscheinlich. Ja. Wie ist es euch denn jetzt? Aber wir sind alle nicht ohne. Wie ist es euch denn jetzt während der Nacht ergangen? Ja, also super. Seid ihr in guter Stimmung? Ja, auf jeden Fall. Ich bin mit mir. Ja, ich höre es, ich höre es. Ich finde ja, dass diese 4 Stunden enorm schnell rumgegangen sind. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich könnte ja jetzt hier noch 4 Stunden sitzen. Ja, wir also. Auch. Also, ihr habt kräftig gegessen. Ja, und ihr habt noch alles weg. Ein klein wenig was getrunken. Ja. Jetzt ist ja die Sendung hier gleich vorbei. Wie geht's denn bei euch weiter? Ja, also, wir hören auch gleich mal auf. Ihr hört auch gleich mal auf? Ja, wir haben auch fast nichts mehr hier. Nur reicht dann auch. Nun könnt ihr auch mal in die Haier gehen. Ja. Ihr könnt auch ausschlafen morgen. Ja, wenn's geht. Wenn's geht. Und euch einen schönen Tag machen. Jetzt lese ich ja gerade was. Auf www.nachtlager.de geht's ab 4 Uhr weiter mit alten Domian-Klassikern im Internet. www.nachtlager.de mit alten Domian-Klassikern. Liebe Eva, begrüße noch mal an die ganze Gruppe. Schön, dass ihr dabei wart. Domian! Ja, war toll heute. Schön, dass ihr dabei wart und bleibt mir treu. Ja, mach was. Okay. Tschüss. Tschüss. So, ich bedanke mich bei meinen Leuten im Hintergrund, die das ganz toll alles gemacht, organisiert und arrangiert haben. Diese lange Sendung, 4 Stunden, das war für uns alle ja ein Experiment und für alle was Besonderes. Dank an Gunter Papperitz, an Jan Hölz, an Wolfgang Spikowski, an Christian Parz, Nikolaus Schelzig, Petra Grützmann und Michael Schrezenmeier. Morgen ist Feiertag hier in Nordrhein-Westfalen. Da sind wir nicht da, da holen wir uns so ein bisschen und wir sind wieder in alter Frische da, in der Nacht von Freitag auf Samstag, 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr WDR Fernsehen, wieder mit einer offenen Nacht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier bei euch zu sein, die ganze Nacht über. Danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören und auch fürs Mitmachen. Jetzt schlaft schön und einen schönen Feiertag, sofern ihr einen Feiertag habt. Bis Freitag, bye bye und tschüss.